was wir früher uns Gedanken gemacht haben. Das stimmt. Und auf einmal wird, also ich werde zunehmend vom Intro überrascht und denke mir dann, holla die Waldfee, das war jetzt wirklich der Qualitätsanspruch, den wir an unser Prolog stellen im Jahr 2023. Hat irgendjemand schon mal einen Qualitätsanspruch an den Prolog festgelegt? Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder in altbekannter Besetzung zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Wie wir das jetzt halt einfach machen, ne? Früher hätten wir uns da irgendeinen Schmarrn ausgedacht und hätte ich gesagt, der Dominik und du, der Philipp. Und heute machen wir das einfach so. Standardisierung, das einfach raus. Ist einfach wunderschön. Wir hauen das einfach raus. Wir sind erwachsen geworden. Ja. Und auch das Hallo, wir sind's, das hat sich so schön etabliert. Und warum kam das? Nur wegen der Sache mit der Schlägerei. Wegen Folge? Da kam das her? Ja. Das war ja Folge 2. Ja, ja. Das ist ja ewig her. Weil ich bilde mir ein, also ich höre jetzt auch nicht unsere eigenen Folgen nonstop, aber ich bilde mir ein, da käme irgendwann so ein, ja, und dann stelle ich mir das so vor, die Typen kommen da so ums Eck, hallo, wir sind's. Ich glaube, das kam von dir. Daher haben wir das übernommen. Ja. Also, dass ich das irgendwann mal gesagt habe und du das dann übernommen, das weiß ich, aber genau, dass es daher kam. Da kommt es her. Und das ist halt einfach fucking 6 Jahre her. Mhm. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir heute ankündigen, dass wir... Dass wir. Was? Hast du dir schon mal über Podcast beenden Gedanken gemacht, wie man das am besten macht? Also tatsächlich träume ich nur davon. Und er meint es halt ernst. Uff. So, er guckt mich an und er meint es einfach ernst. Ey, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hören würde und wäre wirklich Fan von diesem Podcast, als hören die Person, würde mir echt das Herz in die Hose rutschen. Meinst es du? Geht mir wirklich so, dass so Sachen, die ich lieb gewonnen habe, die ich regelmäßig höre, dann denke ich mir so, nein, bitte hört nicht auf, oh, bitte nicht. Ja, Geldspenden, nicht Anforderungen per PayPal, bitte. Ich habe der Philipp hat das Essen ausgelegt und ich habe ihm aus Versehen in PayPal eine Anforderung über den Betrag geschickt. Aus Versehen. Ja, ich dachte, ich versuch's mal. Ja. Ja, das war herrlich. Dass wir wieder bei Pizza Connection einfach eine Überweisung machen, aber mit negativem Vorzeichen. Funktioniert halt auch im echten Leben. Pizza Connection ging das? Ja. Aber wir haben doch immer über MadTV geredet. Ja, aber da ging's, also da konntest du Überweisungen stellen in dem Spiel und irgendwie durch irgendeinen Bug gab es wohl eine Version, da konntest du einfach ein negatives Vorzeichen auf die Überweisung schreiben. Ja, ich will das auch in echt haben, ist voll praktisch. Sehr gut. So einfach ist es. Ja? Hast du das schon mal probiert? Vielleicht geht's ja wirklich. Oh, gute Idee. Aber es gibt tatsächlich so neue Pizza-Management-Spiele. Ja, es gibt auch ein Pizza Connection 3. Nein. Ja, ja. Aber ja, es macht mich alles nicht so an. Ich vermisse ja noch den Bundesliga-Manager. Ich weiß, dass es da jetzt irgendwie Football-Manager gibt und dergleichen. Ach, vergiss das alles. Hier dieses Essensmachspiel, dessen Namen ich mal wieder gerade nicht weiß. Teil 2. Welches davon? Aber es gibt wirklich mehrere. Ja, ja. Das, ja das Overcooked? Das eine gute, genau. Overcooked. Okay. Overcooked 2. Das ist mit dir schon Tochter bewusst, dass das was ganz anderes ist? Ja? Okay. Als was? Als der Fußball-Bundesliga-Manager. Und Pizza Connection. Ja, aber bitte mit deiner Tochter. Es ist sogar besser als der Bundesliga-Manager. Yep. Ja, tatsächlich spielt meine Tochter zurzeit wieder nur noch Minecraft und niemand spielt mit mir Overcooked. Wo spielst du nicht mit deiner Tochter Minecraft? Ich mache ja auch, aber. Das Ding ist aber, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal geschafft, wirklich Gears of War Koop weiterzuspielen. Naja, also wir ein paar zwei. Mal geschafft. Yeah. Also einmal davon ging es gar nicht. Ja. Einmal davon sind wir am ersten Checkpoint nicht weitergekommen. Einmal davon sind wir zwei Stunden in der Gegend rumgefahren. Habe ich dem Jürgen dann einfach über Twitch zugeschaut. Das war auch super. Das war aber auch irgendwie schön. Das hat schön. Funktioniert. Also Koop-Spielen hat nicht funktioniert, aber Twitch-Livestreamen ans Ende von Dormitz, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das geht. Ich finde es übrigens mega witzig. Wir hatten noch bis vor kurzem überlegt, ob wir heute Abend nicht remote aufnehmen. Einfach aus organisatorischen Gründen. Jetzt ist es raus. Ja, ja. Das Schöne ist, wir nehmen jetzt wieder vor Ort zusammen aus, was mich sehr freut. Aber ich sag mal so, am Samstag stand dieses Remote-Aufnehmen für mich dann irgendwie plötzlich sehr auf der Kippe, als ich, nachdem ich eine Wohnung, die ich halt gerade renoviere, ein Kabel in der Hand hatte und großzügig abgeschnitten habe und irgendwann feststellt, so ein Oh, dieses weirde, seltsam laufende Kabel, das ins Nichts geht und nur so mit alten, komischen Kram zusammengedrillt ist, das ist wohl die Telefonleitung gewesen. Oh, ups. Also jetzt ist sie viel besser als vorher verpackt und ich sag mal, da hätte es früher oder später eh mal Probleme gegeben, weil die wurde so einmal über den Fußboden geführt, in eine Türzarge, also du trittst immer drauf. Das ist langfristig auch nicht gut. Und es war dann auch irgendwie mit ein paar Stunden und Baumarkt und so erledigt, aber. Aber dieses Internet wäre beinahe das Problem gewesen. Ja, und mir ist da ehrlich gesagt ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich gedacht habe, so ein, oh, kein Internet, das wäre richtig doof. War das so ein großartiger Moment für dich, wo so Leuchten aus dem Himmel und Fanfaren von den Wolken und so, wie Nabelschnur durchtrennen, so? Oder war das einfach nur, oh scheiße, ist das Internet weg? Nee, das war erst ein, oh fuck. Das heißt, Montag kann ich nicht remote arbeiten, das heißt, Montag kann ich nicht aufnehmen mit euch. Negatives? Naja, da muss ich halt irgendwo quer nach Nürnberg reinfahren, das ist schon praktisch. Beim Thema Nabelschnur durchschneiden? Ja. Dominik, habe ich was verpasst? Na, tatsächlich haben wir wahrscheinlich was verpasst, weil uns hat nämlich eine Hörerin angeschrieben. Oh. Vom Kindsbett. Du meinst Nabelschnüre? Ich wollte gerade sagen, Nabelschnüre. Wir denken an euch und wir hoffen, dass diverse Nabelschnüre durchgeschnitten wurden. Gemessen an der Folge, auf die sie sich bezogen hat, als sie uns geschrieben hat, hört sie das wahrscheinlich, wenn die Kinder eingeschult werden. Ja. Es geht mal wieder um die Blumen. Die Blumen, diese verdammten die Blumen. Die holen nicht mehr ein. Aber ich bin schon über den Punkt der Verzweiflung hinaus. Also, ja. Aber der Gag ist schon so alt, dass wir den wahrscheinlich jetzt für neue Hörer nochmal erklären müssten. Das stimmt. Das ist tatsächlich, also wenn ihr jetzt hier einschaltet und euch fragt, was zur Hölle ist mit den Blumen? Wenn ihr dem Dominik wirklich eine Freude machen wollt, dann fragt ihn nach Blumen. Nein. Aber im echten Leben. In welcher Folge? In der 17.? In der 17 oder welche war das? Also in einer früheren Folge, glaube ich. In der Klo-Folge, ich glaube es ist die 17, ich weiß es nicht auswendig, ging es irgendwie um das Jahr, dieses ominöse zukünftige Jahr 2022. Da konnten wir uns nicht vorstellen, dass die Zukunft irgendwann eintritt. Dass quasi jemand diese Folge hören würde in eben jenem Jahre und für den Fall, dass uns jemand schrübe, bot ich Blumen an. Aber Moment mal, das war jetzt doch das erste Mal, dass jemand im Jahr 2023 nach den Blumen fragt. Die Blumen halt schon 2022 ausgelotet waren. Und wir sind auch noch so doof und sagen, na klar, wir schicken dir welche. Ja, haben wir ja nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Ja, und außerdem war das ja aus anderen Gründen. Aber weil Ablehnung von der Person. Ablehnung? Ablehnung. Ja, ich hasse Blumen. Halt im Sinne von, ich wollte einfach nur gewinnen. Nicht und ja. Du musst jetzt erstmal den Nabelschnüren noch erklären. Das könnte jetzt verwirrend im Raum stehen. Ja, die Dame hat tatsächlich auf ihre Zwillinge gewartet, so im Krankenhaus. Was man halt so macht, man ist ja irgendwie dann mal ein wenig vorher auch noch da. Im Idealfall zumindest. Und ihr war so langweilig, dass sie dann tatsächlich alle Medien durch hatte und dann auch Ach gehört hat. So. Ich finde es aber auch witzig. Vom Bette aus schrieb sie eben, weil sie eben die 17er Folge gehört hat und hat dann gefragt, ob diese Blumen noch da wären, was ich verneinen musste. Ich möchte gleich an das Thema noch anschließen, aber erst. Ja, weil das hatten wir doch auch sogar schon mal, dass uns ja jemand geschrieben hat mit einem, ja, wir haben jetzt bis inklusive auf dem Weg ins Krankenhaus Ach gehört und jetzt hören wir zu dritt Ach, vorher waren wir zu zweit. Das war so Pippi in den Augen schön, war das so. Volle Kanne. Also liebe Leute, schreibt uns mal wirklich, wo ihr uns hört und ich meine jetzt wirklich, egal wo, es ist fein, wenn ihr uns auf dem Klo hört, auf dem Weg zur Arbeit und also wirklich wurscht, mich würde wirklich interessieren, wo hört ihr uns? Als Kommentar unter die Folge drunter. Du da draußen, du bist derjenige, der schreiben sollte. Weil du denkst jetzt, dass das ja 100 andere Leute machen. Der sich gerade rumdreht, ob er denn wirklich gemeint ist. Egal ist ungefähr, ob ich jetzt auch noch schreibe. Aber nein, exakt von dir möchte ich hören. Ja, weil ich freue mich, wenn du mir schreibst. Ich mein wirklich dich, Klaus. Schreib. Klaus, bitte nicht Klaus, okay? Boah. Also, vielleicht, anderen. Alle anderen Klausel. Jetzt haben wir uns wieder sehr weit von dem Thema wegbewegt, aber ich drop's jetzt trotzdem. Ich mache mal was ich noch nie gemacht habe. Ich empfehle einen Podcast, den ich noch nicht gehört habe. Aber es ist einer von dir selber? Nein. Okay, wow. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch, dass der Titel des Podcasts nicht von mir ist. Okay, schieß los. Also ich glaube, ich hätte ihn tatsächlich angehört, weil der Titel so gut war. Ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe, aber der Titel war so genial, dass ich ihn hören wollte. Und da war der aber noch gar nicht raus. Also man musste warten bis zur ersten Folge. Ja, die beste Alliteration aller Zeiten? Nee. Hitlers Helfer, Heinrich Himmler? Es ist ein Hebammen-Podcast mit dem schönen Titel Aus dem Bauch raus. Mega. Es ist wirklich also, absolut Leute, hört rein. Wer solche Podcast-Titel erfindet, der kann kein schlechter Mensch sein. Ach, schön. Das ist eine extrem gewagte Aussage. Und ich spüre einen unglaublichen Drang, das Gegenteil zu beweisen, denen jetzt quasi irgendwie den Müll zu durchführen. Also, was? Wow. Dass man so beweist, dass sie irgendwie Dreck am Stecken haben. Oh, also, Jürgen sagt mal, wow, ich bin... Was haben wir heute für verteilte Rollen? Das ist ja hier ganz verrückt. Wir sind so alt schon und entwickeln uns immer noch weiter. Oder der Dominik ist mal wieder, über DOS-Spiel abzuranten. Der Jürgen ist mal wieder ultra auf Schmerzmittel. Ja. So, gibt dir das nicht zu denken, wenn er dann zu dir wird. So. Also ich nehme mal einen Schluck von meinem Bier. Ich habe hier Bionade, Himbeer, Pflaume und ich frage mich, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Ist dass er gut? Ich das heute. Nein. Okay. Aber keine Ahnung, hat er damit nichts zu tun? Dass, das wollte ich als nächstes nicht trinken wusste. Eigentlich. Also ihr dürft gerne beide probieren. Ich hatte neulich ein Eis, Kamille, jetzt weiß ich die andere Zutat nicht mehr, aber es war auf jeden Fall mit Granola. Kamille-Granola. Kamille Campari wäre aber auch geil. Aber es ist doch abgefahrene, ist doch eine abgefahrene Mischung, aber es war wirklich sehr, sehr gut. Und wo kriegt das her? Das war ein Bio-Eis von der, jetzt sage ich es bestimmt falsch, von der blauen Kuh, von der roten Kuh, von der, das ist aus Erlangen, so ein Bio-Eisladen. Lavashkiri? Nein, irgendwas mit Kuh. Und den gab es am Zukunftsmuseum außen nebendran. In Nürnberg, aber haben sich das Eis liefern lassen. Die beliefern auch zum Beispiel die Blockhäden in Erlangen, habe ich gesehen. Mhm. Also das beliefert mehrere, das kriegt man nicht nur in dieser Eisdiele. Aber ich war im Zukunftsmuseum und danach Eis essen in dieser Eisdiele. Mhm. Und das war der Hammer. Jetzt bin ich überzeugt. Das will ich auch. Aber erst im Sommer. Eis ist ein Sommerding. Nee, das ist im Winter noch viel geiler. Sehe ich jetzt nicht. Aber tendenziell glaube ich dir natürlich. Du bist ein guter Mensch. Du hast jetzt irgendwie so, dieser Lacher war ein bisschen wie bei Mario Kart. Ich finde es schön, dass du jetzt schon so, du hast jetzt schon so dieses, also wir hatten ja schon Folgen, wo wir erst eine Stunde geredet haben über Dinge und jetzt, ich vernehme von dir schon diesen Vibe, wann geht's denn endlich los? Nein, gar nicht. Wieder nach Hause kommen. Nein, gar nicht. Also es ist so, dass ich jetzt extrem gut gegessen habe, so. Hier meine Himbeer-Pflaumen-Bionade vor mir habe. So. Ist auch ausreichend unbequem auf diesen Stühlen, dass auch keine Gefahr ist, dass ich einschlafe. So. Das ist eigentlich schön. So. Ich überlege gerade, ob wir noch vergessen haben, irgendwas zu erwähnen, aber tatsächlich einmal die potenzielle Zwillingsgeburt, das haben wir erwähnt so. Es gibt noch ein Thema, um das ich gebeten wurde zu erwähnen. Das mache ich aber, glaube ich, das nächste Mal, weil ich mich noch nicht schlau genug gemacht habe, dass ich es wirklich erwähnen könnte. Okay. Möchtest du auf die globale Erwärmung hinweisen? So ähnlich. Aber grundsätzlich mal, ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Positives von der Achterrasse mitgenommen, sehr viel positive Rückmeldungen per Mail gelesen. Das ist auch mal wieder Zeit, das zu thematisieren und einfach Danke zu sagen. Keep it coming. Das ist wirklich, also... Es passiert wirklich sehr, sehr viel. Und bitte auch, von meiner Seite aus, Verzeihung, ich kann wirklich nicht mehr alles lesen. Was? Also wenn ihr wollt, dass ich etwas lese, bitte auch explizit anpingen. In Discord. So ja, schon den ein oder anderen Discord-Kanal jetzt auf dieser Community. Das ist, glaube ich, okay. Aber du hast es, das klang jetzt so, wie dass du die Mails und so, die an nein, die nein, dass nein, du die nein, nicht liest. Die lese ich natürlich alle mit großer Freude. Es kommen auch immer noch Themenvorschläge, kommen immer noch neue Leute, die irgendwie verrückte Daueraufträge über 10 Euro im Monat abschließen und so. Völlig absurd. Du hast gesagt, ich komme teilweise auch mit Beantworten von Einzelsachen nicht hinterher, aber ey, Leute, schreibt, es ist echt geil. Es ist also echt, das ist doch, echt schön. Das ist doch das, warum ich nach 6 Jahren immer noch Bock habe, das weiterzumachen. Ja, ja. Das klingt so, als wenn du tagelang E-Mails schreiben könntest. Nee. Das klingt so wie so. Nee. Hab jetzt kurz überlegt, so schreiben die dann alle nee, nur dir, weil halt, so krass ist. Nee, aber ich bin halt erst kürzlich umgezogen und dann irgendwie bleibt halt ganz viel liegen und ja. Ja, auf der einen Seite sagen wir hier verzweifelt, du melde dich und auf der anderen Seite. Ja, das stimmt. Wir kommen nicht hinterher. Ich komme hinterher, schreib mir. Nein, so. Nein, also ich möchte auch gerne wieder mehr hinterherkommen und es motiviert ja umso mehr, wenn da mehr kommt. Das ist richtig. Jetzt wollte ich noch irgendwas ganz besonders Wichtiges sagen. Egal. Du wolltest vorhin noch was sagen wegen der Folgennummer. Wollte ich? Dass das wichtig sei. Ja, das können wir gerne später. Merk dir den Satz. Okay. Die Folgennummer ist nicht wichtig, aber der Satz, den du gesagt hast, auf den würde ich mich gerne dann nochmal beziehen. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Kommt am 1. März zur Podcast-Brause nach Nürnberg. Das wollte ich noch gesagt haben. Ist Nina jetzt dabei? Ist Nina die jetzt Deutsche dabei? Die Deutsche oder Ausländer, die eigentliche Deutsche. Also es gibt doch mehr Podcasts, als dass ich hier zweimal den gleichen in aufeinanderfolgenden Also bitte. Also das ist wirklich so, als wenn du so, so eine Simon Dauer, und Garfunkel eingeladen hättest und Simon ist nicht dabei. Und nur das Und. Aber wie heißt also, Garfunkel and Oates? Ja. Echt? Was denn Oates? Ja, das ist doch irgendwie eine Serie. Das klingt wie, immer, wie Cerealien zum Beispiel. Nein, das ist doch irgendwie eine, ich habe die nicht gesehen, aber das ist irgendwie eine Serie und die Idee ist, das sind halt eben die nicht ganz so erfolgreichen von den Duos, halt von Simon and Garfunkel und von Hall and Oates. Das ich weiß nicht, was Hall & Oates ist. Das ist halt auch eine Band. Das sind halt okay, auch zwei Typen. Und das sind halt jeweils die unbekanntere Nase von den beiden. Das hätte man erraten können, Dominik. Und, ja. Da gebe ich dir nicht Unrecht, Jürgen. Das ist tatsächlich richtig. Dieses Make Me Whole Again, One Day. Das jetzt, hätte ich fast angefangen. Zum Glück habe ich noch mal kurz mich gestreckt und mit Philipp noch ausreden lassen. Fast. Ist es, also hast du eine Streckroutine, Jürgen? Nein. Warum nicht? Weil ich hasse tatsächlich Routinen. Ich find's, aber du gehst ja auch jeden Mittwoch klettern. Ja, also das es gibt tatsächlich Ausnahmen zu dieser Regel und ich kann sowas wie jeden Mittwoch klettern, damit kann ich leben, weil wir die Kletterhalle wechseln und die Uhrzeit variieren und so. Aber ach, wirklich? Ich bin tatsächlich jemand. Das war mir in dem Ausmaß nicht. Tatsächlich, ich bin super schnell angenervt von Dingen, die sich wiederholen. Mhm. Das behindert mich tatsächlich im Arbeitsleben immer wieder, weil man manche Dinge einfach total routinemäßig. So fix ist nicht für dich so. So ist die Hölle. Also ich meine, es gibt Dinge, die ich mache, auch regelmäßig, aber es gibt wirklich nichts Nervigeres für mich, als wenn ich mich immer wieder mit dem Gleichen, in der gleichen Art und Weise befassen muss. Ich habe gerade so überlegt, so wie unglaublich anstrengend das sein muss, wenn du jemanden im Team hast, der darauf besteht, dass das Daily Meeting jeden Tag an einem anderen Tag stattfindet. Aber auch nicht über Daily. Wie viel Aufwand das ist so. Wenn du ein Daily brauchst so und aber das darf nie zur gleichen Uhrzeit. Ich glaube, ich weiß noch, wo die Wurzel dieses Problems liegt. Hau raus. Tele 5. Nee, wir hatten damals in der Redaktion einen Kollegen, der bei jeder Bildunterschriftenkonferenz versucht hat, die gleichen Witze unterzubringen. Jedes Mal aufs Neue. Und hat es einmal geklappt? Nee. Aber es hat mich super angenervt. Was macht Ralf Wollner jetzt? Nee, den meinte ich gar nicht. Stimmt, der hat es auch versucht. Aber das den hat sowas von. Ralf hat es auf sehr charmante. Oh, Ralf würde ich gerne mal wieder. Das hat mit Ralf was würde ich gerne mal wieder. Karthago muss zerstört werden. Karthago muss zerstört werden? Das ist doch irgendwie das, was der eine. Oh Gott, jetzt wird es sehr dünn. Ich hatte kein Latein und irgendwie jetzt bin ich auch nicht so irre bewandert mit römischer Geschichte, aber das hat doch irgendwie ein. Jetzt, ich höre 1000 Leute schreien zu Hause an den Geräten, aber das hat wohl einen. 1000 Seelen. Einer im, ich vermute, römischen Senat immer noch an jeder Rede hinten dran gepackt. Das können halt wirklich 1000 sein, ne? Die das ist, ja, klar. Ist krass. Und das wissen auch garantiert super viele Leute. Der hat halt immer noch gesagt, ich bin übrigens der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte. Das hat er sozusagen bei jeder Rede immer noch als Schlusssatz dazu gesagt. So wie Jörn Schaar am Ende jedes Podcasts aufruft, gewisse Leute, dass sie zurücktreten müssen. Also ich kann natürlich sowas, kann ich schon was abgewinnen, ne? Wenn man Konsistenz bei gewissen Dingen hat, eine gewisse Regelmäßigkeit. Hallo, wir sind's. Ja, also das ist keine 100%-Regel bei mir, aber ich bin einfach von repetitiven Dingen super schnell gelangweilt. Ja, aber ich finde, es ist ja auch ein Ding, ob du sagst, du hast so eine Art Programmpunkt oder ob du ihn immer gleichartig gestalten musst, auf Teufel komm raus. Ja. Ja, vielleicht kann man da die Unterscheidung treffen. Also ich wüsste ja wirklich gern, ob wir eine Reihenfolge haben beim Nennen unserer Namen, weil ich bin ja die Person, die immer anmoderiert mit dem, hier sitzen wir wieder zusammen und dann zeige ich auf einen von euch random. Also 40 Folgen lang war es totales Chaos und seitdem ist es totales irgendwie halbwegs Chaos. Ähnlich. Ja. Aber ich habe eine Autorenempfehlung und zwar ist es jemand, auf den ihr in 100 Jahren nicht kommt. Deine Mutter. Andrea Petkovic. Die ehemalige Tennisspielerin. Ich habe die in der Zeit. Ich habe jetzt irgendwie versucht, irgendeine Tennis-Analogie zu finden mit. Hat tatsächlich. Es gab eine Kolumne, wo Andrea Petkovic sich abgewechselt hat mit, glaube ich, zwei anderen Schreibern. Und mir ist wirklich aufgefallen, wie gut Andrea Petkovic schreibt. So, also. Ich lese mich ja durch die alten Ausgaben meines Freund und Förderers Udo derzeit so. Und die Kolumnen von Andrea Petkovic sind tatsächlich. Schreibst für die Zeit? Ja, auch das. Sind tatsächlich mir aufgefallen, weil die einfach so schön natürlich schreibt. Das ist eine wirkliche Kunst. Und das führt jetzt so weit, dass ich mir tatsächlich, die hat ein Buch geschrieben dann auch so. Und das werde ich mir kaufen. Über was schreibt ihr first? Also die natürlich hat vieles immer einen Tennisbezug, aber es ist auch eher Alltagsbeobachtung. Also es ist nicht was so, dass sie nur Tennis über das Arbeitsleben beibringen. Ja, aber in gut. Aber ja, nicht in LinkedIn. Also ach, bei LinkedIn, ja. Das ist wirklich. Wir können also, uns übrigens auch mal bei LinkedIn adden. Ich kann diese, ich weiß es total zu schätzen, ich habe beruflich auch viel mit zu tun, ich glaube, dass das alles toll ist, aber diese LinkedIn-Selbstbeweihräucherung, ich könnte das so brechen bisweilen. Es ist schön, dass du ab und zu auf meinem Profil bist. Nein. Nee, du machst es echt in Ordnung so, aber die. Das war du jetzt, weißt, hat nicht gesagt gut, du, das war jetzt du, die Not. Nein, aber du weißt also genau, was für Menschen da. Es gibt ja, also das war eine der witzigsten Dinge, auf die ich jemals gesehen habe, dieser Generator, wo du diesen LinkedIn-Post-Generator, das hat es wirklich einfach am Nerv getroffen. Ja, das so. Stimmt. Aber ich habe auf LinkedIn mich mit einem Freund Udo ausgetauscht. Wir haben festgestellt, dass wir beide das sehr große Anhänger von Obsidian MD sind. Und unbedingt jetzt mal demnächst ein Treffen der Obsidian Ultras einberufen wollen. Das okay. Ist ein Texteditor? Ich möchte das wirklich, das trifft, das ist viel das zu niedrig. Das ist viel zu wenig. Steht auf und Jürgen steht auf und geht, ja, weil du so und wirft so noch seinen Schal, seinen Seitenschal so einmal hinter den und mir ist wirklich, da denke ich fast jeden Tag dran, mir ist wirklich dran gelegen, das Realität werden zu lassen. Okay, also wollen wir, pass auf, wir machen jetzt was total Meta, okay? Jürgen. Was war das für ein Geräusch? Postulierst jetzt noch einmal live, während ich ein WhatsApp-Video für Udo aufnehme. So. Hört er etwa unseren Podcast nicht? Doch, selbstverständlich. Warte. Man kann kein Video aufnehmen und es direkt schicken, also werde ich jetzt Audio recorden. So. Ach nee, Obsidian ist dieses... Du bist jetzt quasi live. Kannst du bitte einmal jetzt nochmal das laut sagen, was du gesagt hast? Aber in live bin ich so unter Druck, aber mir ist wirklich, ich denke jeden Tag an unsere Verabredung, um über Obsidian MD zu reden, Udo. Und mir wäre wirklich sehr daran gelegen, wenn wir ein Treffen der Obsidian Ultras einberufen. Damit ist es in Stein geritzt und wird jetzt auch digital verschickt. Dann... Ich kenne auch mehr Leute, die Obsidian benutzen. Das ist ja dieses Wissens, Markdown und dann irgendwie so mit Wissensmanagement. Ich habe nämlich auch gedacht, es ist einfach nur ein Markdown-Notizeditor und habe es nach einer Woche wieder verworfen. Mhm. Und dann hat es irgendwann geklickt und ich habe es nochmal angefangen und das ist wie Liebe. Heroin. Es ist wie Heroin. Okay, also jetzt bin ich echt gespannt. Ja. Und da zum Beispiel habe ich wieder eine Routine. Da funktioniert es. Ne? Das ist das erste Tool, das ich morgens am Arbeitstag aufmache. Das ist das Tool, wo ich am Anfang der Woche meine Woche plane, das. Du küsst quasi deine Frau noch gute Nacht und dann sagst du noch Obsidian. Und dann schlafe ich ein und denke an Obsidian. Ja, so denke ich an Obsidian in der Nacht, bin ich. Wobei ich habe jetzt eine neue Liebe. Oh oh. Das ging aber jetzt schnell. Ja. Mein Herz ist so groß, ich kann auch mehr als eine Liebe. Ich glaube, meine Frau versteht es, denn wir teilen diese Liebe. Oh, das ist wirklich sehr schön. So, sprichst du über deinen neuen Wow-Wow. Ja, wir haben jetzt einen Hund. Oh. Oh. Ihr müsst es nicht tun, aber ihr dürft euch mit mir freuen. Nein, also ich meine. Bilde die Kapitelmarke. Klar. Hallo, klar. Und ich darf nicht sagen, dass es ein Kampfhund ist. Meine Frau hat mir verboten, allen zu sagen, dass es ein Kampfhund ist. Ja, ist auch noch nicht so 100% alles so rechtlich bindend. Nein, wir haben den ja noch, ist ja noch gar nicht mein Hund. Wir haben den gerade nur ausgeliehen. Eigentlich, das wäre so geil. Eigentlich seine Besitzer wissen auch nichts davon. Ja, aber ich jetzt auch gelernt, dass Dognapping ist das Ding. Ernsthaft? Wusste ich auch nicht. Tunnelt mich aber nicht. Aber was ist denn da die Bestrafung? Weil, also das weiß ich nicht. Hoffentlich, dass man irgendwo hingebissen wird, wo es ganz arg wehtut. Naja, aber realistisch, also nicht, gut, dass es jetzt unbedingt so positiv ist oder so, aber zumindest in Deutschland heißt es ja immer, Lebewesen sind zu behandeln wie Dinge. Und dann hast du aber nochmal so ein, ja, aber haben Sonderrecht. Also sozusagen vor dem Gesetz, wenn du jemand Tier irgendwie klaust, es ist wie Diebstahl eigentlich. Aber also ich meine so Rassetiere, Rassehunde, die dann vielleicht auch noch halbwegs erzogen sind, so, die haben halt schon auch echt einen Wert. Ne? Also die, dass da irgendwer kommt und das aber ist das begehrt, ein Ding, die zu klauen, um sie dann wieder zu verkaufen? Also oder gesagt, ist es nicht eher ein Ding zu sagen, ich klaue den Hund von jemand, der Geld hat und erpresst ihn damit, dass es ein Hund nein, das glaube ich nicht. Zurückkriegt? Das glaube ich nicht. Okay. Es ist, glaube ich, schon eher, den zu klauen, wohin zu bringen okay. Und dann woanders verstanden. Zu verkaufen. So. Mir wurde ja letztes Jahr mein Fahrrad geklaut. Und seitdem Schweinerei, das ist auch ein Rasserad. Über den kompletten Winter steht jetzt schon quasi das neue Rad im Wohnzimmer. Und jetzt ist es soweit, dass am kommenden Donnerstag es wieder zusammengebaut wird, das neue. Ja, Gravel. Mhm. Und jetzt ist es so, ich muss jetzt wieder Vertrauen lernen. Mhm. So. Nicht, dass ich bin einmal schon sehr verletzt worden. Was ist, wenn es mir wieder gestohlen wird? Mir wurde auch mal das Fahrrad geklaut. Das war mir damals auch. Schon irgendwie 30 Jahre alt und total verranzt. Und das stand dann beim Nachbarn vor der Tür. Meins war drei oder vier Jahre alt und mein wird's aus dem Kirchhof geklaut, während ich für die lokale Jugendgruppe am Altstadtfest irgendwie lange Schraus gebacken habe, um die finanziell zu helfen. Ich weiß, Kindern das Leben gerettet so, habe. Wow, um alle Stellen in der Welt, irgendwie nicht beim Weggehen, nicht beim irgendwie bei irgendwelchen Events, wo man sagt, so ein Sündenpool, nein, aus dem Kirchhof. Das ist echt so, glaube ich, bin ich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, so ein, das ist ein Zeichen oder irgendwas. Aber mach das nächste Mal einen Zettel dran, ich tue Gottes Werk. Vielleicht ist es in den Himmel aufgefahren. Bestimmt. Ich glaube, es ist ja irgendwie in die Eisch reingefahren von irgendeinem Psoffenen, der es geklaut hat und dann wahrscheinlich danach einfach weggeschmissen. Aber, apropos Fahrrad, ich brauche ein neues. Das wäre so geil, wenn das die perfekte Überleitung auf die heutige Folge gewesen wäre. Willst du damit noch irgendwas andeuten, oder? Nee, aber wenn jemand irgendwie sagt, so E-Bikes, hat da total Ahnung. Könnt ihr schreiben, aber vielleicht, ich sag mal, so die nächsten 3 Monate, also spätestens bis, ich sag mal, Mai 2023, danach brauche ich keine Info mehr. Also mein gestohlenes Fahrrad, das ist muss man jetzt schon dazu sagen, dass wir nicht jahrelang Fahrradtipps. Aber, ich höre doch selber andere Podcasts und da geht's mir manchmal auch so, dass ich mir bei irgendwelchen Sachen denke, oh, da wüsste ich was dazu. Wie lange ist das ja? Oh ja, nee, okay, komm. Was passiert denn, wenn mein gestohlenes Rad wieder auftaucht? Also die Versicherung hat mir dieses Rad schon wieder zurückerstattet. Oh, auch. Und was ist denn, wenn das jetzt wieder gefunden wird? Muss ich das Geld von der Versicherung dann wieder zahlen? Naja, gehe ich mal schwer von aus. Aber ich habe mir ja schon ein neues gekauft von dem Geld. Und ich brauche ja keine 2 Räder. Oh, das ist eine gute Frage. Wir hatten irgendwann mal jemanden, der angeboten hat, bei Rechtsfragen, sollen wir doch einfach mal durchklingen und die. Ich glaube aber, das war auf den Podcast bezogen, Jürgen Kraus. Ja. Aber hallo, wo sind wir denn hier gerade? Ja, eben. Soll ich dir mal die Nummer geben? Ich habe die eingespeichert. Jetzt? Wir haben schon müssen jetzt anrufen. Es ist schon einige Jahre her und ich weiß auch den Namen nicht mehr. Ich habe es eingespeichert, habe ich neulich zufällig wieder entdeckt. Dann ruf mal einfach einen unter Paragraph Telefonjoker. Ja, dann ruf jetzt einen Dominik seinen Vater an. Oh Gott. Möchtest du, Dominik? Bitte jetzt. Warte, ich schicke dir die Nummer. Nein, ruf den jetzt an, Dominik. Ich weiß nicht, wo auf meiner Tastatur das Paragraphenzeichen ist. Aber es wäre echt schön, das jetzt findest zu machen. Findest du es? Ich habe die Nummer hier. Möchtest du sie haben? Naja, wenn ich jetzt anrufen soll. So. Also dann schicke ich dir die jetzt. Warte mal. Das ist wirklich extrem bescheuert schon wieder. Vor allem, wir haben jetzt auch keine passende Technik. Das heißt, du musst es irgendwie ein bisschen an. Ja. Aber du hast auch keinen Vornamen und nichts. Nee. Du wirst es gleich sehen. Ich schicke dir am besten die gleiche. Ah, doch, ich habe es aufgeschrieben. Soll ich dir den Vornamen sagen? Er ist Claudia. Das ist eine Frau. Oh, die Augen leuchten auf von Dominik. Habe ich dir jetzt zweimal geteilt? Mein Gott, sie ist sicher wunderschön. So, also. Kannst du einen schönen Gruß sagen? Sie hat mir sicherlich, es ist bestimmt 2 oder 3 Jahre her, dass sie gesagt hat, bei Rechtsfragen dürfen wir gerne mal sie kontaktieren. Aber jetzt frage ich mich trotzdem, warum rufst du eigentlich nicht du an, Jürgen? Weil ich total ungern telefoniere. Okay, verstehe ich. Ich muss kurz überlegen. Also ich mache jetzt auf Lautsprecher. Ja. Und dann muss ich ein Ohr freimachen. Ja, aber sag bitte auch sofort. Er muss nicht überlegen, was er sagt. Sag bitte so, ein Headset aufsetzen muss. Sag bitte sofort, dass wir in dem Podcast sind. Ja. Weil irgendwie hier rechts und irgendwie. Du telefonierst schließlich mit jemandem. Ich hoffe, du machst auch zu, aber den Ton laut, genau. Ich mach sogar noch lauter. Ja, sehr gut. Ja. Die wird schön blöd sein und an eine fremde Nummer einfach rangehen. Vor allem kam es vorher noch von irgendwelchen, wie heißt es hier, Telefonanruf-Schemes. Aber es gibt auch keine Mailbox, das ist wirklich sehr unbefriedigend. Haben wir weitergeleitet? Ja, ich habe auch gerade gedacht. Ja. Wann geben wir auf? Oder das BKA hat sich gerade dazwischen gehängt. Was so mega offensichtlich, was im Hintergrund jemanden so rascheln soll. Okay. Also. Sie mit atmet noch laut. Ja, vielleicht ich lasse jetzt mal ausnahmsweise so den Flugmodus an. So, sie haben entdeckt. Vielleicht ruft sie ja zurück. Schade. Ja. Vielleicht ist sie jetzt auch nur bei deiner Nummer dran. Vielleicht wäre sie bei mir ran. Mhm, ist klar. Also, ernsthaft jetzt? Soll ich mal? Nein. Das Wieso mag mich Claudia eigentlich nicht? Das wirklich, also erst sowas anbieten und dann nicht ans Telefon gehen, finde ich, das ist schon schwierig. Dreist. Also kaum 3 Jahre später dann nicht ans Telefon gehen. Ich muss mal die Mail raussuchen, vielleicht war die ja auch, vielleicht ist auch schon älter als 3 Jahre, es war wirklich schon lange her. Ja. So, jetzt kann höchstens ich noch jemanden anbieten, soll ich es dann noch probieren? Nö. Okay. Am Schluss haben wir 3 Leute. Oder wolltest du jetzt ernsthaft eine Antwort auf diese Frage? Nein, das war das einfach Smalltalk. Antoine Joseph Sachs. Sachs. Ist es der Sachs, den man in Nürnberg kennt? Nein. Okay. Wird am 6. November 1814 in Dinant im heutigen Belgien geboren. Oh. Die Stadt ist bekannt heute für Lebkuchen. Gar nichts. Lebkuchen fand ich schon, es verbindet uns. Welche Art von Lebkuchen? Nürnberger belgische. Lebkuchen. Ja, aber was hat es mit Lebkuchen? Ja, eben, das ich habe keine Ahnung. Okay. Jetzt habe ich aus Wikipedia abgeschrieben. Aber hast du es mit dem Lebkuchen jetzt erfunden? Nein. Das stimmt. Ey, das ist wichtig. Als ob ich jemals was erfinden würde. Ich bin vielleicht nein, manchmal das hätte nicht, ein Witz sein ich bin können. Manchmal vielleicht nicht genau, aber erfunden. Aber ich will jetzt wirklich wissen, was der Unterschied Jürgen, zwischen fast noch nie Jürgen, was. Seit der Hänsel und Gretel Folge. Das haben wir gar nichts. Das haben nicht ich erfunden. Ja, ja. Das haben nicht ich erfunden. Ja, ja. Die Stadt ist außerdem bekannt. Jetzt habe ich schon fast Angst, das zu sagen, falls Rückfragen kommen. Für Bratwürste. Es ist ein belgischer Klon von Nürnberg. Die antike Kunst des Kupferklöppelns. Mhm. Ich würde vielleicht auch ist es auch einfach Spenglerei. Ich war mir bei der Übersetzung nicht ganz sicher. Übersetzung aus? Copperbeading, glaube ich. Ah. Nee. Doch. Doch, Copper. Ja, ja, doch, Copper. Antoine ist das erste von vielen Kindern in der Familie des Kunsttischlers Charles Joseph Sachs. Und obwohl er Antoine heißt, nennen ihn in der Familie bald alle nur noch Adolphe. Das wirkt jetzt ja gerade ein bisschen wie bei dem weirden Sketch mit, wie heißt denn, helft mir mal kurz auf die Sprünge, wie heißt der Typ, der in jeder Rolle sich eine Tanzsituation reinschreiben lässt? Fred Astaire? Also nein, das ja ist ein amerikanischer Schauspieler, er ist ein bisschen bleich. Ah, du meinst, tanzt in meinst Karl Ranzayer. Nein, der tanzt in Weapon of Choice. Christopher Walken, danke. Der lässt sich in jedes eine naja, oder Tanzszene wohl oft manche. Irgendwie, weil der ist wohl ausgebildeter Tänzer. Okay. Ich glaube aber viele, oder keine Ahnung, oder er mag Tanz jedenfalls. Und der von dem gibt es so einen weirden Saturday Nightlife Sketch. Und wie immer, absurde Situation, keine gute Pointe. Dass so ein Typ mit so einer Volkszählung zu ihm zur Tür kommt und fragt so, ja, wie viele Leute wohnen da? Und er meint halt sowas wie, I don't know, 80? What do other people say? Und er so auf alles nur so weirde Antworten gibt. Das ist schon alles. Und so kommt mir das gerade vor, so ein, wie viele Kinder hat er, wie viele Geschwister hat er gehabt? Viele. Wie viele Kinder haben sie? Weiß nicht genau, ich zähle nicht. Du lässt mich ja nicht ausreden. Ja. Die 5 Buben und 5 Mädchen, die nach ihm noch folgen, werden fast alle das Erwachsenenalter nicht erreichen. Ui. Also so konkret so habe ich die Zahlen selten. Ja, aber du sagst jetzt, so viele kommen nach ihm noch. Und wie viele waren davor? Ja, keins. Ah, er ist der Älteste. Ja, das ist das erste von vielen Kindern. Der Philipp hört mir einfach nicht zu. Ich habe gedacht, der Satz geht dann noch weiter. Aber Jürgen, vielleicht versteht das auch einfach nicht. Vielleicht versteht das auch einfach nicht. Ja. Ist auch schwierig, wenn man selber immer dazwischen redet, sich selber dann das stimmt, das zuzuhören und so. Er geht zur Schule im Brüsseler Konservatorium, wo er unter anderem Flöte, Klarinette, Gesang und Harmonie studiert. Flöte studieren Harmonie ist halt einfach ich glaub, Friseure, oder? Mhm. Gleich bei Hair Force One. Oder dem Laden Titanic, wo die Preise immer sinken, den es tatsächlich mal gab. Oder ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich war krank vergangene Woche und habe mehr denn je quasi mich in YouTube dann ab einem gewissen Zeitpunkt verloren, habe wirklich sehr viel gelernt. Unter anderem habe ich zum ersten Mal verstanden, warum die Titanic tatsächlich gesunken ist. Weil sie gegen einen Eisberg gefahren ist? Ja, tatsächlich. Und dann lief Wasser rein. Boah. Ja, war das schon die Geschichte? Ich glaube, du warst sehr krank. Nein, Quatsch. Also wisst ihr es? Oh mein Gott, es ist ein Schiff. Aber wisst ihr es? Sie haben die Scheinwerfer irgendwie nicht angehabt und einer hat seinen Job nicht richtig gemacht. Das hat gar nichts und damit, die gar nichts damit zu tun. Das hat getanzt. Aber, und also die Titanic wäre tatsächlich... Globale Erwärmung war nicht schnell genug. Die haben das Schiff nochmal in, sagen wir mal, 10 Teile unter 10 Segmente. Kammern nochmal segmentiert. Bevor oder nachdem sie gegen den Eisberg gefahren sind? Schon davor, quasi war Sicherheitsaspekt. Und quasi wenn an... Es hätten irgendwie... 5 dieser Kammern hätten geflutet werden können, das wäre immer noch gegangen so. Aber das Problem war, dass das seitlich so ungünstig geschrammt wurde, dass sie quasi 4 am Stück am Anfang und 3 am Stück wäre auch noch kein Problem gewesen, aber 4 am Stück, dann hat es quasi so einen toten, so einen Punkt überschritten, wo es dann quasi klar war, es gibt jetzt kein Zurück so. Und es war einfach maßlos unglücklich, dass quasi dieses vierte noch mitgestrichen wurde, weil normal du tust ja frontal was schwamm. Ja. Und dadurch, dass sie, also durchs Ausweichmanöver, wenn sie quasi komplett einfach drauf frontal einfach draufgefahren wären, dann wäre das eigentlich safe gewesen. Das macht also man ja natürlich mit Reden gewesen. Und so soll man das ja auch machen. Ja. Oh, sie ruft zurück. Hallo, nicht wundern, es ist der Dominik vom Ach-Podcast. Hi Dominik. Spreche mit der Claudia, du bist live auf Sendung. Ich muss dich aus diversen Gründen warnen. Wow. Ich weiß. Ihr erwischt mich zu den lustigsten Zeiten, ihr seid drauf. Ach, hast du schon öfter da angerufen? Also ich rufe dich gerade zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie oft dich der Jürgen anruft. So. Dominik, man merkt nicht, dass du zwinkerst durchs Telefon. Ja. Claudia. Nein, also Spaß beiseite. Wir haben eine unglaublich dämliche Frage und der Jürgen hat gesagt, ich soll dich einfach anrufen. Vielleicht so als Kontext. Du hast mal angeboten, dass du bei rechtlichen Fragen von uns angerufen werden möchtest. Ja, also schießt gerne los. Also ich habe vor 2 Monaten mein 2. Staatsexamen geschrieben und bin seitdem im Ausland. Ich hoffe, es ist noch was vorhanden. Wow. Oh Gott, was zahle ich hier für diesen Anruf? Jürgen, setzt dir das alles hier und herzlichen Glückwunsch, dass du herzlichen hast. Glückwunsch. Das ist hart. Schauen wir mal. Ergebnisse brauchen natürlich noch. So. Aber ich habe zumindest überlebt insofern. Und sehr gut. Wo erreichen wir dich jetzt? Habe ich dich jetzt mitten in der Nacht irgendwie aufgeweckt oder so? Nee, es ist relativ günstig. Ich bin in Beirut im Libanon. Bei uns ist es gerade 20 Uhr und wir hatten gerade ein kleines Erdbeben mal wieder. Wow! What the fuck? Vor ungefähr so 20 Minuten. Ja. Aber spannend. Das Thema von Dominik ist auch wichtig. Wir nehmen gerade Folge 69 auf von unserem fantastischen Podcast und jetzt wirst du dich immer an dieses wundervolle Erdbeben erinnern können. Gott. Also tatsächlich, meine Frage hat nichts mit dem Podcast zu tun. So. Ich sag's jetzt einfach mal, mir wurde vergangenes Jahr mein Fahrrad geklaut. Ja. Und die Versicherung hat dies schon gezahlt. So. Es ist bereits quasi erstattet worden. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn die Polizei jetzt mein Fahrrad findet. Hast du da eine hervorragendes Mal. Dankeschön, vielen Dank. So. Ja, also kommt in Zweifel auf deine Versicherungsbedingungen an. Ne? Okay. Aber das kann sein, dass ich quasi dann am Schluss Geld und Fahrrad und ein zweites Fahrrad habe. Das gibt es auch so. Ja, sagen wir mal so, also auch da wieder, ne, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich meine, woher. Das wird niemand kontrollieren bei der Polizei. Okay, du bist auf Band, ist schon klar. Also Dominik, du kannst das Fahrrad wieder rausziehen. Sie ist im Ausland. Ist safe. Ja, ich meine, also wie gesagt, das ist halt, also ich meine maximal, wenn irgendwann der Versicherungsmakler deines Vertrauens vorbeikommt und sagt, Dominik, ich habe dir doch damals das gezahlt für das Fahrrad, das ist doch eindeutig das Fahrrad, am schlimmsten kündigen die halt dann die Versicherung, ne? Oder verlangen das wieder zurück. Aber ich meine, an sich, das ist unwahrscheinlich. Es ist ungefähr genauso unwahrscheinlich, dass die Polizei das Fahrrad wirklich findet. Claudia, vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich, also schön, dass du dir zwischen all den Erdbeben die Zeit genommen hast. Ja, immer gerne für euch. Das war quasi der Vorbote, war das Erdbeben. Ist der awkwarde Moment, wo du zugeben musst, dass du eigentlich in den letzten 2,5 Jahren, wo du dem Jürgen die Nummer gegeben hast, keine einzige der unserer Folgen mehr gehört hast. Ich habe ja Jürgen auf Twitter geschrieben und tatsächlich war das der einzige Grund, warum ich alle paar Monate mal wieder in Twitter reingeguckt habe. Ob man irgendeine Frage hat. Im Moment höre ich weniger rein, aber im Dezember habe ich wieder 2 Folgen gehört. Aber ich bin auch wie bei Serien, auch bei Podcasts ein Junkie. Das heißt, ich muss mich dann immer disziplinieren, dass ich nicht schon immer gleich alles auf einmal weghöre oder schaue. Okay. Deswegen Aber Folge 69 klingt gut, da bin ich nicht so weit hinten dran. Fantastisch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Schöne Grüße nach Nürnberg. Das nächste Mal überlegen wir uns eine richtige Frage. Ja, danke. Für dich. Schöne Grüße nach Nürnberg. Jo, bis dann. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Wenn ihr auch irgendein verrücktes Spezialgebiet habt, dann schickt mir doch einfach eure Nummer und mal gucken, wo uns das hinführt. Gott, ich liebe diesen Moment gerade. Ich habe also was echt beruflich jemand an in Beirut, wo gerade ein Erdbeben war, um so eine bescheuerte Frage zu stellen. Aber stell mal vor, du rufst jetzt da an und es war wirklich gerade ein schlimmes Erdbeben und sie ist so im Todesangst noch und auf der Suche und sie wartet eigentlich von ihrer Verwandtschaft den Anruf so. Ja. Ich lebe. Und auch so, das Handynetz lässt nur noch so 2-3 Anrufe zu und nur so Hilfsorganisationen telefonieren über dieses Netz und wir haben das gerade blockiert für so eine Frage. Das wäre auch echt witzig, aber auch tragisch. Ist ja schlimm. Ich finde es schön, dass wir durch so einen Vorboten wie ein Erdbeben angekündigt werden. Das ist, ich habe auch zum Beispiel ein Video angeschaut über warum in dieser Region so viele Erdbeben sind, warum die Häuser eingestürzt sind. So. Das hat das auch was mit einem Eisberg zu tun? Nee, mit der Anzahl der Kammern. Ja. Aber das mit den Kammern wird auch bei Futurama parodiert. Da machen sie halt genau den Gag so ein es sind, keine Ahnung, 9.999 so Hulls were breached. Ja, hätten sie doch nur eine mehr gebaut. Mhm. Aber es lag also nicht am Eisberg, sondern es lag in den Kammern. Okay, also es ist ein großer Mythos. Der Eisberg an sich ist ein known risk gewesen. So, also wenn ich mal mit dem Kreuzfahrtschiff dann unterwegs bin, fahre ich drüber. Okay, verstanden. 1815 verliert der Papa den Job als Ingenieur in einer Fabrik für Spinnereimaschinen, weil die Fabrik nach dem Fall von Napoleon geschlossen wird. Das ist auch so eine Spinnereimaschine hier. Ja. Die Maschine, die Napoleon der Erste oder der Zweite? Der Erste tatsächlich. Aber warum wird die geschlossen? Weil das ist so komplizierte Dinge, kann ich das unmöglich. Verstehst du nicht. Kann ich unmöglich durchdringen. Das würdest du eh nicht kapieren. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt überlegt, ob ich irgendwas mir aus den Fingern saugen kann dazu, aber ich bin blank. Wieso bin ich da eigentlich der Einzige, der sein Mikrofon auf der linken Seite hat? Wollt ihr mich ausschließen? Bist du Linkshänder oder bist du Rechtshänder? Tatsächlich bin ich Rechtshänder. Ich würd gerne mal wissen, ob man sich als Linkshänder, die Frage kam neulich auf, ob man sich im Jahr 2023 als Linkshänder diskriminiert fühlt. Ich kenne einige Linkshänder. Ja, frag doch mal. Frag mal. Soll ich jetzt auch gleich wieder fragen? Das hatten wir das nicht neulich auf der Achterrasse? Über Linkshänder Messer und Co. Ich glaube, da hat es angefangen, glaube ich. Ja. Ah, ja, stimmt. Das sind so ganz viele Haushaltsgegenstände, wo man vielleicht auch gar nicht dran denkt, einfach hart auf die Mehrheit der Rechtshänder. Ja, und ob man sich dadurch diskriminiert fühlt. Oder ob das mittlerweile so ist, dass das Angebot an solchen Dingen einfach schon das, so. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube halt, immer noch so der Default, die Default-Schere, die du kaufst, ist halt keine Linkshänder-Schere. Nee, und früher wurde einem aber ja auch in der Erziehung und so klar gemacht, mit dir stimmt was nicht, ne? Also, dieses halt Umlernen, glaube ich, das macht. Das ist aber, glaube ich, anders heute. Ja, genau. Dieses Zwangsumlernen, das macht man. Aber ich glaube sozusagen, ist es halt immer noch der Default zu sagen, hier, schreiben wir schön mit rechts, jetzt mach das nochmal, nee, hör auf mit. Ach so, du bist Linkshänder, ja, okay. Ich glaube, das wird, glaube ich, auch besser, aber ich glaube, der Default ist halt immer noch Rechtshänder. Ja, der Default ist so, aber es ist ja dann trotzdem die Frage, wie man damit umgeht. Naja. Und ob man den Leuten da das Gefühl vermittelt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, schlechter sind als der Standard, weil sie nicht mit rechts schreiben. Und früher war das garantiert so, aber ich bezweifle, dass das heute noch so ist, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, aber ich glaube, es ist auch, glaube ich, doof, wenn du halt sowas hast wie, oh, ich möchte Nagelschere ist vielleicht ein doofes Beispiel, weil das machst du ja in beide Richtungen. Stimmt. Aber wenn du eben, ja, aber da merkst du es ja mal, ne, wenn du plötzlich mit links versuchst, rechts zu. Aber ich könnte dir nicht sagen, wie die Schere anders gebaut sein müsste, damit ich besser damit mit links Nägel schneiden könnte. Also mir fehlt tatsächlich die Vorstellung davon. Ich glaube, genau bei Nagelscheren ist es vielleicht auch gar nicht so ein Ding. Da ist es, glaube ich, dass du einfach mit der linken, also wenn du Rechtshänder bist, mit der linken Hand eher einfach so ungeschickter bist, dass dir es vorkommt, dass es schlechter funktioniert. Aber bei Scheren und Co., also regulären Scheren, ist es ja dann auch so die Position der Schneide und auch so ein, wenn du zum Beispiel als Rechtshänder, wenn ich mich jetzt ganz täusche, sozusagen von oben drauf guckst, siehst du ja, wo die lang führt. Als Linkshänder ist ja der Teil, also da fasst du ja sozusagen immer. Ach, ich erkläre es zu schwierig. Du meinst, dass wenn du von oben drauf guckst, blockiert der obere Teil die Sicht auf den. Nee, stimmt eigentlich nicht. Nee, tut's auch nicht. Das ist irgendwie. Ach, ich habe gerade falsch gedacht. Ich sage ja, ich verstehe davon ja wirklich jeden, der nach wie vor jede Minute uns zuhört. Ja, voll. Also wirklich auch du bist speziell gemeint. Ja. Du bist mein Held. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich liebe auch so Podcasts, die so bis zum Erbrechen abschweifen. Von daher, ich kann es gut verstehen, aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, nö, ist nicht unseres. Also, zieht die Familie nach Brüssel. Ich weiß nicht, ob man den Kontext jetzt noch versteht, nach dieser langen Unterhaltung. Ja, weil die Fabrik Papa, halt geschlossen ist. Papa, der ist arbeitslos. Was macht er ohne Arbeitsplus? Er zieht witzig, nach Brüssel. Sachs, ich habe das Lied heute erst gesungen. Gesungen? Ja. Wir müssen mal zum Karaoke gehen. Koreanisches. Schüttelt einfach den Kopf, koreanisches Dominik. Karaoke. Schütteln wir den. Koreanisches Karaoke. Was? Können wir jetzt bitte mal ein bisschen. Ja, also zieht die Familie nach Brüssel um, ja, wo der Tischlerpapa ein bescheidenes Haus mietet und eine Instrumentenwerkstatt eröffnet. Im Haus. Nein, drunter. Kann ja auch sein, dass es woanders ist. Er selbst hat überhaupt keine Ahnung von der Materie. Aber ist er, aber er ist doch erst 2 Jahre alt. Was, wie, ich rede immer noch über den Papa. Okay, gut. Aber der hat geschickte Hände, denn der konnte schon mit 13 professionelle architektonische Pläne zeichnen. Mhm. Architektonisch oder wie kommt man denn da überhaupt drauf? Wie man da drauf kommt? Solche Vielleicht Pläne hätte ich das auch gekonnt, aber niemand hat mich gefragt. Weiß ich nicht. Macht man das bei technisches Zeichnen auf der Berufsschule, so auf der Realschule? Lernt man das da so auch Hauspläne und so zeichnen? Weiß ich nicht. Jetzt unterhalten sich die 3 Gymnasiasten. Ja, genau. Leider bin ich. Ich bin nach der 10. Runde. Du bist nach der 10. Runde? Und hab dann auf dem 2. Bildungsweg Abitur nachher. Ja, aber auch vom Gymnasium. Also, genau, also ich bin vom 10, bei der 10. Runde auf eine Berufsschule und habe dort eine Informatikausbildung gemacht und dann nach einiger Zeit arbeiten auf dem 2. Bildungsweg Abitur nachgeholt. Okay. Aber ja, also ich weiß, dass es an der Realschule gab es technisches Zeichnen als Fach und da war ich immer neidisch auf solche Fächer wie technisches Zeichnen und Maschinenschreiben und so praktische Dinge. Das hätte ich immer gerne gemacht. Aber ich weiß nicht, was da der Stoff war. Egal. Der konnte das mit 13 und mit 15 konnte er auch schon sehr begabt Möbel schreinern. Und ganz früh konnte er auch schon das Serpent spielen. Ein historisches Blechblasinstrument in Schlangenform. Mhm. Total Chicken Magnet. Charles war es irgendwann zu mühselig, sich das Blasinstrument immer ausborgen zu müssen, also hier dieses Serpent. Also hat er sich kurzerhand einfach eine Replik gebaut. Und aus? Aus Blech halt. Okay. Wenn es ein Blechblasinstrument ist, würde ich mal sagen. Ich habe mit meiner Tochter Shrek 1 neulich angeschaut, wo sie dann auch einfach eine Schlange nehmen und die aufblasen. Ja, und einen Frosch. Und einen Frosch und die dann als Luftballon benutzen. Ja. Und das ist so. Also der gleiche Vibe jetzt gerade. Blech ist ja jetzt irgendwie vielleicht auch nicht ganz die treffendste Umschreibung. Ich glaube, das war hauptsächlich aus reinem Gold. Brass oder Bronze, oder? Kann das sein? Also Brass ist schon, also du sprichst, im Englischen sprichst du von the brass section, ist im Deutschen die Blechbläser. Aus was ist das Blech? Bronzeblech. Glaube. Ja, das mit dem bei der Story bleiben hat ja echt super funktioniert. Ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, der Punkt ist gar nicht, aus welchem Körper das ist, sondern das Mundstück zählt. Weil ein Saxophon als Holzbläser zählt. Ja, das ist tatsächlich aber die Ausnahme. Das Mundstück spielt schon auch eine Rolle, aber es, der Körper schon auch. Okay. Das Saxophon ist so ein. Naja, okay. Ich überlege gerade, ob du dein Tinder-Profil gerade beschreibst. So, das Mundstück spielt schon eine Rolle, aber der Körper ist auch wichtig. Ich muss mal gerade mein Tinder-Profil, glaube ich, aktualisieren. Ja. Also, verheiratet seit 20 Jahren. Er baut sich jetzt hier so der Gerät, ja, und weil er aber ja so spezielle Instrumente und so, das kann man jetzt nicht einfach mit dem normalen Akkuschrauber einfach zusammendübeln. Ja, vor allem, weil es auch noch gar keinen gab. So, er baut sich erstmal das Werkzeug, um sich Instrumente zu bauen, weil er hat ja auch kein Geld für Werkzeug. Und das Werkzeug benutzt er dann, um sich Serpents und Flöten und andere Dinge zu bauen. Was ihr vielleicht in dem Kontext noch wissen solltet, die Welt der Blasinstrumente ist ziemlich im Umbruch im 19. Jahrhundert. Mhm. Die sind gerade in aber der Zeit. Aber das würde ich jetzt als Allgemeinwissen voraussetzen. Ja, würde ich auch. Ja. Also dann beschreib doch mal die Welt vor dem Umbruch und dann den Umbruch. Jetzt lässt er mich voll auflaufen, ist gemein. Die sind sehr unzufriedenstellend. Ich habe jetzt Rechtsbeistand. Die sind sehr unzufriedenstellend. Ich kann hier direkt den Beirut anrufen. So weißt, ich habe recherchiert und komme trotzdem mit nur so Platzhalterbegriffen. Ja? Unzufriedenstellend, unpräzise, schräg. Ja. Papa Sachs hat zwar von Tuten und Blasen wenig Ahnung, baut qualitativ aber sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Instrumente. Bald schon kommt Geld ins Haus. Und das Geld nimmt der Papa und investiert es wieder, um dann die neuen, nächsten Instrumente zu bauen. Sowas wie Klarinetten und dann auch weitere Blechblasinstrumente. Aber eine Klarinette hat ja auch viele einzelne Teile. Das ist schon wirklich voll kompliziert, so eine Klarinette. Also das ist schon wirklich eine Gabe, wenn er das jetzt innerhalb kürzester Zeit auf einem gewissen Niveau macht. So. Nach einer Weile kommen auch noch Geigen hinzu. Holy moly. Und irgendwann baut er auch noch ein neuartiges Klavier, was wahrscheinlich so die Königsklasse ist. Echt, aber er muss ja auch nicht, weil also jedes einzelne dieser Instrumente hätte ihm ja schon einen guten Sold angebracht. Wäre die Frage, wie groß der Markt ist und welche Marktsegment er bedient. Ob er jetzt halt sagt, macht er günstige Instrumente und dafür ein paar oder ob er halt wirklich auf High-End geht und Sonderanfertigung. Mal gleich dazu noch was zu dieser Vielfalt. Er baut dann auch noch deutlich verbesserte Mundstücke für Blechblasinstrumente, weil das ist wohl auch ein Ding, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Ne? Es geht nicht nur um den Körper, es geht auch dann viel ums Mundstück. Es ist aber so, dass diese ganze Experimentierfreude, die er hat, ja, und immer hier neue Sachen und neu bauen, braucht er auch immer wieder einen Haufen Werkzeugen, einen Haufen Material, viele Prototypen, die nicht funktionieren. Man reicht das kleine Haus nicht mehr aus. Naja, es ist so, dass der zwar wahnsinnig viel Instrumente verkauft, einen Haufen Geld verdient, aber noch viel mehr Geld eigentlich ausgibt. So. Ey, ganz ehrlich, ich finde es gerade mega sympathisch. Oder, ne, sympathisch ist das falsche Wort, aber könnte ich mir irgendwie, wenn ich in der Zeit leben würde, mega vorstellen, so ein, was mit Instrumenten machen und dann auch so diese Freude dann haben, so ein, ja, ich baue jetzt halt nicht noch 5 Klarinetten, sondern irgendwie, ich baue noch was Geileres und ich will noch geileres Werkzeug haben, so. Ja, aber es ist ja Freude dran, trotzdem das immer so, zu perfektionieren und dann immer aufs Nächste zu gehen, finde ich total geil. Ja, so bin ich aber auch und dann ärgere ich mich immer, dass ich nicht eins, dann zwei oder dreimal baue, weil es dann ja erst richtig gut wird. Mhm. So, ich schraube mir irgendwas zusammen, so gerade, dass es irgendwie hält und dann denke ich mir, ah ja, naja, jetzt nochmal, mache ich das jetzt nicht, jetzt mache ich was anderes. So, und dann habe ich irgendwie Dinge, die schief sind. Aber hast du schon mal versucht, da keine Routine reinzukriegen? Ja, genau, davon rede ich. Aber ich habe noch nie versucht, eine Klarinette zusammen zu dübeln. Now's the time. Oh, Claudia hat noch eine Sprachnachricht geschickt. Meinst du, es ist in Ordnung, die jetzt hier öffentlich einzuspielen? Wahrscheinlich ist jetzt die Nachricht zu einem Schiff. Moment, ich habe die Paragraphen nochmal nachgeschlagen. Nein, ich spiele es jetzt nicht ab, Claudia. Das machen wir nach der Folge. Na, auch weil ich das Gefühl hatte, dass zwischen uns vielleicht. Nein, ich war nur Spaß. Ja. Jetzt, aber was ist, wenn es wichtig ist? Für den Podcast. Hör halt mal rein und dann halt dein Mikro zu. Okay, ihr macht schon mal weiter, ich höre dabei rein, okay? Nee, komm, das ist doch auf der Tonspur, mach gleich, komm. Okay, warte einen Moment. Wie er es halt wirklich ganz dringend wissen will. Eine gewisse Neugierde zeigt mich auf. So, also, das ist eine ganz tolle Folge zum ersten vielleicht Mal. Vielleicht fragt sich vielleicht deine Nummer. Das wäre so witzig einfach, hey. Sie ruft dich zurück. Kann ich mal deine Nummer haben? Nein, Quatsch. Nein, wir machen nur Spaß, Claudia. Das ist okay? So DSGVO-Ding. Sie fragt jetzt, ob sie die Kontakte speichern darf. Das Geile ist, wir haben ja the power of Audioschnitt. Wir können ja das rausschneiden. Das heißt, ich mache mir völlig umsonst Gedanken. Wir können aber auch Dinge reinschneiden. Oder schweig still, mein Herz. Wir können auch ganz toll. Ich habe noch die 5 Minuten genutzt, um mir zumindest mal eine Version von so Versicherungsbedingungen anzusehen. Nein, du hast wirklich die AGBs gelesen, deine Versicherung wahrscheinlich. Natürlich ist es so, dass in den Bedingungen drin steht, entweder du zahlst die Entschädigung zurück oder tatsächlich du gibst ihnen das Fahrrad. Also du kannst dir es aussuchen. Aber da steht halt auch, der Versicherungsnehmer hat das Wahlrecht, also ob er Sache zurückgibt oder die Entschädigung, innerhalb von 2 Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben. Das heißt, sie gehen auch davon aus, dass der Versicherer halt irgendwie davon Kenntnis kriegen muss. Deswegen, ich glaube, deine Frage ist eher theoretischer Natur. Und natürlich noch Disclaimer, den man als Jurist ja immer dazu schicken muss. Ich mache keine Rechtsberatung, sondern beantworte dir nur eine abstrakte Rechtsberatung. Selbstverständlich, das sollte klar sein, danke. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass dein Fahrrad nicht geklaut wurde, aber ich doch leider schon bei Folge 69 entsprechend hören. Und ja, wie gesagt, hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Danke, Claudia. Danke schön. Ich hoffe, das Erdbeben Ich glaube, das Erdbeben war nicht so schlimm. Habe ich irgendwie das Gefühl so. Also, Claudia, du hast auf jeden Fall noch viel schöner gemacht. Ja, das ist echt richtig und, schön. Das hier ist nur für dich. Das hat sie wahrscheinlich nie gehört. Das ist, ich habe mir einmal den Nieser verdrückt und das ist jetzt. Das Meisterstück. Das habe ich jetzt davon. Von Papa Sachs. Wird das Chor Omnitonique sein. Ein ziemlich abgefahren aussehendes rundliches Horn mit beweglichen Teilen, mit dem man irgendwie das komplette Spektrum an Tönen spielen kann. Frag mich nicht, in welchen Tonleitern und Dings, ich kenne mich mit Musik nicht aus. Geil. Und das war bis dato wohl wirklich ein Problem und das wird so sein. Magnum Opus. Sogar der Hast König. Hast du ein Bild davon? Was? Hast du ein Bild davon? Ich habe, glaube ich, ja, ja. Ich kann es dir aber gerade nicht zeigen. Aber nochmal bitte, der Name war? C-O-R, Chor, ja. Omnitonik, also Omni, vier ja. Und Tonik mit Q. Und sogar der König bestellt? Oder sogar der König kriegt mit, dass hier ein sehr fähiger Mann am Werk ist und er nennt ihn zum Instrumentenmacher des Hofs der Niederlande. Was nicht so verkehrt ist. Mitsamt Vertrag, um die belgischen Marschkapellen mit Blasinstrumenten auszustatten. Aber warum der Niederlande? Ja, frage ich mich gerade auch. Belgien, Niederlande, same? Ich frage mich gerade auch, warum hier Hof der Niederlande und dann die belgischen Marschkapellen. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau, ob die da irgendwie, ob das eins war oder ob die irgendwie... Auf jeden Fall finde ich das super. Also steile Karriere, der ist nämlich gerade 27, als es passiert. Ja. Und all das bekommt jetzt der älteste Sohn Adolphe Sachs mit. Ich weiß auch nicht, ob man den Adolphi oder Adolphe oder ist der ist ja noch nicht so alt. Französische der Aussprache Sohn, wahrscheinlich. So, du sagst der älteste, aber er ist nicht alt, weil wenn der Papa erst 27 ist. Ja. Zeig mal. Ja, das kommt hin. Aber ich finde, das sieht ziemlich abgefahren aus. Also wir sehen einfach ein Horn mit sehr viel darin verlaufenden... Wie man immer diese Röhren nennt. Ja. Oh, ihr werdet heute noch viel mehr unsachgemäße Begriffe aus der Musikwelt hören. Sehr gut. Es gibt jetzt aber noch was anderes, was die Person des Adolphe Sachs sehr interessant macht. Also nicht nur, dass sein Papa interessante Dinge gebaut hat, sondern... Dieser Adolphe Sachs scheint ein ausgeborener Glückspilz zu sein. Mhm. Oder ein Pechpilz. Das dürft ihr selbst entscheiden. Pechpilz. Ein Zitat seiner Mutter jedenfalls. Er ist ein Unglückskind. Er wird nicht durchkommen. Oh Gott. Vor allem alle anderen sterben in der Familie außer ihm. Außer ihm, ja. Aber es ist bei ihm tatsächlich nicht nur einmal knapp. Am 2. September 1839 sitzen die Sachsens im Wohnzimmer, als ein lautes Poltern von draußen zu ihnen ins Zimmer dringt. Meteorit schlägt ein. Grundgütiger, ruft Madame Sachs. Was war das? Vielleicht war es die Katze, die das Fischglas umgeworfen hat, sagte Charles, also der Papa. Darauf sie, oh, das war Adolphe. Und naja, sie stürmt dann raus. Er ist vom Dach gefallen, oder? Ins Treppenhaus und tatsächlich war es der Sohn, der ist so eine dreiteilige Treppe runter. Uff! Also ich weiß nicht, 3 sets of stairs, wie würde man das im Deutschen übersetzen? 3 Stockwerke so, sozusagen. Es sind nicht komplette Stockwerke. So Abschnitte. Ja, genau. Ja, ja. Aber auf jeden Fall nicht ganz ungefährlich. Es ist nicht ganz ohne. Er liegt jetzt auch leblos am Boden mit einer großen Platzwunde am Kopf und Blut irgendwie raus. Und der Papa Charles ist noch im Wohnzimmer. Der hört dann einen Schrei und noch ein Poltern. Das ist, als dann die Mama auch noch umkippt quasi und sich daneben legt. Und der Zweijährige kommt knapp mit dem Leben davon. Bei den Folgen, die er davon trägt, da gehen die Erzählungen jetzt ein bisschen auseinander. Also sie reichen von eine Woche Koma bis eine Woche Bett mit Gleichgewichtsstörungen, aber egal welche Version, es ist nicht ganz ohne. Nee. Ist ja der Horror an jeden Elternteil. Voll. Dass dein Kind irgendwo runterfliegt und so. Nur ein oder zwei Wochen später hört Frau Sachs ihren Sohnemann im Nebenzimmer röcheln. Sie muss feststellen, dass er eine lange Nadel verschluckt hat. Oh, fuck. Nur mit viel Glück und Fingerspitzengefühl kann ein Arzt das Teil wieder entfernen. Kommentar Mama. Der Junge wurde geboren, um Ärger zu machen. Das ist schon ein wenig dumm, eine lange Nadel zu verschlucken. Kurze Zeit später stürzt er in das Herdfeuer in der Küche, aus dem die Mutter ihn wieder herausziehen muss. Glücklicherweise kommt es zu keiner Infektion, aber die schweren Verbrennungen an seiner Körperseite hinterlassen dauerhaft Spuren. Kurz darauf zieht er sich ein weiteres Mal schwere Verbrennungen hinzu. Das wird schon gar nicht mehr näher ausgeführt. Ist weil halt so. Passieren the live he chose. Wichtigere Dinge scheinbar. Als nächstes erstickt er beinahe, weil er in einem unbelüfteten Raum mit Möbelpolitur herumexperimentiert. Was heißt herumexperimentiert? Wie experimentierst du mit Möbelpolitur? Naja, halt irgendwie in der Werkstatt vom Papa. Es gab noch kein Uhu. Ja, oder das. Es gab ja mal so, als ich jung war, war das so ein Ding, also habe ich natürlich nie gemacht, andere haben es gemacht, von den die von, ich natürlich immer verpestet Dosen Sprühsahne zu kaufen und da dieses Stück Treibmittel zu inhalieren. Also, man, das fällt den Leuten schon auch echt viel Scheiße ein, sich irgendwie. Am Land vor allem, Jürgen, am Land. Ja, das ist ja doch, ich glaube, Steve O, der eine von Jackass. Habe ich hier schon erzählt, dass ich den Jackass 4.5 Film angeguckt habe und ich fand den tatsächlich sehr unterhaltsam? Ja, okay, ich wollte nicht das nochmal erzählen. Ja, alles gut. Ja, dass der halt wirklich sich eine ganze Zeit lang auch, ich weiß nicht, was es ist, aber auch so ein Treibmittel irgendwie reingeballert hat. Das ist halt irgendwie in irgendwelchen so Sprühdruckluft-Sachen, die du im Schreibwarenhandel einfach kaufen kannst, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und der hat halt irgendwie am Tag, keine Ahnung, so 10 Packungen irgendwann durchgeballert zu seinen höchsten, schlimmsten Zeiten. Ja, also dass der nicht ganz alle Murmeln in der Schublade hat. Aber also der scheint ja jetzt irgendwie da irgendwie komplett clean zu sein in die Richtung und hat da sehr viel irgendwie auch drüber erzählt, was er da alles gemacht hat. Und du denkst dir so ein, wie hat das dein Körper und du ausgehalten und mitgemacht alles noch? Das ist manchmal echt, dass ich mir denke, was so der menschliche Körper und auch manchmal Geist aber da aushält. Da wundern ich mich dann gerade im Falle Steve O über andere Dinge, die sein Körper irgendwie ausgehalten hat. Das mit den Treibmitteln kann ich, das will mir noch in den Kopf. Ja, gut, da waren noch andere, sehr große Mengen, sehr andere Drogen im Spiel, aber. Das und halt die ganzen Sachen, die er so für Jackass irgendwie gemacht hat. Das war ja immer der krasseste von allen eigentlich. Ja, gut, aber irgendwie sowas wie gebrochene Knochen und sowas, das heilt halt irgendwie wieder. Ja, aber die haben schon auch viele Sachen gemacht, natürlich, wo irgendwie mehr kaputt hätte gehen können als nur ein paar Knochen. Klar. Im Alter von 10 spielt unser Adolphe an einem nahen Fluss, als ihm von einem Haus ein Ziegelstein auf den Kopf fällt. Ich wollte gerade sagen, fällt er jetzt rein oder? Aber, ja. Okay, aber es tut mir leid, aber dafür kann er jetzt mal blöd gesagt, kannst sagen, der darf nicht so nah am Fluss spielen, aber dass dir einfach ein Ziegelstein von einem Haus auf den Kopf fällt, was willst du denn da machen? Nee, aber er fällt dann natürlich auch ins Wasser, ja, klar, und wird nur zufällig von einem Passanten entdeckt, als er mit dem Gesicht nach unten flussabwärts greift. Ach, du liebe Zeit. Aber das ist wirklich ein Paradebeispiel von, er hat Glück im Unglück. Ja, ja, voll. So. Ich sag ja, du darfst jetzt sagen, ob es ein Glückspilz oder ein Pechpilz ist, das darfst du dir selber raussuchen. Pechpilz habe ich mir schon notiert. Ein andermal trinkt Adolphe in der Werkstatt seines Vaters nicht aus seinem Becher, sondern aus einer Schüssel mit Chemikalien. Mhm. Bestandteile irgendwas mit Blei, Kupfer und Arsen. Oh Gott. Als der Papa dann seine Schüssel vermisst und Adolphe gesteht, dass er sie ausgetrunken hat, stürmen sie zum nächsten Arzt, der aber eigentlich nur noch feststellen kann, dass dieser Adolphe wohl nicht ganz so leicht klein zu kriegen ist. Von einem Nachbarn erhält Adolphe den Spitznamen das Geisterkind von Dinan. Er hat offensichtlich überhaupt kein Gefühl für Gefahr und das ist offensichtlich, und das ist gleichermaßen gefährlich wie faszinierend. Ja, aber Moment mal, die Sachen, die du jetzt alle erwähnt hast, kamen mir jetzt nicht vor wie ein, das war jetzt berechnet, Gefahr berechnet. Nein, das du sollst doch auch nicht irgendwie einfach mal hier Farbe, also das ist ja, ein natürlicher Überlebensinstinkt. Ja, aber Sekunde, da hätte ich jetzt in Frage gestellt, hat er das jetzt absichtlich getrunken oder war das der Klassiker, was viele Leute, die malen, mir alle schon erzählt haben, dass sie alle mal gemacht haben, du hast einen Becher mit, keine Ahnung, Wein oder Wasser da stehen, du hast einen Becher, wo du deine Farbe anrührst und irgendwann beim 5. Mal trinken greifst du zum falschen Glas. Ja, aber das ist ja, also ein bisschen Wasserfarben-Gemisch irgendwie trinken ist nochmal was anderes als müssen ja nicht immer Wasserfarben sein. Möbelpolitur und Dings. Aber ja, Möbelpolitur, ja. Also es ist eine Mischung aus all dem, aber ich meine, es waren schon Sachen dabei, wo man auch sagen kann, also irgendwann ist man sicherlich dabei zu sagen, ja, sowas passiert dann wieder nur dir quasi. Ne? Ja, ja. Also mir, ich bin noch nie in ein Herdfeuer gefallen, ich habe noch keine Nadel verschluckt. Ist auch kein Ding mehr. Herdfeuer. Herdfeuer verschlucken und in Nadeln fallen. Naja, der Junge. Feuerschlucker, ganze Herde. Der Junge kann was, also außer sich in Schwierigkeiten zu bringen. Er zeigt viel Potenzial, sowohl als Musiker als auch als Instrumentenbauer. Oh, das muss doch der Papa das Herz aufgehen. Noch bevor er 10 Jahre alt ist, kann er alle Teile einer Klarinette fast perfekt fräsen oder bohren. Whoa. Oder keine Ahnung, wie man so ein Ding baut. Und auch beim Zusammenbau von Mundstück und Tasten ist der Kleine ebenso geschickt wie sein Papa. Mit 14 Jahren und nach einer guten allgemeinen Ausbildung beginnt Adolphe mit dem Studium der Musik auf der Royal School of Singing. Was ich einen fantastischen Namen für eine Schule finde. Und aus dieser Einrichtung wird später mal das Royal Conservatoire. Wo sind wir eigentlich gerade? Conservatoire. In Niederlanden und in Belgien. Ja, ja, aber ist er, also ist Niederlande und Belgien, wo er jetzt auch ist? Das ist das heutige Belgien, ja. Damals war es, glaube ich, Niederlande. Nee, hätte auch sein können, dass er ins Ausland geht zum Tatsächlich Lernen. Später dann, aber jetzt heute noch nicht. Er lernt dort das Flötenspiel und dann auch die Klarinette und tatsächlich ist er richtig, richtig gut. Also es wird bald deutsche Musiker geben, die eigens für ihn Stücke schreiben, damit er die irgendwie performt. Und er hat echt das Potenzial. Aber er performt auch selber. Okay. Ja, also der hat das Potenzial, zu einem wirklich großen Musiker zu werden. Okay. Aber er ist nur 1,65. Da, da, da, da, da. Ja, gegen diesen Witz werde ich auch rechtliche Mittel einlegen. Mit meiner neuen Rechtsberatung. Der Dominik droht jetzt immer mit seinem Anwalt, überall wo er hingeht. Nee, einfach immer so wortlos Handy als ja, Claudia, Mikrofon. Claudia, bitte. Aber Humor, Juristen. Seine Leidenschaften liegen woanders. Das ist eher das Problem. Oder das Problem ist kein Problem. Er will Maurer werden oder so. Er lernt nämlich jetzt bei seinem Papa und natürlich auch dadurch, dass es benutzt, er lernt die Schwachstellen der zeitgenössischen Instrumente kennen. Und mittlerweile hat er dann auch den Zugriff auf Werkzeug und Wissen, um die dann auch wirklich zu verbessern. Und schon im Alter von 16 Jahren stellt er auf der Brüsseler Industrieausstellung 1830 zwei Flöten und eine Klarinette aus Elfenbein aus, was teilweise spektakulär ist, weil das schon gar nicht so einfach ist, aus Elfenbein überhaupt solche Dinge irgendwie zu fertigen. Ist jetzt aber musikalisch keine große Offenbarung so, ne? Ist jetzt irgendwie halt schön anzugucken. Aber es ist für einen 16-Jährigen beachtlich. Respekt. So ist auch das Feedback, das er dafür kriegt, ne? Sieht spektakulär aus, aber klanglich, naja. In den folgenden 10 Jahren wird Adolphe aber vor allem die Klarinette weiter verbessern und wieder damit zu solchen Ausstellungen fahren. Und nach 10 Jahren hat er dann ein Instrument, das so viele Modifikationen und Verbesserungen aufweist, dass es sich für viele Jahrzehnte dann als Standard etabliert, quasi. Das hat Bluetooth und so ein Finder, dann so eine Öse, dass man so ein Lanyard einhängen kann. Oh ja, das kann. Ein Taschenrechner hat es drin. Aber ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ob es dann schon wieder keine Klarinette ist, sondern something. Ja, es ist schon noch eine Klarinette, aber das wird quasi was, also das Instrument, das er entwickelt oder weiterentwickelt, wird dann der neue Standard, die von dem aus dann weitergeforscht, weitergebastelt wird. The new standard. Und das ist tatsächlich ein big fucking deal. For a better clarinetting. Er tüftelt in jener Zeit auch an völlig neuen Instrumenten wie dem Saxhorn und dem Saxophon. Saxophon. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das einfach also verschwiegen habt. Hat er das Saxophon Ob ihr erfunden? Einfach das verschwiegen habt, dass ihr den Namen erkannt habt oder nicht, aber es war sehr nett von euch. Aber es ist natürlich der Herr, der das Saxophon erfunden hat. Aber die sind jetzt eigentlich noch gar nicht richtig spruchreif oder pustereif. Was ist aus dem Saxhorn geworden? Das werden wir jetzt noch erfahren. Okay. Besser läuft es mit der Bassklarinette. Da verbessert er Bohrungen und Tasten und andere Dinge, von denen ich wahnsinnig wenig verstehe. Und die Herausforderung ist aber wohl bei so einem Ding, die Bohrungen so zu setzen, dass der Klang perfekt ist. Das lässt sich aber wohl noch lösen. Aber dass der Klang perfekt ist und dann auch noch die Finger mit den Abständen zurechtkommen, das ist schon ziemlich schwer. Und das noch zu machen, ohne dass man irgendwie einen Knoten in der Hand kriegt oder irgendwie umgreifen muss, nicht einfach, aber er kriegt's hin, er baut da irgendwie zusätzliche Tasten dran, fragt mich bitte nicht nach den Details. Könnt ihr ein Blech, nein, oder könnt ihr überhaupt ein Blasinstrument spielen? Ich kann noch nicht mal richtig Blasinstrumente erklären, offensichtlich. da einst spielte ich die Flöte, weil man dies so tat in den 80er Jahren. Du spielst die Flöte? Naja, hast du nicht in der Grundschule Flöte gelernt? Nein. Ich schon. Kommst du mal auf ein Flötenkonzert vorbei? In der Volksschule, in der ich noch war. Das würde ich mal sehr feiern. Ich hatte ein Jahr in der Musikschule Blockflöte, weil halt meine Eltern meinten, ich wollte zwar Klavier lernen, weil Schwester kann Klavier, steht ein Klavier daheim, viel geiler. Aber naja, da lernst halt auch erstmal Noten lesen und es ist halt auch einfach viel günstiger. Ja. Yeah. Ich hab's gehasst. Also es ist wirklich so ein, halt irgendwie der Klang und irgendwie so, ach, das mit den Händen, irgendwie, es hat mir einfach hinten und vorne nicht gefallen. Und ich weiß noch, dass dann am Ende dieses ersten Jahres es hieß, ja, jetzt geht er nach Haus und fragt, ob er nächstes Jahr wieder einen Kurs mitmacht. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, nein. Also meine Schwester hat von meinem Opa Den Schal nach hinten, ja, ja. Meine Schwester hat von meinem Opa damals eine elektrische Heimorgel geschenkt bekommen. Tell me that you're born in the 80s without telling me that you're born in the 80s. Also ich sage jetzt nicht, was ich zu diesem Weihnachten bekommen habe. Ich war mit meiner Nintendo 64. Nee. Aber ich hab kurze Zeit später von meinem Papa ein Jagdhorn bekommen. Aha. Ich habe es aber nie wirklich, also ich bringe einen Ton raus, aber spielen würde ich es nicht nennen. Hat dein Papa Jagdhorn geblasen? Nee, aber mein Papa, der konnte so ein paar, der hatte so ein bisschen so Blender-Wissen, so was Trompete auf der Trompete. Ja. Der hatte so eine Trompete und da konnte er so diesen einen das konnte irgendwie das eine Stück so halbwegs. Aber das ist ein typischer Fall von, ich würde meine 7-Jährige mit sowas ärgern. So, hier, bitte, das ist das Zeichen der Liebe deines Vaters. Hier hast du ein Jagdhorn. Also Jagdhorn, das fand ich schon sehr schräg irgendwie. Finde ich auch heute noch sehr schräg. Ich weiß gar nicht, ich frage mich, wo das ist. Ich habe mir mit dem geliehenen Saxophon meines Schwagers mal ins Selbststudium, also irgendwie meins Auge gestochen. Mit Zampfuschen irgendwie mal ein bisschen Baker Street gespielt. Aber Saxophon ist ja schon sauschwer. Ja, super schwer. Ja, also was Fieses an Saxophon. Leicht zu spielen ist es auch nicht. Ich so hart finde ich das nicht mal. Aber was halt echt gemein ist, ist, bis du einen geraden Ton rausbringst, dauert ein bisschen. Und leise spielen ist viel, viel schwerer als laut. Das heißt, du fängst halt an mit erst ein bisschen schief, vor allem aber laut. Dann bist du lange, lange bei laut. Da, und über die Phase kam ich nie drüber. Wie gesagt, ich habe das ja bloß mal ein paar Wochen aus Jux und Dollerei gemacht. Und sanft und leise spielen dauert lange, bis du kannst. Das heißt, wenn du jemand in deinem Umfeld sowas schenkst, damit die Person das vielleicht lernen kann, dann musst du damit wohl leben. Vielleicht erzähle ich Quatsch und jemand, der es Leuten beibringt, kann das gleich ganz anders, aber... Aber wäre das quasi der perfekte Name für einen Saxophon-Podcast, sanft und leise? Nee, irgendwas und irgendwas. Podcasts gibt so viel wie Sand am Meer. Auch in Nürnberg gibt es inzwischen, ich glaube, 3 oder 4. Es gibt echt so viele von... Dominik, ich wiederhole die Einladung nochmal. Du kommst mal mit deiner Blockflöte vorbei und dann machen wir mal ein Konzert. Meine Tochter begleitet dich auf der Oboe. Oh, geil. Oder wenn wir es geschafft haben, bis dahin ihren Theremin-Bausatz zusammenzulöten, dann begleite ich dich noch auf dem Theremin. Cool. Das klingt wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Auch verbessert er vorne den Trichter, von dem ich gerade nicht weiß, wie das auf Deutsch heißt, dieses Ding. Bell heißt es im Englischen, also das, wo vorne der Ton rauskommt. Trichter. Ja, heißt es so? Mhm. Danke, Dominik. Du hast zu viel Fachwissen an der Stelle. Von der Dominik nickt so überzeugt und fängt dann langsam das Grinsen an. Also, die Sache ist wohl, dass bei den meisten Instrumenten das Ding nach unten gerichtet ist, ja. So auch bei der Bassklarinette, was sich wohl auch auf den Ton auswirkt. Sax richtet es mitunter aber jetzt auch mal nach oben aus, was man ja jetzt heute, wenn man verrückter Hund. Das Saxophon kennt, denkt man sich ja, klar, naheliegend, aber damals war das schon echt eine große Veränderung, denn der Klang war dann plötzlich viel störungsfreier und ungedämpfter und auch lauter, weil das nicht direkt reflektiert und gedämpft wird. Entschuldigung. Beim Thema gedämpft. An dieser Stelle sei außerdem erwähnt, dass es absolut ungewöhnlich ist, dass jemand Holz- und Blechblasinstrumente entwickelt oder baut oder dran herumfrickelt. Das ist uns tatsächlich ja auch schon vorhin aufgefallen. Western und Country. Blues Brothers? Weiß ich jetzt nicht mehr. Da gehen sie doch in diese Hütte, wie heißt die irgendwie, Bobs, da wo sie Rawhide, Bobs Bunker, wo sie dann performen. Und da gehen sie doch rein und dann meint irgendwie die Besitzerin oder irgendwie halt die Frau, die da arbeitet, ja, wir spielen alle Art von Musik, Country und Western. Also das halt bei ihnen im Ich hab's nicht mehr vor. Ich habe ihn dieses Wochenende erst gesehen. Ah, okay. Und der ist, ich finde ihn echt noch gut. Ja, den muss man, den. Und es ist halt der Hammer, welche Musiker da mitgemacht haben, wo ich mir im Nachhinein denke, was ist denn da passiert? Aber auch nur das Original gucken, ich hatte mal die DVD-Box mit, Blues 2000. Brothers und Blues Brothers 2000, ja. Also nur das Original. Das freue ich mich schon drauf, mit meinem Sohn das mal irgendwann zu gucken. Mhm. Schon allein für diese wirre Verfolgungsjagd, wo die 1000 Polizeiautos ineinander krachen. Vor allem, also was ich ja am Schluss auch super witzig fand, war einfach, dass beim Abspann der Cast einfach nur ein Drittel der Länge der Stunt-Crew war. Das sind so viele Leute. Das ist wirklich die Absurde. Es war auch lange Zeit die teuerste Filmszene überhaupt. Also völlig absurd. Aber was sie da auch für Geld in die Hand genommen haben müssen, das muss ja wirklich ein Ort, das ist Belushi und Aykroyd, das ist eine sichere Nummer. Warum investiert man in sowas sonst? Das ist ja völliger Wahnsinn. Ja, also ein großartiger Film, muss ich echt auch mal wieder angucken. Als Musiker act Sax in den vielen musikalischen Gesellschaften, in denen er unterwegs ist, mit seinen neuen Instrumenten öfter auch mal an. Er spielt eh schon gut und mit den verbesserten Blechen lässt er die anderen nämlich ganz oft ganz alt aussehen. Und das hat auch dann auch schon ein bisschen was von einem, ist ja unfair, du hast das, was wir nicht haben, du spielst in einer anderen Kategorie. Ja, es ist tatsächlich. Ist aber hier käuflich zu erwerben. Naja, oder, nee, aber stell dir doch mal, oder denk mal ein bisschen an die Zeit von Michael Schumacher zurück, da war doch auch so ein bisschen zu der Vorwurf so an, ja, wenn der irgendwie bei dem Rennstall ist, der irgendwie die ganzen technologischen Fortschritte hat und noch selber so gut ist, dann ist der gar nicht mehr einholbar, ist ja unfair, ist ja dumm. Also wir können das später nochmal kurz aufgreifen, denn ihm wird später eigentlich so auch das Gegenteil vorgeworfen. Also ihm wird vorgeworfen, aber dass er dass er alles quasi spielen kann, weil er so ein begnadeter Musiker ist und dass deswegen seine Instrumente gar nicht so toll sind, weil er ist einfach gut klingelt. Andersrum. Das kommt später, aber jetzt sind wir so, dass er quasi zwei Stufen überspringt und damit alle anderen so richtig abhängt. Ja. Ne? Und da gibt es natürlich viel Neid und Missgunst. Und als dann seine Bassklarinette offiziell ins Grande Harmonieorchester eingeführt werden soll, weigert sich der Klarinettist, damit zu spielen. Mhm. Also er sagt, mit dieser Klarinette spiele ich nicht und entweder geht die Klarinette oder ich. Und dann ging er. Richtig. Sachs ist erstmal völlig außer sich und fordert Bachmann zum Duell. Also Bachmann, so hieß der. Aber zum Musikduell. Also, ja, bitte. Also oder noch zum echten Duell. Wie hier bei Monkey Island 3, das Banjo-Duell. Also mit Klarinetten, das Klarinettenduell. Ernsthaft? Und ja, ernsthaft. Oh Gott. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es zu diesem Duell kommt. Ich liebe es. Aber Bachmann verlässt kurz darauf das Orchester. Und Sachs wird der neue Bassklarinettist. Krass. Das ist so das Ding bei ihm. Er kann mit Kritik und schlechtem Feedback kann er nicht so richtig gut umgehen. Er geht dann immer halt wie sofort. Wie die meisten Leute. Er geht dann immer sofort in die Offensive. Ja. Was? Was soll das heißen? Nix, Entschuldigung, lass uns wieder weiter podcasten. Ich bin ruhig. Ein Beispiel. Im Jahr 1835, da ist er gerade 29, hört er von Da Costa, dem Solo-Klarinettist der Paris Royal Academy of Music. Wahrscheinlich hat es einen französischen Titel, aber das Buch, das ich dazu gelesen habe, war Englisch. Mhm. Der will mit einer Bassklarinette auf Tournee gehen, die er selbst entwickelt bzw. verbessert hat. Und Sachs hört davon. Schließt mit dem Strom an. Und Sachs hört davon und er regt sich darüber unglaublich auf, weil er weiß, dass er ein Instrument hat, das noch viel besser ist als das. Ja? Mm. Und das regt ihn irgendwie, also es ist total konstruiert, ne? Weil der kann ja spielen und machen, was er will eigentlich, aber Sachs kriegt es mit und denkt sich, er hat doch das hier das viel bessere Instrument, das sollte doch damit irgendwie losziehen. Und da regt er sich so drüber auf, dass er seine Klarinette unter den Arm nimmt und von Brüssel nach Paris marschiert. Manche sagen zu Fuß. Was ja, marschieren tut man nicht, übrigens nicht gerade ums Eck ist. Also ich glaube, er marschiert nicht zu Fuß, aber ja, aber mal ganz ehrlich, wir hatten schon absurdere, längere Reisen aus noch dümmeren Gründen. Ich bin tatsächlich die Tage auf das Thema gekommen, dass Verben, die Fortbewegungen beschreiben, kräuchen und fleuchen ist etwas, was man nur noch im Zusammenhang mit diesen feststehenden Ausdruck benutzt. Das stimmt. Weil, also, was sagst du jemals, es kreucht oder es fleucht etwas? Nicken kann man ganz schlecht hören, Philipp. Quod erat demonstrandum. Die Anekdote ist an der Stelle noch nicht zu Ende, denn Sachs trifft dann in Paris tatsächlich auf diesen Da Costa und er schafft es auch tatsächlich, ihn zu überzeugen. Der gibt am Ende zu, dass Sachs Version. Also dass das Stück, das er spielt, auf Sachs Version der Klarinette viel besser klingt als auf seiner. Und die Frau von dem Typen sagt dann zu ihrem Mann noch, also wenn Herr Sachs spielt, dann klingt dein Instrument wie ein Kazoo. Ich glaube, das ist so ein Ding, wie man auf der Entenjagd benutzt, oder? Ja, ja. Das ist wirklich sehr gemein. Nee, was du meinst, ist, ja, so ähnlich. Das ist so ein kleines, ich habe auch eins zu Hause, das ist einfach so ein, ja, ich sag mal so zigarettenlanges, aber deutlich breiteres Stück, oft aus Holz, gibt es aber sogar in Plastik. Und da ist einfach so eine Membran drin und du kannst einfach durchsprechen oder eher so ein Geräusch machen wie und dann vibriert es mit und macht dann eben Geräusch. Das ist so krass, ich habe ein ganzes Buch gelesen über Musikinstrumente und Philipp kann trotzdem die Dinge viel besser und treffender erklären als ich. Ganz ehrlich, das ist wirklich krass. Ich hab wirklich nicht viel Ahnung von Musik und Musikinstrumenten. Nein, aber aber ich liebe das Thema und deswegen, also ich liebe auch gerade die Folge. Und ich liebe dich. Auch das. Vor allem aber wäre es so ein Ding, wenn ich im Lotto gewinnen würde, was schwierig ist, weil ich nicht spiele. Und sozusagen so ein, hier, du hast viel zu viel Geld, du kannst hier viele Dinge rauslassen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist deswegen trotzdem nicht deutlich schlechter. Ja, wahrscheinlich. Würde ich mir gerne ein Musikinstrumentenzimmer einrichten und für alle möglichen Musikinstrumente mir so Privatlehrer holen, die mir einfach so ein paar Basics beibringen. Und zwar nicht von einem Instrument bis zur Perfektion, sondern von allen möglichen so ein bisschen. Weil ich liebe das, mit Musikinstrumenten einfach rumzuspielen, so ein bisschen Freude dran zu haben. Also ich hätte gerne einen größeren Keller und schöne Werkzeuge. Das kann ich auch verstehen. Ich würde einfach gerne im Liegen schlafen können. Du kannst nicht im Liegen schlafen? Nein, das war jetzt so übertreiben, dass ich so in bitterer Armut leben muss und ihr zwei redet hier so von Instrumenten räumen und irgendwie Dingsräumen. Ja, andersrum. Jetzt wollte ich so übertrieben sagen, unter was für schlimmen Umständen ich leben muss. Ich habe halt so Kram wie eine Eigentumswohnung. Ich habe halt so Kram wie eine Ocarina für 30 Euro und ein Kazoo für 6 Euro. Also so einfach so Instrumente, mit denen ich Spaß habe und halt so ein Schlagwerk. Ach so. Cajon. Jetzt habe ich gedacht, ein Schlagring. Das macht so schöne Geräusche. Ich gehe jetzt und hole mir noch eine Cola. Was möchtet ihr? Ich hätte tatsächlich, ich würde mich an sowas wagen. Was gibt es noch? Ich glaube nicht. Na, dann nehme ich das andere. Bionade. Okay. Magst du noch was? Ich hab. Cool. Dann? Wäre das jetzt der Moment dann für. Ah, nee, ich muss noch nicht. Dann reden wir weiter und. Ja, ich bin oder ja, sollen ich wir kurz warten? Stunden an mir ist es. Ich bin ja. Ich höre ja, was ihr sagt. So. Ja, du klingst dich gerne öfter mal aus, deswegen frage ich. Ich kling mich gar nicht aus. Ich will jetzt noch was zu trinken haben. Zurück zum Thema. Dir ist dir bewusst, dass du da unten noch was stehen hast? Ja, ja. Ah, okay, gut. Deswegen, ich sag ja, ich hab. Also, der Herr Sachs, der ja jetzt vielleicht zu Fuß, vielleicht auch nicht, nach Paris marschiert ist, stellt fest, hey, Paris ist eigentlich ganz geil. Vor allem, weil sein Ruf schon vor ihm da war. Ich warte ist nur das auf ein das positiver Ruf oder ein negativer? Ja. Okay, also ich mein, das ist der weirde Choleriker, der dann... Ja, der Choleriker vielleicht auch, oder, aber ja. Also es ist schon so, dass man wahrscheinlich auch schon von seinem Vater so den Namen Sachs irgendwie ein bisschen kennt. Und das aber ich muss auch gestehen, so ein bisschen ist das, ist die Sache mit einem... Boah, ich habe eigentlich eine geilere Lösung in petto. Ich würde es gerne teilen. Das kenne ich schon auch gut. Also gerade in so Computertechnologie und sowas, wenn ich irgendwo sehe, dass Leute was benutzen und ich denke mir, es geht mir eigentlich besser. Hier, guck dir das mal an. Ich will da null von profitieren, aber so das weiterzugeben, ist mir einfach eine inhärente Freude. Du meinst, so wie den Leuten zu erklären, dass man im Internet Explorer keinen Doppelklick machen muss, wenn man auf den Link klickt. Ja, so. Sowas meinst du. Okay. Naja, oder halt irgendwie ein, hier, guck mal, ihr wollt die und die Sache machen, benutzt doch lieber die Technologie als die. Ich erkläre euch das auch gerne für Umme. Einfach, weil ich deine innere Freude und Befriedigung darin finde, Wissen zu teilen. Ja, aber das ist natürlich die extremste Extremform von Wissen teilen. Ne? Aber ich kann diesen Wesenszug verstehen, ja, das meine ich damit. Aber, also, es ging jetzt um seinen Ruf. Ne? Also, man kennt ihn in manchen Stellen in der Musikwelt in Paris schon. Komponisten und andere Berühmtheiten empfangen ihn auch gerne, jetzt wenn er zu Besuch in Paris ist. Er lernt Jean-Georges Kastner kennen, der zu einem lebenslangen Unterstützer von ihm werden wird. Und der Kastner schlägt ihn dann sogar für eine eigens eingerichtete Studienrichtung vor, später, wo er Schülerinnen und Schülern die neuen Sax-Instrumente auch beibringen soll, ne? Weil die teilweise so verbessert und so gut sind, dass man da eigene Klassen aber dafür bräuchte. In dieser Zeit, ja, werden da viele Instrumente noch erfunden? Weil er hat ja jetzt quasi grundlegend Neues erfunden. Naja, so, ist das noch ein Ding oder ist das naja, so der… Naja, ich würde jetzt behaupten, der entwickelt ja gerade erstmal nur weiter. Also definiere naja, erfinden… Mein Saxophon ist schon neu. Moment, aber beim Saxophon sind wir noch nicht. Aber das hast du ja schon angedeutet. Ja, er tüftelt schon am Saxophon, aber also er hat sicherlich, kann man sagen, er hat wahnsinnig viele Instrumente erfunden. Ganz viele Instrumente sind dann aber zum Beispiel Klarinetten in einer Tonlage, die es halt vorher nicht gab oder so, ne? Genau. Und das klingt, Weiterentwicklung jetzt, das klingt jetzt lapidar, aber es ist an mancher Stelle ist das echt irgendwie eine krasse Leistung, nochmal hier so Mundstück und Winkel und Form und Dings, das alles zu verbinden. Also von daher kann ich das schwer beantworten, das muss man selber so festlegen, gilt es dann als Erfindung oder nicht. Aber so wirklich eine richtig neue Kategorie, eine neue Liga von Instrumenten wird jetzt nicht mehr jeden Tag erfunden. Okay. Aber er hat zumindest am Ende seines Lebens dann eins. Mehr Instrumente erfunden als wir drei zusammen. Das auch. Sachs muss zurück nach Brüssel, denn das Schicksal ruft. Von seinen 10 Geschwistern sind nur noch 2 übrig mittlerweile. Und er und sein Vater, sie trauern auf ihre eigene Weise, nämlich indem sie sich in die Werkstatt zurückziehen. Aber Unglück hat er jetzt keins mehr. Also, kommt noch. Boah, definiere Unglück. Ich verstehe. Also ich meine, im Moment finde ich, läuft es ja eigentlich für ihn voll gut. Natürlich ist es sehr traurig, dass er die Geschwister verloren hat, aber ich meine, er hat sich noch nicht für unseren Podcast qualifiziert, würdest du damit sagen. 8 tote Geschwister, so läuft eigentlich ganz gut für Serpin. Er muss sich erst noch für den Podcast qualifizieren, ihr habt vollkommen recht. Adolphe bereitet sich auf die Industrial Expo in wirklich? Brüssel. Also ich finde tatsächlich nicht, also ich finde das bisher schon relativ spektakulär, ehrlich gesagt. Total. Es ist auch, also ich hab natürlich mal wieder, wie so oft, mit mir gerungen, ob das passende Thema für diesen Rahmen ist, weil, also A, man kennt die Person. Aber vergiftet jetzt doch seine Kinder oder findet seine tote Frau? Oder? Noch hat er ja keine Kinder. Und B, es ist dann doch am Ende irgendwie auch relativ straight. So, ja, er ist ein erfolgreicher Instrumentenbauer und hat am Ende halt irgendwie die Musik, die Musikwelt revolutioniert. Aber, und verteidigt die Menschheit vor den Außerirdischen. Es gibt so viele kleine Dinge, die in seinem Leben, die man echt einfach, ich glaube, das ist geiles Partywissen, dass man mal sagen kann, hey, der Typ, der das Saxophon erfunden hat. Der kam auch aus einem Salat. Der hat früher mal irgendwie eine Tasse mit Chemikalien getrunken. Also vielleicht brauchst du einfach so eine Vorgeschichte, um auch dann so ein Genie zu werden. Ja? Also keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja... Scheiße, wir haben jetzt keine Flasche mit Farbe getrunken oder so. Ne? Nee, aber ich habe mir auch schon wahnsinnig stark den Kopf angeschlagen. Also vielleicht bei der Backsteinnummer, da könnte ich vielleicht noch mithalten. Aber ich weiß nicht, ob ich deswegen jetzt noch Instrumenten erfinden werde. Ich glaube an dich, Jürgen. Ich hätte gerne einen Omnichord. Sind wir schon einer? Ein was? Ein Omnichord? Ein Omnichord. Das ist so ein Musikinstrument aus den eigentlich 80ern. Ich habe einen Verlängerungschord. Begleiten. Also wenn jemand eins über hat, mit Handkuss. Adolphe bereitet sich jetzt auf die Industrial Expo in Brüssel im Jahr 1841 vor. Es soll der erste öffentliche Auftritt des Saxophons werden. Aber die Instrumente liegen beim Aufbau in einer dunklen Ecke und eins davon bekommt wohl versehentlich einen Fußtritt ab, sodass es quer durch den Raum segelt und dann so stark auf den Boden knallt, dass es mehr oder minder unbrauchbar wird. Aber nur eins. Es handelt sich natürlich um das Saxophon und es gibt Leute, die vermuten, dass das kein Unfall war. Naja. Es war wieder der Backstein. Er ist mit genug anderen Instrumenten da und die trotzdem sind die Experten vor Ort begeistert von ihm und von den ganzen Dingen, die er dabei hat. 8 weitere Instrumente sind es. Und er kriegt am Ende eine silberne Auszeichnung. Also irgendwie ist das so ein Ding auf diesen Ausstellungen, dass dann immer Sachen prämiert werden und so. Und Silber ist eigentlich schon gar nicht so schlecht, aber er ist dann von der Begründung so ein bisschen irritiert. Denn die Begründung ist im Grunde, man hätte ihm Gold verliehen, aber was soll man dann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr machen, wenn er irgendwie noch mit was Besseres kommt? Oh, ich hasse diese Begründungen. Die gab es auch manchmal bei manchen Lehrern so ein. Ja, ich gebe dir jetzt mal nur die und die Note, dass du dich weil weiter dann strengst dich so, an. Genau. Und ich hatte da nicht nachhaltig Lehrer da, aber wenn ich solche Geschichten höre, denke ich mir immer, was soll das? Und muss ja nicht relativ gut sein, sondern absolut gut so. Ja. Und Sachs beantwortet das auch mit, also wenn ich zu jung für Gold bin, dann bin ich auch zu alt für Silber und er beschließt nächstes Jahr nicht zur Ausstellung zu fahren. Ja. Der Comte de Rumigny stattet Sachs jetzt einen Besuch ab. Das ist ein höchst respektierter französischer Lieutenant General, Lieutenant wenn General. Wenn ich im Lotto gewinne, lasse ich den bringst du mir endlich mal ein französisches Audiobuch einsprechen. Du hast so unanständig viel Geld, dass er nicht das, Nein sagen kann. Oh, das ist groß. Unanständig viel leisten. Geld. Das wär, ja. Ja, du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn ich dir 1 Million Euro biete, für das du so 15 Minuten Kurzgeschichte auf Französisch. Nee, 15 Minuten ist viel. Das muss schon ein ganzes Buch sein. Nein, aber also natürlich würdest du das machen, du Hure des Geldes. Du bist ein sehr schlechter Mensch. Aber ein lustiger Mensch. Und was dann wiederum witzig wäre, wenn es ein absoluter Erfolg in Frankreich würde. Dann muss ich doch nochmal auf so das muss ich doch nochmal auf das Geschenk von meinem Opa zurückkommen, denn das war eine Goldmünze tatsächlich. Und ich müsste mal checken, ob die mittlerweile so viel wert ist, dass ich Nein sagen kann bei solchen Angeboten. Ja. Ich fürchte fast nicht. Aber es würde mir sehr, es wäre Dominik hat ein Drogenkartell, baut er sich dann auch von dem ganzen Geld und entführt einfach Jürgens Frau oder so. Ich würde danach wahrscheinlich mit einem anderen Namen untertauchen, denke ich. Aber ein französischer Name. Du tauchst in Frankreich ab. Jean-Pierre Grüße. Also, dieser Rumigny ist ein französischer Leutnant-General. Und hallo, Leutnant. Sie reden jetzt darüber, dass französische Militärmusik eigentlich doof und langweilig ist und ein wahnsinnig schlechtes Ansehen genießt, weil die Preußen auf der anderen Seite des Rheins haben ganz, ganz tolle Militärkapellen, ja, und da neidet man sie drum von der französischen Seite aus. Und dieser Rumigny, der denkt jetzt, dieser Sachs und diese Instrumente könnten daran vielleicht was ändern. Und es sind tatsächlich solche Menschen und Fürsprecher, die Adolphe dann letztendlich gegen den Willen seines Vaters und gegen das Bitten und Flehen, die ihn nach Paris umziehen lassen. Mhm. Mit nur 30 Francs in der Tasche, aber großen Wünschen und Plänen zieht er also in die große Stadt um. Warum hat er so wenig Geld? Na, weil die alles in Werkzeuge und Material. Also er auch, wie der Vater Elfenbein. Ja. Backsteine. Und wir werden jetzt dann auch noch lernen, er ist einfach auch ein wahnsinnig schlechter Geschäftsmann. Mhm. Angekommen in Paris, nein, das stimmt nicht. Das klingt jetzt falsch, er ist einfach nur ein schlechter Geschäftsmann. Wow. Danke für die richtige Stellung. Angekommen in Paris macht sich Sachs im Frühjahr 1841 sofort an die Arbeit an neuen Instrumenten. Er hat jetzt aber nicht viel, mit dem er arbeiten kann, ne? Aber er hat einen Haufen Kontakte in der Stadt schon. Zum Beispiel Hector Berlioz, Komponist und Musikkritiker, schillernd und angesehen. Und der ist super beeindruckt von Sachs und seiner Arbeit. Habt ihr von diesem Ballettregisseur gehört, der seiner Kritikerin Scheiße ins Gesicht geschmiert hat? Was? Ein berühmter deutscher Regisseur. Ich glaube, es war Ballett. Hat quasi. Wann war das? Jetzt jüngst. Was? Habt ihr nicht mitgekriegt? Hat das vorhin vor der Tür und nicht erzähl gesehen. Mal weiter. Ich, bevor ich hier halbgares Wissen erzähle, aber ja, der kann nicht so gut mit Kritik umgehen anscheinend und hat wirklich also Fäkalien in das Gesicht einer Kritikerin geschmiert. So. Nicht schlecht. Aber gut, okay. Also, wir haben ja diesen Berlioz. Ich nenne den jetzt einfach mal Berlioz, der hin mit dem Z, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Sag Barry. Berlioz? Nee, Barry. Nee, sozusagen, also vereinfacht gesagt, im Französischen fällt der letzte Buchstabe weg. Und er heißt doch nicht Hector, sondern Hector. Hector. Hector Berlioz. Und er wird ein dicker Freund von Sachs, spätestens ab 1842, als er ihn in seiner beliebten Musikkolumne über den grünen Klee lobt. Also dieser Berlioz schreibt für Musikmagazin, Musikzeitung. Und er ist völlig begeistert von Sachs und er redet von sowas wie musikalische Revolution und dass alle Komponisten bald tief in der Schuld von Sachs stehen dürften und so. Alle Komponisten? Alle Komponisten. Ach so. Alle Komponisten. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht so, naja, hätte jetzt wirklich sein können, dass den werde ich den Marsch blasen. Ja, ja. Nein, Komponisten. Ja. Wenn ich mich so arg konzentriere, Französisch falsch auszusprechen, dann passiert es mir auch immer, dass ich deutsche Wörter falsch. Also ich weiß nicht, was das jetzt genau getriggert hat, aber jetzt habe ich diese 80er-Jahre-Werbung vor mir von Bonwill ist das famose Frischgemüse aus der Dose. Und die haben ja dann auch so ein Marschier-Dings hier. So. Ja, genau. Der Mais kommt an. Nein, ja, der Mais marschiert. Nee. Ist der Anfang. Nee. Ja, der Mais marschiert. Nee, es gibt zumindest sicher? Diese Zeile gibt es auch zumindest. Okay, ja, das aber das Ding ist, also ich würde sagen, dass Werbung nicht mehr den gleichen Impact hat, wie der damals hatte. Also dieses halt auf alles Werbung eine Melodie draufpacken, die du dir textuell auch merkst, ist wirklich ein hartes Ding der 80er, 90er, habe ich das Gefühl. Aber ist es zu viel Aufwand und deswegen wird es nicht mehr gemacht? Nee, glaube ich nicht. Ich meine, das funktioniert doch. Ja, und ich glaube, das gibt es auch immer noch. Du hast doch immer noch so unerträgliche Werbung. Ich will die jetzt auch gar nicht nennen, weil sie für viele Leute so ein, oh Gott, jetzt muss ich da wieder dran denken, die eher mit bekannten irgendwie Pop-Songs arbeiten, minimal den Text abändern und das dann als so eine Hook nehmen, damit du dich an den Song erinnerst und dann gleichzeitig wieder an die Werbebotschaft. Okay. Jetzt habe ich leider die Software gerade nicht entsprechend konfiguriert, aber vielleicht müssen wir eh rausschneiden, aber ich will es jetzt einfach hören. Der demontiert. Also das wäre mir wirklich sicher gewesen, dass da auch diese Zeile drin vorkommt. Wie glücklich er halt schaut. Diese Bestätigung. Ich wusste nicht, dass es eine zweite Zeile überhaupt hat. Das geht jetzt noch mal 3 Stunden so weit. Ja, das ist witzig, weil ich glaube, ich habe nämlich im Kopf eigentlich nur noch die Tatgemüse aus der Dose. Ist die Frage, lass die das drin. Also ich bitte förmlich darum. Ja. Nee, die Hauptfrage ist, nee, andersrum, ich kann mir bei dem einfach, hatte ich, glaube ich, die Kurzversion bloß noch immer im Kopf. Und da ist nur noch die erste Zeile angerissen. Also ich habe mir nur dieses, der Mais kommt angemerkt und ich wäre jetzt aus allen Wolken gefallen, wenn es komplett falsch gewesen wäre und da nicht drin. Also ich habe das jetzt gerade den Moment sehr gefeiert, dass wir beide recht hatten. Ja. Ich feiere mich, dass ich überhaupt dran gedacht habe. Es gibt aber noch viel absurdere, so, ich liebe ja so alte Werbungen. Ich empfehle mal sehr, wer was Psychedelisches sehen und hören will, alte Schinkenhäger-Urquell-Werbung anzuschauen. Okay. Das ist halt so ein Schnaps. Das spiele ich jetzt nicht ein. Nee, das ist auch ziemlich lang. Das ist halt so, und jetzt singen wir alle das Schinkenhäger Urquell-Lied. Und dann singen halt alle so ein... Was für ein eingängiger und schöner Name. Ja, ja. Und dann kommt halt so ein Lied, dass man irgendwie diesen Schnaps trinken soll, weil der ist bekömmlich und gut. Ich bin ja wirklich so ein bisschen neidisch auf die Zeit und die Werbung. Also die Zeit, als Werbung noch so simpel und einfach war. Und so. Ich wäre in der Zeit gerne Werber gewesen. Und nicht heute. Hast nichts zu tun? Nicht heute. Wir sollten den Leuten sagen, dass passiert Weißwäsche. Boah, voll die Idee, innovativ. Boah, Herr Kraus, Sie sind angestellt. Ja, früher wäre das echt so gewesen. Unser Herr Sachs, der wird jetzt ins Konservatorium der Stadt eingeladen. Das ist so vergleichbar mit einer deutschen, ins Krematorium der Stadt eingeladen. Mit einer deutschen Musikhochschule. Ich mute mal vielleicht den Rechner besser wieder. Ach, blablabla. Und er soll dort seine Instrumente vorstellen. Und weil er ja ein souveräner Bastler und Musiker ist, lässt er dort natürlich einige Münder offen stehen. Skurril aber wahr, Sachs hat schon viele einflussreiche Freunde gewonnen, kann sich aber kaum das Apartment leisten, in dem er gerade in der Stadt wohnt. Haut er das alles immer raus oder geht er trinken? Nee, gerade nimmt er auch nichts ein. Er hat gerade kein Einkommen. Ja, 30 Francs. Er macht ja nichts. Er hungert 3 Tage lang, das macht er. Und als er wirklich jetzt hier so ganz weit unten ist, steht plötzlich einer seiner neuen Freunde vor der Tür und bietet 4.000 Francs als Kredit an, damit er eine Instrumentenfabrik eröffnen kann. Aber mit 4.000 Francs kann man eine Fabrik? Ja, nicht so richtig. Weil wenn man jetzt wie sein Papa auch Holz- und Blechblasinstrumente bauen und erfinden will, sind 4.000 Francs halt einfach nichts. Ja, wir limitieren uns ja auch nicht. So, wir sind ja Künstler. Aber er hat jetzt natürlich gemerkt, oh Moment, es gibt ja da Leute, die haben Geld und die hätten vielleicht sogar Interesse, dass ich das mache. Also und die erste Crowdfunding. Ja, so ein bisschen. Er kann jetzt tatsächlich weitere 8.000 Francs von irgendwelchen Leuten irgendwie einsammeln. Und so langsam wird das Projekt schon realistischer. Das ist tatsächlich auch eine der Dinge, die ich implizit wusste, aber nicht explizit so, dass die moderne Company, also mir fehlt jetzt der Fachausdruck nicht, aber das quasi Gesellschaftsform, ganz Gesellschaftsform die dann quasi auf Aktienbasis und auf ein Shareholder-Value-Ausschüttung basierte, dass das auch ganz stark der Grund war, warum der Imperialismus der Europäer so gut funktioniert hat, weil halt dann irgendwie in die Niederlande zum Beispiel konnte viel, viel schneller mit ihrer Company, mit den Companies, die es da gab, so in der Welt. Du meinst sowas wie quasi, die East India Company in England und so? Genau, die waren viel, viel schneller einsatzfähig und viel flexibler, als ein Staat das jemals gekonnt hätte. Und konnten deswegen in Afrika halt viel effizienter und viel besser Geschäfte tätigen. Das ist tatsächlich erstaunlich. Nachdem ich jetzt echt einen Moment gebraucht habe, dir zu folgen, ist es erstaunlich logisch. Ja, danke. Dankeschön. Das ist lieb. Das ist echt lieb. Er braucht jetzt eine Menge Spezialwerkzeug, Gussform, Bohrer, Schweißausrüstung und was weiß ich alles, Rohmaterial. Und auch noch Sachen für die Fabrik. Und helfende Hände. Und das alles in einem kleinen, windschiefen Schuppen in der Rue Saint-Georges Numero. Une, deux, trois, was kommt nach Neuf? Und wenn ich richtig viel im Lotto gewinne, dann nehme ich dann all die Dinge, wo er hier sowas Französisch ausspricht und dann so einen Barry White Fix-Song damit produzieren. So. Also wirklich so, wirklich so, je t'aime, so, Jürgen, so total bassig, so. Die Rue de la Chanson de la. Also ich bin mit der Sprache durch seit dem letzten Frankreich-Urlaub. Ja. Was denn überhaupt mit Französisch sprechen und nutzen? Ja, ja, seitdem bin ich durch mit denen. Ja. Ich bin durch. Ich das war so bin schön. An eine Pommes-Frittenbude und habe gesagt, je voulais deux pommes frites. Und die hat gesagt, 4 Euro bitte. Und das ist mir zweimal passiert, also in leicht abgewandelter Form. Aber das hat man doch auch davon, das ist doch auch was Sean erzählt hat, wenn du hier in Nürnberg und Co. Aber das ist anfängst. Was anderes, wenn du als Expert oder als jemand, der irgendwie aus dem Arbeitskontext irgendwie da hinkommt und offensichtlich auch hier wohnt. Ja. Weißt du, wie er sich halt zusammengerissen hat, zu voll Mühe gegeben. So. Aber also Pro-Tipp, vielleicht auch einfach keine Pommes bestellen? Pro-Tipp. Vor allem, weil die. Vielleicht lieber Baguette? Nein, aber in Frankreich bestellt man keine Pommes, dann bestellt Fried. Ich weiß ja, dass Pommes frites falsch war. Aber ja, Pommes frites so ist auch wieder okay. Direkt aber die Verkürzung. Mich hier direkt so als Deutschen dann zu outen, das fand ich schon sehr harsch. Kommst du nochmal Pommes? Das fand ich. Wow. Pommes. der sich hier halt quasi null exposen muss, ja, wie er jetzt hier so sich über das, meine sprachlichen Herausforderungen lustig macht. Ich kann gerne anbieten, dass ich ab sofort alle französischen Wörter ausspreche. Wow! Das wird super. Okay. Ja. Ich rufe dich dann an beim nächsten. Einfach jetzt ihn anrufen, so quer über den Tisch, die ganze Zeit Rückkopplung, völlig sinnlos. Weißt du, auch wenn ich noch mehr Geld im Lotto gewinnen würde, würde ich die Dame rausfinden, die immer früher diese Weizenbier-Werbung gemacht hat, die dann später auch bei Harald Schmidt war. Ja, ja. Und die würde ich dann jedes Mal. Das ist schön, hat gebrickelt in meinen Bauchnabel. Ey, ganz im Ernst, ist die Voice Actor einfach? Weiß ich nicht. Das ist ja auch schon, die ist wahrscheinlich schon tot, das ist ja schon 100 Jahre her. Aber die war doch mit ihrem Bauchnabel im Fernsehen. Nein, das war ein anderer Bauchnabel. Ja, aber andersrum, es gibt doch auch, also Grüße an Malik, falls du uns jemals hier hörst, ich glaube es jetzt zwar nicht, aber der macht jetzt schon die Teenie-Sex-Bar. Hä, Malik, warum hörst du uns nicht so? Im Podcast fragst du, warum doof, schweifen wir zu viel ab, Malik? Nein, alles gut, man kann nicht alles sagen. Mag der Malik mich nicht? Ja, nein. Aber was habe ich dem Malik gemacht? Weiß ich nicht. Aber ich will doch von allen geliebt werden. Ja, das kenne ich, das kenne ich, das Gefühl. Das hast du gerade dir verschissen. Aber die haben sich die Synchrostimme von Bruce Willis ihr Intro sprechen lassen. Ja, der echte Bruce Willis, der schneidet ja auch nicht mehr. Hallo, wir hatten Klaus und Klaus. Ja, eben, also ich glaube, Klaus und wobei. Klaus und Bruce. Ja, aber wäre echt die Frage, was die Prickel. Ich kenne jemanden, der eine gute Beziehung hat zu der Synchronstimme von Luke Skywalker. Mhm. Und eine Kollegin von mir ist ein riesen Star Wars Fan und hat eine kleine Leia geboren und dann hat quasi die Synchronstimme von Luke Skywalker gratuliert, was natürlich schon geil ist. Ich kenne auch Verwandtschaft von mir, da gab es einen Luke und eine Leia-Fee. Muss ich jetzt mir überlegen, wen ich kenne. Hallo, ich kenne Jürgen Kraus. Ich habe Sebastian Stanger übrigens geschrieben, Name-Dropping, und der hat mir nicht geantwortet. Sowas. Viele der etablierten Instrumentenbauer sehen jetzt diese Entwicklung eher kritisch. So, wenn ihr auch mal vielleicht dann wieder mir zuhören könntet, ne, also Telefone weg und sonst frage ich dann ab in der nächsten Stunde. Was würdest du zum jetzigen Zeitpunkt abfragen? Wie viele Schwestern hatte unser Herr Sachs? 5. Nicht schlecht. Mehr fällt mir gerade selber nicht ein. Ich kann mich nicht erinnern, was ich schon gelesen habe. Der Neid wächst und wächst, erst recht, wo die anderen Fabriken, also die Fabriken der anderen Instrumentenbauer, wo die eigentlich oft nur so sich verschiedene Teile von unterschiedlichen Zulieferern zusammenkaufen und dann halt Instrumente mehr oder weniger zusammenpuzzeln und dann vielleicht noch ihren Namen eingravieren lassen in den Trichter. Ja, also das ist so die große Leistung. Aber unser Sachs, der kann halt absolut jedes einzelne Teil auf Qualität trimmen, weil er den kompletten Prozess in der Hand hat. Geile Nerd! Und weil er halt auch noch auftritt wie so der letzte Angeber, ist er halt vielleicht jetzt nicht so der beliebteste in der Szene. Also man könnte ihm in die Fresse schlagen. Also ich meine, ich habe ja schon Bock. Wow, nein, also naja, das Schlimmste von jemandem, der so arrogant auftritt, ist ja, wenn er auch noch recht hat. Ja, fällt mir niemand ein. Muss ich jetzt auch echt lang und hart überlegen. Ja. Lang und hart in den Spiegel schauen. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Die Frau heißt Nathalie Licard und man kann sie als. Dann ruft doch die jetzt auch noch an, komm, dann haben wir das auch hinter uns. Man kann sie als Sprachcoach buchen. Ja, also daher. Ruf doch an. It's not out of this world. Ich habe noch nicht im Lotto gewonnen. Ich glaube nur, dass es so unendlich teuer ist. Wenn du vielleicht das ganze Lotto-Spielen sein lässt, könntest du so Dinge dir auch einfach leisten irgendwann. Das wäre so witzig, wenn es einfach rauskommt. Wenn du das alles in NFTs steckst. 500 Euro in. Auch wenn die alle, und ich weiß gar nicht, wer sind die, die in der Musikszene, die Instrumentenbauer, wenn die jetzt alle, die gehen eigentlich erstmal positiv auf ihn zu. Bis sie ihn dann kennengelernt haben. Ja, so ungefähr, denn er ist jetzt dabei, den Instrumentenmarkt neu aufzurollen und jetzt wollen die halt erstmal gucken, ob man sich den nicht so ein bisschen nahe halten kann, ein bisschen ranziehen. Ne? Vielleicht kann man sich ja mit dem, weißt du, unterhaken und ein bisschen mitschwimmen und von dem profitieren, aber der Sachs will halt mit denen einfach nichts zu tun haben. Der nächste Eskalationsschritt das ist, finde ich schade, dass sie ihm drohen. Oh, das finde ich nicht so cool. Und Sachs ist aber jetzt mit sich selber beschäftigt. Also er muss jetzt schnell Ergebnisse liefern, denn so richtig dick ist das Geld jetzt auch nicht. Ne? Die geborgten 12.000 Francs sind relativ schnell aufgebraucht. Und er hat sicherlich auch schon die ersten Aufträge, wo er dann auf Kommission irgendwie Instrumente fertigt. Aber erstmal muss er seine Fachkräfte schulen, ne? Denn das ist ja alles nicht trivial. Du kannst ja nicht einfach irgendwie, das ist nicht wie bei Playmobil am Band, Plastikköpfe zusammenstecken, sondern das ist. Ich glaube nicht, dass du das heute noch so viel Handarbeit da an der Sache dran ist. Das ist eine Weile her, dass ich da war. Das kann ich nicht mehr beurteilen. Aber ja, er muss die jetzt erstmal wirklich einlernen und das ist wirklich alles am Anfang gar nicht so ohne. Mhm. 1842 wird das Saxophon erstmals in Korrespondenz erwähnt. Das ist dann quasi so die Geburtsurkunde des Saxophons. Aber Sekunde, wie lange ist das jetzt mit der Weltausstellung her, wo er es schon zeigen wollte? Ein Jahr oder so. Also das ist jetzt noch nicht wahnsinnig lang. Also er entwickelt daran schon lange oder schon länger, aber das ist jetzt wirklich verbrieft. Ne? Das ist ja dann oft so die erste urkundliche Erwähnung. Ja, das ist wie bei irgendwelchen Stadtfeiern so ein erstmalig erwähnt. Und das ist 1842. Und da schreibt der Musikkritiker Dominik, du bist gefragt. Okay. Ja, bitte. Hector Berlioz. Oh, Berlioz. Oh. Ich hatte nicht mehr Französisch in der Schule. Ja, das fällt fast nicht auf. Ja. Der Charakter, der schreibt. Der Charakter, ich schaue, aber bei mir ist auch nicht besser. Der Charakter dieses Klangs ist absolut neu und erinnert an keinen der bisher in unseren Orchestern gehörten Klänge, mit Ausnahme des tiefen E und F des Bassklarinetts. Ja, es klingt jetzt nicht gut, ehrlich gesagt. Die Noten des höheren Bereichs vibrieren so intensiv, dass sie erfolgreich für melodische Ausdrucksformen eingesetzt werden können. Natürlich wird dieses Instrument niemals für schnelle Passagen oder komplizierte Arpeggios, das ist italienisch, deswegen habe ich es ausgesprochen, geeignet sein. Du hattest italienisch in der Schule? Nein. Aber Französisch hatte ich, deswegen ist es so schwer für mich. Ah. Aber Bassinstrumente sind nicht dazu bestimmt, leichte Bewegungen auszuführen. Statt zu klagen, sollten wir uns freuen, dass es unmöglich ist, das Saxophon zu missbrauchen und so seine majestätische Natur zu zerstören, indem man es zur Darstellung von reinen musikalischen Nichtigkeiten zwingt. Mhm. Da kann man schon raushören, warum der so ein beliebter Kolumnenschreiber ist. Das finde ich mega witzig. Und vor allem habe ich es mit ChatGPT übersetzt, was ich auch richtig gut fand eigentlich vom Ergebnis her. Ich habe mehrere Dinge in dieser Folge mit ChatGPT übersetzt, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Mhm. Und ich war sehr positiv angetan. Mhm. Mhm. Was hast du vorher für Übersetzungen benutzt? Ich habe es selbst übersetzt. Aus dem Französischen. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass meine Quelle eine englischsprachige war. Ja, aber in anderen Situationen. In anderen Situationen, was habe ich vorher verwendet? DeepL habe ich tatsächlich auch schon verwendet, aber oft auch einfach Google Translate. Ich verstehe. Lange nachdem die sachsischen Fabrikarbeiter Feierabend machen, sitzt Adolphe meist noch da und vertestet neue Ideen. Und so langsam läuft jetzt der Laden bei ihm auch an. Also es kommen Bestellungen rein, die stapeln sich mitunter sogar ein bisschen. Ne? Also er kommt schon fast auch nicht mehr hinterher und der kleine Schuppen muss jetzt bald vergrößert werden, ja, dass sie irgendwie den ganzen Aufträgen hinterherkommen. Der große kleine Schuppen. Im Herbst 42 schlägt Sachs Freund Dominik, wie war das noch? Ich muss schon sehen. Ja, das ist der gleiche Name wie vorhin. Achso, Hector Berlioz. Ja. Schauen wir mal, wie er am Ende heißt, am Ende der Folge. Hector Brioche. Der schlägt in einer Korrespondenz an den König in Paris vor, dass das französische Militär mehrere hundert Blechblasinstrumente bei Sachs ordern solle. Mhm. Und natürlich kriegen davon jetzt die anderen Instrumentenbauer Wind. I see what you did there. Wind, weil im Englischen heißt es Woodwind Instrument. Das finde ich schön. Na egal. Nee, ich habe da schon vorher gelacht. Und die wehren sich jetzt. Als der Komponist Gaetano Donizetti in seiner Oper Don Sebastian explizit Passagen für die sachsische Bassklarinette reinschreibt. Naja, sagen wir mal so, nachdem sich die anderen Instrumentenbauer einmischen, muss er diese Passagen nochmal neu schreiben. Nein. Aber hier wird übelst Politik gemacht. Ja, voll. Okay. Voll. Also viele der Musiker, die in so Orchestern spielen, also die Berufsmusiker in der Zeit, die haben ganz oft, haben die sehr enge Kontakte in die Industrie. Ja, also die zu den Instrumentenbauern. Ja klar, ich meine, blöd gesagt, die geben ja auch das Geld aus, sich teure Instrumente zu kaufen. Ja, die werden aber oft auch von der Industrie bezahlt, also in so Beraterverträgen zum Beispiel. Ne? Und die haben ganz gute Kontakte und die lassen sich natürlich jetzt sehr leicht von dieser Industrie aufbringen gegen den Neuen. Ne? Das hatten wir doch schon mal, oder? Darüber, dass so ganz teure, insbesondere Geigen, vergeben werden. Habe ich das mal erzählt? Oder hatten wir schon mal? Wir haben schon mal über Geigen. Ja, vielleicht waren es also aber auch Arschgeigen. Ich weiß es nicht mehr genau. In der Gefahr, dass die kleinste Geige der Welt für uns spielt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass insbesondere sehr teure, wertvolle Geigen als Wertanlage gesehen werden. Die kosten halt wirklich ein Schweinegeld. Und dann ja, das wäre an sich klar. Problem aber, wenn du eine Geige nicht spielst, geht es irgendwann kaputt. Ah ja, das heißt, hatten wir ja tatsächlich eine schon mal. Geige, um sie zu erhalten, muss gespielt werden und dementsprechend gibt es so eine Art Stipendien, wo halt hochversicherte Geigen für ja, irgendwie Stipendienträger dann zur Verfügung gestellt werden mit der Bedingung, du musst ja halt sonst oft spielen. Dafür darfst du dieses geile alte Musikinstrument spielen. Und wenn es ganz schlecht läuft, musst du ja auch noch eine zweite Geige spielen. Gehst du eigentlich auf Bubenreuth ein noch? Was? Also Bubenreuth bei Erlangen hat eine riesige Historie anscheinend, was derlei Instrumente angeht. Okay. Ist euch das bewusst? Nein. Ist auch erfunden. Und ich werde es auch in 10 Minuten vergessen haben. Okay. Okay. Die Folge geht nur noch 10 Minuten, krass. Das habe ich nicht gesagt. Also, diese Musiker, die haben ganz enge Kontakte in die Industrie und die weigern sich jetzt geschlossen, auf Sachs den Marsch zu blasen. Ja, wirklich hervorragend. Ach komm, Leute, bisschen. Nein, ist wirklich gut. Die Ausrede ist stupide simpel. Die sagen einfach, die Instrumente wären fehlerhaft und die klingen nicht richtig so, ne? Also ganz aber einfach. Einfach so plain einfach mal behaupten. So. Genau. Und das lässt so ein Sachs nicht auf sich sitzen. Mhm. Denn das. Das ist ja jetzt sein Trumpf, dass er ja auch selber kann. Genau. Ja. Wieder fordert er alle und jeden zum Holzblasduell, aber keiner nimmt seine Herausforderung an. Stattdessen drohen sie weiter. Sollte Sachs das Instrument in der Oper, also das, um das es halt dann gerade in dem einen Streit beispielhaft ging, sollte er dann das wie beim letzten Mal einfach selber spielen, würden diesmal auch alle anderen geschlossen den Saal verlassen. Also Solo. Time for Solo. Im November 1843 wird Don Sebastian dann in Paris uraufgeführt, ohne Sachs-Klarinette. Aber weil Sachs so viel Aufhebens um diese Sache macht, nimmt die Öffentlichkeit Notiz davon. Ich wollte sagen, das ist doch ein... Wir wollen das Saxophon. Ja, aber so ein Wind in dieser In einem Welt. Offenen Brief, der in der Zeitung abgedruckt wird, geht Sachs den Hauptklarinettisten scharf an und straft seine Behauptung öffentlich Lügen. Oh Gott, wie geil. Immerhin hat derjenige vorher schon unter Zeugen von den Sachs-Instrumenten mal geschwärmt. Und in diesem Brief fordert Sachs natürlich auch das Duell. Mal wieder. Also wie so ein Blasinstrument-Duell aussieht, das würde mich auch wirklich interessieren. Ja, ich habe das aber so wie konntest du, wie kannst du denn daran zweifeln, dass das keine Ach-Story ist? Das ist ja fantastisch. Ich habe das so die Szene von Tenacious D, wie sie gegen den Teufel spielen, ja, so Tribute. Das na, so bei mir bisschen, ist es die... nicht Tribute, den Master, nee, nicht der Master. Wie Tribute heißt's? Ist tatsächlich so. Nein, aber sie haben doch am Ende dieses... Es gibt noch einen Song, wo die wirklich dieses Duell auch durchspielen, glaube ich. Aber egal, jetzt bringe ich gerade 2 Sachen durcheinander. Ich muss an den Pirat bei Monkey Island 3 denken. Einer der 3 Pirate des Barbershop-Dreiergespanns, die muss man alle überzeugen. Den einen sozusagen mit Kraft, den anderen mit, ich weiß gar nicht, mit Schleue oder so. Und den dritten, der sagt halt nur, wenn du mich im Duell besiegst. Und der schießt, wenn du halt immer eine Pistole wählst, weil er sagt, ja, such das... die Waffe auf mit dem Simulieren, schießt er halt immer schneller als du. Und dann ist halt die Lösung, du musst halt den Waffenkoffer einfach schließen und dahinter liegt halt noch ein Banjo und sagen, ja, ich nehme das. Aber der spielt halt auch super gut Banjo. Und dann nimmst du doch wieder eine Pistole und schießt dein Banjo kaputt. Und dann meinte, oh, du bist zugerissen, dafür habe ich Respekt, mit dir fahre ich mit. Bei Tenacious D habe ich mal kurz gezuckt, weil die ja auch wieder auf Rock im Park kommen, aber ich bin, glaube ich, einfach durch mit Rock im Park. Aber das ist mir jetzt gerade... Auch wieder, habe ich diese Szene wieder vor Augen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier, ich auf jeden Fall öffentlicher Brief in der Dings und er fordert ihn wieder diesen Menschen, der eigentlich schon zugegeben hatte, dass er das Blasinstrument gut findet. Genau. Also dieser ganze Zoff in dieser ganze Streit, den er in der Industrie jetzt quasi provoziert, der wirkt sich jetzt dann auch auf seine Produktion aus. Aber ganz kurz, das muss doch eigentlich für irgendein Opernhaus oder irgendwer der mega Aufriss sein, so ein, wir machen mit dessen Instrument was, so als Publikummagnet diesen Skandal noch höher zu kommen. Ja, aber wenn die Musiker nicht damit spielen. Ja, dann müsste halt ein kleineres Haus sein, das mitmacht oder so, wo es Leute gibt, die sagen, jo. Ja, naja, also jetzt im Moment ist es mal so, dass jetzt gerade das noch, es ist ja noch sehr jung, dieser ganze Streit so, und jetzt gerade schwappt dieser Twist so richtig bis vor die Haustür bei ihm, denn die mühevoll angelernten Facharbeiter, die werden jetzt mit Drohungen und mit Schmiergeldzahlungen quasi von ihm abgeluchst. Und oft mit so einem Timing, dass die halt aus der Fabrik verschwinden, wenn er gerade irgendwo in der Stadt unterwegs ist. Also kommt er zurück, die Türen stehen offen, die Arbeiter sind alle weg. Und bei manch einer Gelegenheit ist dann auch noch die Fabrik irgendwie halb demoliert und einige Sachen geklaut. Und hey, das ist absurd. Also so richtig, das ist dann schon die nächste Stufe. Und Sachs Gegner sorgen außerdem dafür, dass er keine normalen Kredite mehr bekommt. Und dass, wenn er bei irgendeinem Vertrag, bei irgendeiner Lieferung, bei irgendeiner Bestellung, wenn er bei irgendwas auch nur den geringsten Verzug hat, dass die Vertragspartner ihm halt sofort mit der ganzen Härte des Vertragsrechts quasi die Hölle heiß machen. Und an einem Tag geht dann sogar ein Brandsatz in seinem Schlafzimmer hoch. Im Schlafzimmer? Was jetzt nochmal eine Eskalationsstufe ist. Vor allem deswegen bloß in der Fabrik im Schlafzimmer. Und aber wir haben es hier ja mit Instrumentenbauern zu tun. Also es ist eine sehr ausgefeilte Konstruktion an diesem Brandsatz, der dann aber einige Stunden zu früh zündet und deswegen nimmt er keinen Schaden. Es gibt dann aber noch einen anderen Vorfall, und zwar wird er da auf der Straße angegriffen. Aber Sekunde, weil der zu früh zündet. Also er lag nicht im Bett, ne? Sonst hätte es ihn sicherlich erwischt. Sondern weil er es dann schon gesehen hat, dass da was passiert. Ich weiß nicht genau, wie dieser Brand dann sich genau ausgewirkt hat. Es wurde nicht näher erläutert. Ich nehme an, dass da nicht viel passiert ist. Naja. Aber hauptsächlich, weil der Brandsatz zu früh gezündet hat. Dann hat er es sozusagen frühzeitig entdeckt. Genau. Bei anderer Gelegenheit wird er auf der Straße angegriffen und in die Enge getrieben, aber weil er in seinem Auftreten so vehement ist und sich so vehement zur Wehr setzt, schlägt er tatsächlich seine Angreifer in die Flucht. Also, ich wollte gerade sagen, von allen Dingen, wo man sich vorstellt, dass so ein regelrechtes Kartell oder so eine verschworene Gemeinschaft von ein Neuer kann uns ja nicht sagen, dann machen wir fertig, sind Instrumentenbauer jetzt wirklich nicht weit oben bei mir in den Dingen, wo ich mir denke, so, das ist schon. Aber wir hatten jetzt ja schon hier die Eiscreme-Mafia und den Instrumentenbauer. Ne? Ich erkenne ein Muster. Der Thoman soll uns die Folge sponsern. Bei nochmal anderer Gelegenheit, ich dachte eigentlich Bonduell vielleicht, aber bei nochmal anderer Gelegenheit wird des Nachts sein Hauptgehilfe erstochen. Was, erstochen? Naja, aufgrund seiner Statur hätte man ihn im Dunkeln durchaus für Sachs halten können. Aber der ist tot. Der ist tot, ja. Okay. Ich sage, es ist nochmal. Zum Bogen erstochen. Es ist jetzt nochmal in mehreren Stufen eskaliert. Dann steht eines Tages ein unerwarteter Unterstützer bei Sachs vor der Tür. Der König. Nein. Der Kaiser. Dieser Unterstützer verspricht ihm einen Kredit von 4.000 Francs. Dafür müsse er als Pfand halt irgendwie seine Maschinen verbriefen. Und es klingt dann auch alles gut. Er unterzeichnet die Dokumente und sie gehen zur Bank, um das Geld zu holen. Und auf dem Weg zur Bank geht dieser Typ mit den Dokumenten stiften. Und die Dokumente an sich sind mit seiner Unterschrift mehr oder weniger rechtskräftig und mit denen wird dann quasi im Nachgang aus ihm das Geld rausgepresst. Also er hat kein Geld bekommen. Da steht nicht drin, dass es Gegenzahlung von… Die Details sind auch da sehr nebulös, aber sie pressen dann quasi diese 4.000 Francs, die er nie bekommen hat, dadurch aus ihm raus, dass er halt eine Hypothek auf seine Instrumente, auf seine Werkzeuge hat. Naja, das ist halt vielleicht wie dieser Klassiker… Du musst nicht unbedingt im Recht sein, aber wenn du halt dir mehr und bessere Rechtsanwälte und Situationen leisten kannst, kannst du halt auch einfach alle Leute ausbluten. Da kommen wir noch hin. Ach du liebe Zeit. Das ist jetzt mehr so ein bisschen so ein perfider irgendwie Versuch, ihn halt so relativ schnell trocken zu legen, ne, finanziell. Moment, also es ist ein perfider Versuch, ihn trocken zu legen, dass einfach sein Assistent erstochen würde. Das ist nochmal, das ist ein plumper Versuch, das ist nicht perfide. Plump das ist auch das ist Wort, plump. Was mir dazu als erstes einfällt. Ja. Naja, wir sind jetzt aber auch wirklich an so, das ist schon so ein ziemlicher Tiefpunkt in seinem Leben, ne. Er denkt wirklich über Selbstmord nach in diesen Tagen. Und er hat aber einfach noch wahnsinnig viele Fürsprecher, die jetzt zwar ihn finanziell nicht weiterbringen, aber das sind letztendlich die Leute, die ihn jetzt am Leben halten. Also, dass er, wenn er jetzt noch quasi gesellschaftlich geächtet wäre oder keine Freunde in der Stadt hätte oder was auch immer, dann hätte sie ihn wahrscheinlich an der Stelle erwischt. Aber er reißt sich am Riemen und die Auseinandersetzungen zwischen Sachs und den Instrumentenbauern verlagern sich jetzt dann auch mehr und mehr raus aus so dunklen Gassen und Schlafzimmern und in die Gerichtssäle. Also da kommen wir jetzt so in diese Richtung, die du gerade angedeutet hast. Über den General Rumigny, hättest du das auch so ausgesprochen, Dominik? Also ich hätte halt das vollmundiger gesagt. So. Okay, dann lass mal hören. Vollmundiger. Wie klingt das genau? Jetzt muss ich selber lachen. Ah, okay, ich verstehe. Moment. General. Was war das? Rimini. Rimini, das ist wieder italienisch und was ganz anderes, aber. General okay. Rimini. Vor allem wird es französisch dadurch, dass man näher ins Mikro fährt und dann so General Germany. General Germany, jetzt komme ich. Es wird nicht besser. Rimini. Germain. Also, c'est bon, c'est bon. Von dem hatten wir es ja vorhin schon. Der sorgt jetzt dafür, dass der König auch. Ach doch, der König hätte, von dieser, hätte doch recht. Von dieser Sache erfährt. Der König wird davon erfahren. Der König. Der König. Und tatsächlich die Frau des Königs, also ist die wahrscheinlich Königin. Die Königin. Ich sag's, wie es ist. Die Dame, die geht immer nur diagonal und geradeaus. Ja. Aber weit. Die sorgt letztendlich dafür, dass Sachs Schulden beglichen werden. Also die springt jetzt ihm zur Seite und sagt, also du machst hier so viel für die Kultur, für das alles. Hier ist Kohle, zahl zumindest mal deine Schulden. Die Krise ist also erstmal abgewendet, aber nicht so richtig nachhaltig, weil nur Schulden begleichen, ja, trotzdem ist der andere tot und ihm werden trotzdem die Arbeiter abgenommen und also die anderen halten trotzdem die Füße nicht still. Aber das, wenn er jetzt unter königlichem Schutz steht, bedeutet naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ach, die Armee ist jetzt nicht direkt nee, so. Nee. Okay. In seiner Fabrik hält Adolphe immer wieder öffentliche Vorführungen ab, bei denen er seine Instrumente einem interessierten Publikum demonstriert. Also heute hätte der Safe einen YouTube-Kanal. Mhm. Er hält außerdem in diesem Rahmen Vorträge, was ich auch spannend finde, über die wissenschaftlichen Grundlagen seiner Arbeiten. Also der ist jetzt nicht einer, der einfach nur ein bisschen das Zeug zusammenklöppelt, sondern er auch wirklich dann erklärt, warum das so klingt, safe wie es klingt. Safe ein YouTube-Kanal. Und das zieht sagst, ja. Wissenschaftler ebenso an wie Musiker, Beamte, ebenso wie Diplomaten, die alle gehen bei ihm ein und aus, um da irgendwie zuzuhören. Ist super fürs Ego, aber jetzt auch nicht besonders lukrativ. Immerhin aber kriegt er auf dem Weg viel, viel Aufmerksamkeit auch von der Presse. Und 1843 meldet er dann seine ersten Patente für Klarinetten und andere Blasinstrumente in Frankreich an. Und bei der Industrial Expo im Jahr darauf bekommt er dann einmal mehr die Silbermedaille für seine Sachshörner. Ach, jetzt geht er wieder? Er hat jetzt irgendwie was ausgelassen, genau. Und wahrscheinlich hat dann auch bei dieser Expo im Jahr 44 das Saxophon den ersten öffentlichen Auftritt, wenn auch in einem fast unspielbaren Zustand. Also es ist so ein zusammengeschusterter Prototyp und er wird aber trotzdem, natürlich ist es alles irgendwie voll angetan, alle staunen bei dem Klang, aber so im Nachgang bleibt vor allem das Zitat oder das Feedback von einem Musiker hängen, der ihm eigentlich nahe steht und der ihn aber öffentlich so ein bisschen abwatscht. Und der ist es nämlich, der sagt, naja, Sachs ist so gut, der könnte auf einem Besen spielen und das würde auch gut klingen, weil er ist einfach so ein guter Musiker. Und Sachs ist unglaublich sauer über dieses, was eigentlich als Kompliment gemeint war, aber er sieht sich halt in erster Linie als Erfinder als Bauer, ja, und nicht als Musiker, obwohl er halt der bessere Musiker ist als viele da draußen. Okay. Aber eigentlich ist er im Herzen Erfinder und das, so ein Feedback trifft ihn tief ins Herz. Sachs hat jetzt eine neue Idee, Kohle für seinen Betrieb aufzutreiben. Und zwar verkauft er Firmenanteile. Und die gehen erstmal, also hier, Kolonialismus, wir hatten es gerade, die gehen erstmal super gut weg, weil ich meine, es ist auch ein ganz gutes Geschäft so mit Instrumenten. Aber dann mischt sich wieder die Konkurrenz ein. Und da gibt es jetzt einen, den Namen habe ich jetzt nicht dabei, aber es gibt vor allem einen, der sich jetzt heimlich mit den ganzen individuellen Anteilseignern trifft. Oh. Und die zum Essen einlädt, den Wein serviert und dann so wie ganz beiläufig mit denen über Sachs und die Firma redet und dann sowas sagt wie, naja, also nur ein Idiot würde viel Geld in schlechte Trompeten stecken und in der Hand von Sachs wird Bronze nicht zu Gold, sondern Gold zu Bronze und hat solche Dinge irgendwie droppt, so ganz beiläufig. Und die Folge ist, dass ein Notfallmeeting der Anteilseigner dann stattfindet, kurze Zeit später im Café du… Ah, nee, Moment, Dominik, kannst du das mal bitte vorlesen hier? Ja, Starbucks. Okay. Im Starbucks in Paris. Und nach diesem Treffen sinkt der Wert der Aktie. Okay, jetzt habe ich Philipp gebrochen. Sinkt der Wert der Anteile weit unter den Ausgabewert. Ja. Alles gut, Philipp? Ja, ja. Hätte Sachs in der Zeit nicht zufällig wieder einen anderen Freund, der ihm privat tatsächlich diesmal 20.000 Franc als Kredit gibt, wäre er in arger Bedrängnis. So ist er nur in normaler Bedrängnis. So ist nur Dolle. Sachs exportiert nun einige Saxophone gen Italien, wo sie bei einer Beerdigung eines bekannten Komponisten zum Trauermarsch von Beethoven großen Wirbel erzeugen. Und das nicht, weil es Blasinstrumente sind, ne, sondern weil... Saxophon ist für mich so ein modernes Instrument, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man hier, was hast du gesagt, Mozart, Beethoven? Gerade vorhin lobt er noch sein Gedächtnis, ja. Nein, ist aber hier das alles jetzt Beethoven, der Trauermarsch. Also das habt ihr, bin ich der Einzige, der Klassik und Saxophon nicht zusammenbringt? So? Ja. Okay, danke. Glaub schon. Ich habe mich jetzt aber auch schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt. Philipp ist einfach... Ja, ich musste da mal drauf achten. Okay. So. Ja, mein Saxophon ist für mich nichts, was in einer Philharmonie ist. So. Ist es, glaube ich, auch kein bestimmter Teil eines klassischen Orchesters. Aber es gibt ja ein Big Band Orchester, es gibt ein Swing Orchester, es gibt hier ganz viele Varianten. Und dann gibt es ja auch noch ein, naja, dass du halt anfängst, zu Mischformen zu machen. Aber ich glaube, in eine klassische ist ein Saxophon tatsächlich kein normales Bestandteil. Ein Saxophon ist auch tatsächlich ein mitunter sehr herausforderndes Instrument, um es in so eine Gruppe zu integrieren. Mhm. Weil es einen total so individuellen Klang hat und weil es sehr dominant ist. Also ist eher ein Solo-Ding halt einfach so. Sex-Solo ist ja ein gefühltes Wort auch so. Später gibt es alles dann, ne? Es gibt dann auch nur Bands mit 4 oder 5 Saxophonen zum Beispiel, oder es gibt irgendwie Solisten, oder es gibt dann schon auch Bands, wo ein Saxophon dabei ist. Das gibt es schon auch. Es gibt dann schon auch Marschkapelle, da kommen wir alles noch hin. Brioche. Brioche verschafft Sachs 1844 dann auch den ersten öffentlichen Konzertauftritt für sein Saxophon. Und das ist vor allem deshalb interessant, weil dieser Herr mit B zwar immer und immer wieder die Arbeit von Sachs preist, aber selber als Komponist eigentlich keine Instrumente von Sachs in seine Stücke schreibt. Weil er fürchtet? Das weiß ich nicht genau warum, aber er ist wirklich immer dabei, die Dinge zu loben, den Sachs zu loben, die Instrumente zu loben, den Klang zu loben. Aber so aber dann doch nicht. Wenn er selber was schreibt, irgendwie, ich weiß nicht, greift er nicht drauf zurück. Aber na gut, aber vielleicht, also blöd gesagt, vielleicht schreibt er auch einfach nur Kammermusik. Mag auch sein, aber es gibt jetzt zumindest diesen einen Fall, wo er ein Saxophonstück von Sachs irgendwie integriert und es soll dann auch Sachs selbst spielen in diesem Stück. Und er muss jetzt da auch wieder bis tief in die Nacht noch an diesem Instrument herumdoktern, also so ganz ausgereift scheint mir das alles noch nicht zu sein. Und er kriegt es auch fertig, aber es ist barely playable, stand in meiner Quelle. Und da gibt es noch eine schöne Anekdote dazu, denn es gibt so eine Sequenz in diesem Stück ganz am Ende, das ist so der große Höhepunkt, ja, für das Saxophon, und da ist so eine Passage, wo es dann auch so ein Solo hat, und er spielt diese Passage und er muss dann eine Note lang halten und er hält und er hält und er lässt den Ton dann so steigen und fallen irgendwie, und ich weiß nicht genau, ob das richtige Sprech dafür ist, aber es ist egal. Es zeigt aber auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, was ein guter Saxophonspieler mit so einem Instrument machen kann, ja. Und das Wunderding und alle sind begeistert und er hält den Ton immer noch. Die Leute wundern sich. Und Sachs wird später sagen, dass er vergessen hat, wie die Grifffolge für die Passage ist, die danach kommt. Und als es ihm dann wieder einfällt, reicht seine Luft nicht mehr aus. Also er hört dann auf zu spielen, aber tosender Applaus. Also es merkt im Grunde keiner. Ne? Mhm. Das ist nur so, später erklärt er das so. Das ist aber die offizielle Version. Die inoffizielle ist, dass Sachs ist eigentlich ein viel zu guter Saxophonspieler, als dass der mittendrin vergisst, wie die Grifffolge von dem Instrument ist, die er selber, das er selber erfunden hat. Könnte eine Variante sein. Die offizielle Theorie ist, dass er wahrscheinlich beim Spielen von diesem Prototypen irgendwo ist ein Teil wahrscheinlich irgendwie abgegangen oder irgendwas hat sich gelockert und er hat versucht, diesen Ton zu halten, während er mit der anderen Hand versucht hat, das Instrument zu flicken. Und das würde er aber niemals zugeben, ja, weil Kritik wieder an ihm als Erfinder, als Bauer, ne? Kritik als Musiker, damit kann er leben. Ja? Kann er also lieber stellt er sich als schlechten Musiker hin. Ein anderer würde sich hinstellen, würde sagen, ja, sorry, das war jetzt mit dem Instrument, würde das vielleicht nochmal ansetzen, neu spielen, keine Ahnung. Aber er geht eben so aus dieser Sache heraus. Für den oder diejenige, die sich mit Saxophonspielen in der Neuzeit auskennt, es würde mich interessieren, so was man denkt, wie sehr sich das Spielen dieses Instrumentes weiterentwickelt hat. Ich bin mir sicher, dass so gut du das jetzt beschreibst, massiv, dass er damals halt war, wäre er doch ziemlich entzückt, was man heutzutage rausholen kann. So. Ja, bestimmt. Vor allem, also wenn du dir allein die Entwicklung im Jazz mit der Nutzung von Saxophon anschaust und die Stile, da ist so viel dazwischen. Ist halt wieder die Frage, ne, wie tief nerdest du dich da rein oder so. Mhm. Und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genug über deinen Job. Hat nichts mit Saxophon zu spielen. Ja, aber was sozusagen die täglichen Dinge, die du in- und auswendig kannst, sind in deinem Job. Mhm. Aber da gibt es ja sicherlich auch Sachen, wo du sagst, das hat sich die letzten 3 Jahre so gewandelt, wo Leute von außen sagen würden, wirklich, ist das so viel? Aber für jemanden, der in der Materie drin ist, würdest du sagen, Welten. Ja, über die aufstrebende Musikantenfamilie, die hat so ein Familienquintett, die Distins, gelangen Saxhörner nun auch nach England und ins Ohr von Königin Victoria. Sollten es dort? Hört ihr doch gar nicht. Im Ohr, was ist das? Und dass das bei ihr Eindruck hinterlassen hat, das wissen wir aus ihrem Tagebuch, was ich auch irgendwie ganz spannend finde, dass das offensichtlich so bemerkenswert war, diese Instrumente, dass Königin Victoria das niedergeschrieben hat. Und diese Distins, die werden später noch jetzt nicht in meiner Geschichte, aber im Leben von Sachs eine größere Rolle spielen, weil die ganz viel auch dann als Distributoren für ihn quasi in England diese Instrumente verkaufen und einen großen Beitrag leisten werden, vor allem die englischen Brassbands mit Sachshörnern dann auszustatten. Mhm. Also da gibt es dann so eine richtige Welle an Brassbands. Ich weiß nicht, ob das ist, der Philipp nickt, ob das so ein Ding ist, das war mir jetzt nicht so ganz bewusst, aber. Ja, England hat schon eine ziemliche Tradition in die Richtung, wenn ich mich nicht täusche. Genau, da gibt es eine große Szene an Blechbläsern und die halten auch immer wieder Wettbewerbe ab. Und da gab es dann auch mal 1853 eine Band, die hieß The Mosley Band. Und die gewinnt den Bellevue Amateurwettbewerb, weil sie mit harmonisch zusammengestellten Instrumenten von Sax spielt. Also nicht mit Saxophonen, sondern mit Saxhörnern hauptsächlich. Aber die halt so gut aufeinander abgestimmt sind auch, ne, und verschiedene Tonhöhen super zusammenpassen. Und die pulverisieren damit quasi die Konkurrenz und spätestens ab da will jeder Angelsachse sich einen Sachs angeln. Respekt. Damit hast du dich wirklich selber übertroffen. Applaus. Der ist unglaublich konstruiert, aber schön. Wirklich schön filigran. Ich bin begeistert, Jürgen. Danke, das freut mich. Chapeau. Das geht sogar so weit, dass viele Bands stolz den Begriff Sachs mit in ihrem Bandnamen aufnehmen. Mhm. So wie Sachs and the Saxhorns zum Beispiel. Zu was ich schon auch geil. Die Sachs-Pistols. Die kommen auch aus England. Oder? Ich immer an das erste Album und einzige Album von Sunflash Bluter Murphy denken, mit dem Titel Sax on the Beach, wo so eine Frau sich am Strand räkelt, so ein Saxophon im Arm hat und ihr hinten traurig einfach so am Rand steht. Cover. So gut. In Frankreich hingegen ist die Lage unverändert. Es gibt kaum öffentliche Auftritte, obwohl alle wissen, dass Sax wirklich der heiße Scheiß der Real Deal ist. Ja. Im Oktober 1845 erhält Sax ein 15-jähriges Patent auf eine Familie an Saxhörnern. Auch wenn er das Instrument, also. Ist das, wenn man so mehrere Saxophone gruppiert und die treten, bei Tieren würde man vielleicht sagen, im Rudel auf? Ist das deine Familie? Ich glaube schon, ja. Okay. So kann man das wahrscheinlich sagen. Mhm. Das Instrument gibt es schon einige Zeit, einige Jahre und das Saxhorn ist auch im Grunde nur irgendwie eine Weiterentwicklung, aber da kriegt er jetzt auf jeden Fall ein Patent drauf. Und er kriegt noch ein weiteres auf eine Saxotromba. Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist. Saxotromba. Und über den Duke of Montpensier, ach, jetzt habe ich es wieder selber versucht, Dominik, du musst dich ein wenig näher hierher setzen, dass du so richtig. Aber dann kann ich ja in dein iPad permanent reingucken, das magst du ja auch wieder nicht. Stimmt. Über den erhält er jetzt wirklich auch Zugang in höchste Kreise. Also ich meine, er war schon im Ohr des Königs, ne? Aber er wird jetzt wieder wirklich ganz oben thematisiert. Und zwar geht es um die Frage, wie man jetzt wirklich konkret diese französische Militärmusik etwas aufpolieren kann, damit die mit der preußischen zumindest mal mithalten kann. Darf ich mal eine blöde Frage stellen? Nur wenn ich sie beantworten kann. Wieso? Also wenn er doch hier, wenn die Vicky herself schon ins Tagebuch schreibt, wie entzückt sie ist. Wieso hat er denn jemals erwähnt, ob er einfach diesem schnöden Frankreich jetzt sein enteilt und das einfach woanders macht? Ich meine, der Prophet zählt nichts, der Prophet zählt nichts im eigenen Land. Aber er ist ja aus Belgien. Ja, oder halt Belgien. Aber you get my point so. Also ich meine, offensichtlich also, wird er in anderen wichtigen es Ländern. Es war damals auch nicht Belgien, es war damals, glaube ich, Niederlande, heute Westbelgien. Aber er tatsächlich ist ein interessanter Punkt. Hat er nie, meines Wissens nach, hat er das nicht in Betracht gezogen. Aber er ist halt ein sturer Hund. Weil auch. Ich A, das ja, ich glaube, er ist einfach Typ Kopf durch die Wand. Und B, es ist halt auch Paris, wo die Kultur ihren Mittelpunkt hat. Ne? So, ich glaube, du fährst nicht nach England, um über Baguettes dann zu reden. So im übertriebenen Fall, ne? Also um Baguettes zu backen, so ungefähr. Also in Frankreich spielt sich das kulturelle Leben ab in der Zeit. Ich glaube nicht, dass die Option wirklich für ihn bestand. Verstanden. Aber es ist ein interessanter, in den Melting Pot. Ja, ist ein interessanter Gedanke. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Nein, Quatsch. Er wahrscheinlich auch nicht. Nee, er wahrscheinlich schon. Sachs schreibt jetzt 3 Briefe zum Status der französischen Militärmusik. Einen an den Kriegsminister, einen an de Rumi, Dominik? De Rumi? Ja, Rumini. De Rumini? De Rumini. Und einen an den König himself. Und in diesen Briefen bemängelt er die vielen hochtönenden Blasinstrumente wie Klarinetten und Piccolos. Er lässt aber auch kein gutes Haar an den Bassinstrumenten wie Oboen und Hörner. Weil, hier teilt ganz schön aus. Ja, ja, vor allem, weil die Außen halt untauglich sind, findet er. Und er könnte sich da eine Lösung vorstellen und er schlägt da so. Unterschreiben sie hier und hier. Genau, er schlägt da so eine gut abgestimmte Instrumentenfamilie vor, natürlich mit seinen Instrumenten. Und den König interessiert das. Powered by Sachs. Er wirft jetzt noch einen interessanten Punkt auf und das ist dann schon was zumindest mal irgendwie auch diskutiert ich wird, glaube ich. Das ist ja schon eine große Sache von Repräsentanz. Das ganze ja, Thema damals halt, aber. Ja, aber selbst heute hast du irgendwie so. Naja, also ja, es hat nicht also mehr Olaf Scholz wird sich nicht dafür interessieren, was das Bundeswehrchor. Ja, jetzt warte mal, vielleicht der Verteidigungsminister, weil es geht nämlich jetzt noch weiter. Es geht nämlich nicht nur um die Instrumente. Er sagt auch, dass ein großes Problem ist, dass die Soldaten in Militärkapellen keinen guten Stand haben, weil es gibt keine Karrieremöglichkeiten. Also es gibt keinen Grund, in eine Militärkapelle zu gehen, wenn du eigentlich irgendwie zum Militär gehst. Ja, und eigentlich krass, weil heute ist es ja eigentlich eher regelrecht andersrum, dass du in Deutschland, wenn du… Du da wenigstens Geld für kriegst, ne? Nee, andersrum. Also die Bundeswehr mit ihrer Band, die haben extrem gute Instrumentalisten. Naja, das ist ja auch wie mit dem Sport und so, ne? Also ja, da kannst genau. du halt als Musiker es ist Repräsentanz oder kannst du dann irgendwie Staat. Geld verdienen, ne? Und auch wenn genau, du genau. da vielleicht noch nicht zu den Besten gehörst. Aber es zieht halt dann auch nicht die richtigen Leute an, ne? Kommt auch noch dazu. Naja. Wenn es keine Karrieremöglichkeiten gibt, hast du ja halt auch keinen Bock da irgendwie. Ja, und ich meine, du hast gesagt, ist jetzt halt auch Militär irgendwie eher das Gegenteil von Hallodritum, was man dem gemeinen Musiker vielleicht etwas unterstellen möge. Oder halt diesem Freigeistigen. Ja. Und schlussendlich, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mit diesen 3 Briefen allein zusammenhängt, sondern das ist natürlich eine größere Bewegung, die ich ja vorhin auch schon mal angedeutet habe. Aber wir überspringen jetzt mal 2, 3 Schritte, denn letztendlich gibt es jetzt ein großes Playoff zwischen 2 Marschkapellen. Eine mit konventionellen Instrumenten ausgestattet und eine mit Sax-Instrumenten. Das klingt auch wie eine Werbung aus den 80er Jahren. Villarriba so. Und Villabach. Ja, stimmt. Villarriba spielt noch mit normalen Instrumenten, Villabacho spielt schon mit Sax-Instrumenten. Und es wird ein Match David gegen Goliath, weil Sachs nur 9 Leute für sein Vorhaben auftreiben kann. Ich wollte gerade sagen, warum sind die kleine, okay? Wohingegen die klassische Truppe auf 32 Köpfe kommt. Und es ist aber egal, weil Sachs vernichtet die Konkurrenz und das auch nochmal bei einem zweiten Termin mit ähnlichen Voraussetzungen. Oh, und das finde ich aber richtig krass. Ich hätte mir nämlich auch vorstellen können, dass die sagen, ey, die sind 9 Leute, wir sind 32, alles safe. Und dann so auf Nummer safe spielen, dass die sich sozusagen… Sie einfach über Lautstärke schon gewinnen, oder? Naja, so ungefähr. Und der andere sozusagen macht es halt mit Technik platt, aber… Also die, beim zweiten Versuch, dann ist sie hinterlassen auf jeden Fall jetzt einen deutlichen Eindruck. Ja. Und es ist jetzt aber nicht so, dass damit jetzt alles entschieden ist. Ne? Also ich meine, es muss trotzdem jetzt, es wird schon drüber nachgedacht, jetzt das alles mal zu hinterfragen, neue Instrumente für die Militärkapellen irgendwie anzuschaffen. Aber langsam muss es doch eigentlich finanziell bei ihm ganz gut ausschauen, wenn er so England ausstattet und so. Oder ist es immer noch eher so, er hat gar nicht viel Anteile selber und er steckt alles für die Firma. Das zieht sich ja Leben durch offensichtlich. Die Sache dass mit er den Anteilen ist er ja mit Minus rausgegangen. Naja, ja, das eben. War ja ein Reinfall. Und das ist so ziemlich bezeichnend für seine Geschäftstätigkeiten. Er verdient viel Geld in seinem Leben, aber er verhaut auch wahnsinnig viel Geld in seinem Leben. Also hoher Umsatz, niedriger Gewinn. Also das, diese Fabrik kosten Haufen Geld, diese ganzen Streitigkeiten mit den anderen Instrumentenbauern kosten einen Haufen Geld. Kommen wir dann später auch noch kurz zu. Also reich ist der nie in seinem Leben. Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass die sofort hier, wir bestellen jetzt 3000 neue Instrumente, sondern es gibt jetzt erstmal noch eine Ausschreibung. Und da können jetzt quasi alle Instrumentenbauer teilnehmen. Es ist aber tatsächlich Sachs der Einzige, der alle Anforderungen der Ausschreibung korrekt erfüllt und da auch dann quasi seine Instrumentenvorschläge einreicht. Die anderen liefern entweder Schrott ab oder beschweren sich von vornherein über den Bias. Was, so eine Dose mit Löchern. Über den Bias, den es offensichtlich gibt bezüglich Sachs und so. Also die beschweren sich schon mal über den Prozess, obwohl es überhaupt noch nicht wirklich entschieden ist. Und parallel dazu drohen sie auch quasi den Musikern. Naja. Sagen, hey, es könnte passieren, dass in Zukunft bald viele Musiker im Krankenhaus liegen, dass viele von deren Familien in Armut versinken. Und also sie sprechen so ganz konkrete Drohungen aus, was denn passieren könnte, wenn man dem Sachs jetzt zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Ich achte da jetzt immer zunehmend drauf, Formulierungen, die man niemals in anderen Formen benutzen würde. Und du würdest niemals sagen, parallel dazu möchte ich ihn drohen. Zu einem anderen Thema. So, das finde ich tatsächlich sehr witzig. Parallel dazu drohe ich dir auch. Wir haben neulich festgestellt, also meine Tochter hat festgestellt, dass ihre Mathelehrerin, glaube ich, parallel irgendwie falsch ausspricht. Und dann habe ich festgestellt, dass man parallel eigentlich ganz anders ausspricht. Alle sprechen es eigentlich falsch aus. Es müsste eigentlich parallel heißen. Das ist doch merkwürdig, oder? Mhm. Ja. Die aber das Doppel-L ja in der Mitte ist. Ja, Moment, aber das kommt ja aus einer anderen Sprache. Das ist genauso wie in Deutschland alle Excel sagen statt Excel. Aber wenn wir das schon so an, könnten wir es doch auch deutsch aussprechen. Ja, wir haben uns über die Frage eben Ich hatte einen fränkischen Mathelehrer, der hat auch Thomas Gottschalk unterrichtet. Nein. Und der hat immer der hat immer gesagt, parallel. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Der war schon... Der hat nicht mehr lange zur Rente gehabt, als ich ihn hatte, von daher schon ein bisschen her. Aber hast du seine Nummer? Ich glaube nicht. Ich kann mal schauen, aber ich glaube nicht. Am Ende dieser Ausschreibung ist Sachs eigentlich der einzige ernstzunehmende Anbieter, aber er muss jetzt trotzdem nochmal in einem Wettstreit gegen das konventionelle System antreten. Was aber komisch ist, weil ich meine, er kämpft ja gegen die Lobby an und die Lobby sollte etabliert sein. Und die Lobby schafft es nicht, einen anständigen Vorschlag zu machen. Also es ist wirklich, so ist eben. Ja. Es ist sehr viel Bürokratie auch da involviert. Aber sie legen diesen Wettstreit jetzt wirklich groß an. Also sie stellen 45 Mann starke Kapellen auf die Beine. Auf beiden Seiten diesmal. Auf beiden Seiten. Es geht in die Presse. Am Ende laufen 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Paris ich lese jetzt einfach selber vor. Okay, ist das für dich in Ordnung, Dominik? Das spricht man Paris aus, ja. Jean de Mar. Und strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Es gibt einige Regimentsblätter drum, die so wie eine Vorband quasi erstmal spielen, um da die Stimmung anzuheizen. Also es ist ein richtiger Event. Und dann marschieren in gerader Linie die beiden Marschkapellen auf, bauen sich vor dem Komitee an hochrangigen Militärs in Gala-Uniform auf. Und tatsächlich die konventionelle Truppe muss 4 Spieler wieder loswerden, weil die mit zu vielen Leuten aufgelaufen sind. Aber wie kommt man auf sowas? Also so ein Hobbler jetzt mal ein paar zu viel. Naja, also bei 45, da zählst du auch nicht mehr so genau wahrscheinlich. Ja, aber du hast doch nicht random einfach so ein, ja, was spielst denn du? Ach, gib mir das wurscht. Ja, jetzt haben halt 8 Pauken, ist doch wurscht. Einer mehr oder weniger, ist doch egal. Du wählst doch aus. Oder ist das so Reservebankmäßig? Ich weiß es. Ich kann dir das nicht beantworten. Okay. Ich kann dir nur sagen, dass auf Seiten von Sachs natürlich mal wieder zu wenig da sind. Er hatte eigentlich 45, aber es sind nur 37 aufgetaucht. Und ich frage mich, wieso? Bestechung. Wahrscheinlich Lobbyarbeit. Und ich finde ja krass, dass wirklich auch so viele waren. Weil ich meine, die wurden ja großflächig Leute bedroht. Ja, man hat auch das Gefühl, dass das Momentum jetzt hier shiftet. So. Also, Sachs versucht jetzt spontan noch die Reihen aufzufüllen. Ja, also es fehlen... Indem er versucht, sich zu klonen. Es fehlen alle Trompeten und Saxophone. Es fehlen bei Kontrabass, Saxhorn und Percussion. Ich weiß nicht, Kontrabass, Saxhorn, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Da fehlt jeweils ein Kontrabass-Saxon. Oder habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Es geht jetzt auch zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall fehlen ihm Leute. So. Und viele müssen auch mit Prototypen spielen. Und am Ende steht er selbst mit auf dem Feld, hat zwei Instrumente an sich dran gebunden, dass er die wesentlichen Lücken zumindest irgendwie auffüllen kann. Okay. Beide Kapellen spielen einen Ausschnitt aus Andante und einen schnellen Marsch aus Le Diable à Quatre, beides von Adolphe Adam, und anschließend noch ein freigewähltes Stück. Und es gibt einen großen Applaus, als die erste Band ihre Performance beendet. Dann gibt es Buhrufe, noch bevor Sax quasi anfängt. Und auch der ein oder andere Geheim-Ausländer-Ruf ist zu hören. Und es fliegen dann sogar einzelne Steine. Die Musiker lassen sich aber nicht beirren. Und es wird ganz schnell trotz aller Umstände klar, dass der Klang absolut überlegen ist. Ja, keine Frage. Und die offensichtlich engagierten Störenfriede gehen bald in einem frenetischen Jubel des Publikums komplett unter. In den Ohren des Publikums ist die Sache klar entschieden. Ja, Sax und seine Instrumente sind der Gewinner. Aber was sagen die Richter? Aber die Kommission sagt, ja, also die konventionelle Band hat eine große klangliche Vielfalt. Ja, hier muss man lobend mal hervorheben. Die andere hat einen runden, einheitlichen Klang und auch einen reichhaltigen Bass. Aber weil es nächstes Jahr noch besser werden soll, kriegt der Silbermedaille und damit Zweite. Nee, nicht ganz so. Aber es ist jetzt nicht so eine einfache Entscheidung. Man braucht dann doch da etwas mehr Zeit, um das zu entscheiden. Also halt den einen Ton ganz lang. Nee, ganz so schlimm ist es eigentlich dann nicht. Aber also, jetzt greife ich kurz vor, aber es ist auch egal. An so einer Entscheidung hängt ja jetzt nicht nur rein. Ist auch egal, Jürgen resigniert. Verzweifelt. Ja. Es hängt ja nicht nur am Klang. So, es ist ja auch eine Machbarkeit zum Beispiel eine Frage. Die Finanzierbarkeit ist eine Frage. Es ist eine Frage von, haben wir die Leute, um die Instrumente zu spielen, ist eine Frage. Also stecken schon mehr Fragen dahinter als nur rein, kann man damit besser spielen als mit den anderen. Dann wäre die Sache entschieden. Ganz so einfach ist es aber nicht. Aber für die Presse in den Tagen danach ist klar, jeder kennt jetzt den Namen Sax. Und es gibt so einen italienischen Militärmusiker, der da in der Zeitung zitiert wird, der sagt, also die französischen Truppen werden bald die besten Marschkapellen der Welt haben. Er ist vollkommen, eben ist klar, dass das Ideal sicher wäre. So, das wäre die Zukunft. Genau. So, theoretisch, ja. Aber es ist dann so, dass jetzt diese Kommission mit einem Vorschlag daherkommt, der dann irgendwie, ich habe gerade von umsetzbar gesprochen, sie kommen mit einer Idealbesetzung von 74 Instrumenten in so einer Marschkapelle, was völlig utopisch ist, weil es ist eine absurde Masse an Leuten und das geht eigentlich gar nicht. Und am Ende wird es ein Kompromiss mit 55 Leuten, wobei Sax die Klarinetten und die meisten Standardinstrumente liefert, die Oboen und die Bassone aber bleiben quasi, also von denen, die halt schon bisher verwendet werden, und zwei Saxophone kommen auch mit rein. Also gibt es dann schon, ne, in dem größeren Orchester auch mal. Krass. Wobei das auch nochmal anders ist draußen, unsere Marschkapelle, da ist so ein Saxophon schon nochmal leichter zu integrieren, ja, mit so einer klanglichen Wucht. Als ja, da brauchst du ja auch was genau. Ein bisschen drängt auch. Und das wird jetzt so beschlossen und eigentlich kann sich Adolphe jetzt eine kleine goldene Nase verdienen, wenn er denn A, die Organisation dafür hat, B, den Erstinvest auch gehen kann, ne, für die Produktion, und C, die Ruhe hat, diesen Auftrag auszuführen. Und irgendwie sind alle drei Punkte aber so ein bisschen schwierig. Es läuft alles so ein bisschen schwer. Er ist jetzt aber attraktiv für alle Arten von Helfer und Investoren. Und tatsächlich sehen die Finanzen jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit gut aus. Er lernt den Chef der Rothschild-Bank kennen, der ihm 2000 Franc erlässt, mit dem er dann die Fabrik weiter ausbauen kann. Er baut jetzt so einen großen gläsernen Showroom in Form eines Pentagons in seine Fabrik, wo dann seine Kollektion irgendwie ausgestellt wird und wo dann auch die Vorführungen irgendwie stattfinden. Und zu seinen informellen Werkstattkonzerten kommen Unmengen an Menschen, oft 100 und mehr. Und auf der anderen Seite ist er gerade mal 30 und hat aber eine komplette Industrie gegen sich stehen. Also es ist eine total abgefahrene Situation. Viele von den anderen sind inzwischen verzweifelt und sehen sich jetzt dem drohenden Ruin gegenüber, ne? Weil die jetzt quasi nicht mehr gebraucht werden an vielen Stellen. Und oder zumindest könnte sich das abzeichnen. Ganz so weit sind wir jetzt nicht. Ne? Es ist jetzt so, dass sie die Quereleien, die sie untereinander vielleicht auch hatten, wirklich beiseite legen und sich gegen diesen gemeinsamen Feind vereinigen und sogar eine Unternehmung dafür oder einen Club gründen. Ja? Der Anti-Sax-Club. United Association of Instrument Makers. Man könnte es einfach den Anti-Sax-Club nennen. Mhm. Vollkommen richtig. Die haben aber einen Präsidenten, Schriftführer, Schatzmeister, eine Mitgliedsbeiträge, eine Satzung. Also wirklich, die Satzung ist, Sax darf nicht beitreten. Wirklich das komplette Zeug. einfach nur, um diesen einen Mann irgendwie zu bremsen. Ja, wie der Anti-Homers Club. Ja, es ist wirklich absurd. No Homers. Als Sachs Ende 1845 das Saxophon dann patentieren lassen will, sieht er sich plötzlich einem Gerichtsprozess ausgesetzt, der genau das verhindern soll. Da wird behauptet, das Saxophon sei nicht originär, sondern eigentlich Public Property, also irgendwie gibt es schon lang und haben alle irgendwie, was witzig ist, weil auf die Saxhörner, die er vorher schon patentiert hat, da würde das vielleicht halbwegs, da könnte man so argumentieren. Aber da hat er ein Patent für. Beim Saxophon ist das völliger Schmarrn. Und da geht es aber auch nicht wirklich um Recht haben in diesem Prozess, es geht um einfach denen die Pleite treiben. Mhm. Manche bezeichnen das Saxophon gar als Monster. Die Revue du Monde, also ich meine, sie kaufen dann sicherlich auch irgendwie Presse an der einen oder anderen Stelle ein. Die Revue du Monde schreibt, Saxophone klingen hohl und falsch, sie sind lärmend und dröhnend. Ja, also wird versucht auch das Instrument zu diskreditieren. Und diese ganzen Ansätze, die wirken total dilettantisch und so aber verstreut. Jetzt, und genau. Es ist am Ende irgendwie schon auch wirkungslos, dieses Saxophon so abzutun. Manche behaupten, es hätte nie existiert und könne gar nicht existieren, so als Patent, obwohl er das in Zukunft. Also, was für ein weirdes Argument, so ein, ja, wie findest du das, wie findet ihr Saxophone? Die gibt's doch gar nicht. Ja. Und so, vor allem das Geile ist, dass sie halt beide Schienen fahren. Ja? Die einen sagen, ja, das ist nicht originell und die anderen sagen, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und er kann tatsächlich, am Ende kann er sich immer auf die andere Argumentation berufen. Ja? Also es ist eine völlig merkwürdige Situation. Aber das kostet alles Zeit und Geld, diese ganzen Angriffe. Sich halt, egal wie bescheuert, er muss sich damit auseinandersetzen. Es kostet Geld und es kostet auch Fokus. Ne? Also er reibt sich da wirklich auch ein bisschen auf in diese Prozesse. Derweil werden Saxophone von den anderen Herstellern dann ins Ausland verschickt, damit die dort neu graviert werden und reimportiert, damit die dann behaupten können, ja, das gibt's ja schon, das Instrument. So, ne? Oder andere nehmen es einfach in ihre Kataloge auf, obwohl sie gar nicht produzieren können und sagen, ist nichts Besonderes. Und Sachs ist Sachs, ja, er fordert jetzt die Leute wieder raus, die sowas machen und sagt, also er gibt ihnen ein Jahr Zeit, damit die ein Saxophon bauen. Und in der Zeit wird er seinen Patentantrag nicht weiter treiben. Und wenn sie es schaffen, zieht er den Patentantrag zurück. Also ist auch nochmal eine völlige krasse Forderung, ja, weil eigentlich so schwer stellt man sich das dann gar nicht vor, so ein Instrument nachzubauen. Mhm. Aber Spoiler, keiner schafft's. Am Ende reicht er das Patent doch ein. Das ist aber auch schon echt ein Boss-Move. Voll. Am Ende reicht er das Patent ein, auch verfrüht schon und sofort führen sich, also nicht nach Ablauf des Jahres, sondern irgendwie nach, keine Ahnung, 8, 9, 10 Monaten und sofort beschweren sich die Leute, ja, die Zeit ist noch nicht um und bla, aber da hört keiner mehr drauf eigentlich. In dem Buch, das ich dazu gelesen habe, steht, dass in jener Zeit so viel Dreck auf Sachs geworfen wurde, dass halt ein bisschen was auch einfach bis heute hängen geblieben ist. Mhm. Also es gibt Musikmagazine, die selbst heute noch behaupten, jemand anders hätte das Saxophon schon vor Sachs erfunden. Ach krass. Also es ist sehr, sehr interessant. Und ja, ich habe schon gesagt, also es gibt ein Horn, das er patentiert hat oder für Mundstücke, wo man wirklich sagen kann, okay, die hat er woanders übernommen oder die hat jemand anders vor ihm schon. Das würde alles stimmen, aber beim Saxophon ist es eigentlich Quatsch. Es gibt jetzt auch einen deutschen Instrumentebauer, der irgendwie vorkommt, Wieprecht, der auch irgendwie sagt, ja, er hat irgendwie ein Instrument erfunden, er hat es nur anders genannt, das aber eigentlich das Saxophon ist und schon vor ihm. Und auch da antwortet Sachs mit einer Challenge und fordert ihn heraus, diesmal nicht zum musikalischen Playoff, sondern er sagt, also wir nehmen Werkzeuge, wir nehmen Material und wir lassen uns jeweils in einen Raum einsperren und wir schauen, wer am Ende das bessere Instrument baut. Natürlich geht auch Wiebrecht nicht drauf ein, wie alle anderen auch. Ja gut, aber da würde ich jetzt auch behaupten, da geht es jetzt nicht um die Behauptung, dass es besser sei, sondern dass er früher dran war. Ja, aber da geht es auch so ein bisschen um dieses, hey, kannst du eigentlich was und zeig mal, was du kannst. Also Wiebrecht zieht sich danach aus dieser Diskussion komplett raus und war auch nicht mehr gesehen. Also könnte auch sein, dass der einfach von den Pariser Instrumentenbauern so ein bisschen angestachelt wurde und sich dann aber denkt, ach nee, komm, macht ihr das einfach und ist es jetzt aus. Eigentlich witzig, dass wir heute Folge Sexy Nine haben? Deswegen habe ich gesagt, merkt ihr das, was du vorhin gesagt hast? Mehr Sex. Sachs erteilt 1846 den beiden Instrumentenbauern Charles Fink und Charles Roth aus Straßburg. Erteilt ihnen Lizenzen, damit die seine Instrumente herstellen dürfen. Mhm. Das ist auch ganz interessant, weil das meiner Meinung nach die einzigen beiden sind, die dann solche Instrumente auch bauen dürfen. Und das ist dann irgendwie nochmal gleich relevant. Aber erst landet Sachs im Gefängnis. Was? Er geht direkt dorthin. Wegen Geld? Geht über los? 2000 Franc? Was ist denn das Problem? Es ist nicht so, wie er denkt. Ein Freund bringt ihn auf eine Idee. Weil bei ihm so viele Leute abgeworben werden, weil bei ihm so viel geklaut wird, weil bei ihm so viel sabotiert wird, könnte er doch eine Gefängniswerkstatt einrichten. Die Häftlinge haben eh nichts zu tun und unter den Augen der Wächter wird auch nichts irgendwie nebenausgehen. Und da wird doch niemand abgeworben. Er bespricht das Projekt mit der Gefängnisleitung und die finden das eigentlich alle ganz gut und es wird tatsächlich umgesetzt. Und für eine Weile sind alle Beteiligten super happy damit. Dann aber kommen die ersten Handwerker aus dem Gefängnis frei und stehen jetzt bei ihm auf der Matte und verlangen Arbeit von ihm. Die haben auch die Karte dabei. Und er sagt aber nee. So, und dann verlangen sie Geld von ihm. Und auch da sagt er nee. Und dann kommen sie wieder mit wirklich böswilligen Absichten und sehr aggressivem Auftreten und verlangen nochmal Geld. Und Sachs ist aber Sachs und stellt sich ihnen furchtlos entgegen und sagt nochmal nee. Und dann ziehen sie von dann und warten nie mehr gesehen. Und er denkt aber dann nochmal über dieses Projekt nach und bläst es dann am Ende des Tages ab und sagt, nee, das hat auch Nachteile. Es lohnt diese Mühen nicht. Was ich eigentlich nicht ganz verstehe, was war eigentlich eine geile Konstellation für ihn, ne? Also so da unter Aufsicht diese Dinge bauen zu lassen, das klang jetzt eigentlich. Naja, was ich mir bitte schwer vorstelle, wenn du halt nicht Leute hast, die ewig einsitzen oder die vielleicht noch Rückfälle gewähren, dass sie dann in diesem Programm nicht mitmachen können, die musst du alle immer anlernen. Aber wieder. Wo er doch so ein Problem hat, Leute dann auch zu behalten, könnte er die doch dann einfach auch anstellen hinterher, weil ich meine, die klaut ihm vielleicht dann die Leute nicht so schnell, ne? Oder vielleicht hat er dann sogar ein paar Pöbler, die ihm unter Umständen mal als Bodyguards zur Seite, also hätte mir vorstellen können, dass man das. Aber er ist auch ein komplizierter Mensch. Ich meine, das ist ja auch das, was du ja tatsächlich auch schon gut rausgearbeitet hast. So. Die anhaltenden Streitigkeiten in und außerhalb des Gerichtssaals drohen Sachs finanziell in den Ruin zu treiben. Also das ist jetzt so mit der Hauptgrund, warum es bei ihm finanziell auch schwierig ist. Und auf der anderen Seite kommen mehr und mehr Menschen zu seinen Werkstattkonzerten, sodass er bald sogar noch 3 zusätzliche Räume in dem Fabrikgebäude irgendwie dazunehmen muss und zu einer kleinen Konzerthalle ausbaut für 400 Besuchende. Mhm. Eröffnung 1847. Irgendwann, und ich weiß jetzt nicht, ob das zeitlich reinpasst, ich konnte es nicht genau rausfinden, aber irgendwann in seiner Zeit in Paris steht Adolphe in der Nähe eines Schießpulverlagers. Naja, und es explodiert halt gerade zufällig in dem Moment, wo er dort steht. Er landet gut 60 Fuß weiter. Dieser verdammte Backstein. Mit zerfetzten Kleidern und nur noch der Hälfte seines Haupthaars. Und er überlebt aber natürlich auch dieses kleine Missgeschick. Also weil vorhin jemand gefragt hat, ob er jetzt so aus dem Gröbsten draußen ist. Ja. Nee, das bleibt ihm tatsächlich. Okay. Am 23. Februar 1848 gerät Sachs mit 2 weiblichen Begleitern mitten in eine Ausschreitung der anrollenden Februarrevolution. Also da ziehen jetzt gerade die Aufständischen schwer bewaffnet durch die Stadt und es kommt auch zu Schusswechseln und die Armee und irgendwie geraten sie dazwischen rein und er muss dann am Ende in einem Haufen Toter nach seinen Begleitungen suchen, also total dramatisch, ja. Und er wird dann später in diesen Ausschreitungen sogar auch selber noch zu den Waffen greifen gegen die Aufständischen. Also auf Seiten der Regierung. Und Paris versinkt aber mehr und mehr in Anarchie in der Zeit und der König, der Sachs ja eigentlich wohlgesonnen ist, ne, und einige hochrangige Militärs, die Sachs wohlgesonnen sind, die alle verlassen jetzt das Land. Und das heißt, die Rückendeckung fehlt. Ja, aber es ist in dem Chaos ist jetzt auch wirklich diese normalen Streitigkeiten, die sie so vor Gericht da irgendwie auskämpfen, die sind jetzt gerade nicht weiter relevant. Und die Lage, die Revolution, ich weiß gar nicht, wie lange sich das zieht, aber es renkt sich dann auch alles wieder ein, die Lage beruhigt sich. Das ganze Chaos wird allerdings dafür genutzt, dass eine Eingebung durchgeboxt wird, die vieles aus dieser Militärkapellenreform wieder zurückdreht. Was auch merkwürdig ist, ja. Also hier ist gerade irgendwie, wird gerade der Staatsstreich versucht, ja, und dann wird erstmal so ein Wisch wieder rück. Also ich verstehe es nicht ganz, ne? Aber am Ende ist es so. Ja, gut, aber das ist ja vielleicht genau der Punkt, dass man möglichst revisionistisch ist, damit sowas nicht nochmal passiert. Man hat zu viel zugelassen oder ich weiß nicht, was der Gedankengang damals ist. Vielleicht. Kann sein. Vielleicht war das dann auch erst im Nachgang und nicht während gerade im Gange. Kann schon sein. Also das Ende vom Lied ist, er steht mit einem Haufen bestellter Instrumente da, die jetzt dann aber nicht abgenommen werden. Also wieder so ein finanzieller Fehltritt sozusagen. Woche für Woche ist ein Kraftakt, dass er die Fabrik jetzt überhaupt offen halten kann, dass er die 191 Angestellten bezahlen kann. Gerade in dem Chaos bestellt ja auch keine Instrumente. Also gerade steht irgendwie alles still. Und er kriegt jetzt von dem Vertrauten, also nee, über einen vertrauten Mittelsmann kriegt er von einem Unbekannten 30.000 Francs, damit er seine Arbeiter bezahlen kann und die Fabrik nicht schließen muss. Er weiß nicht genau, von wem irgendwie dieses Geld kommt und die Bedingungen sind ihm auch nicht ganz klar, aber er fragt auch nicht so genau, weil das Geld rettet ihm halt jetzt gerade die Fabrik, ne? Also er kann die Arbeiter bezahlen. Also es war ein reicher Gönner quasi, der ihm wohlgesonnen war, der jetzt aber auch nicht. Achso, wollte es auch nicht zurück oder irgendwas? Oder? Da kommen wir gleich dazu. Okay. Er fragt nicht genau nach, er kennt die Bedingungen nicht genau, er nimmt jetzt erstmal das Geld, weil genau, was willst du machen? Ne? Er möchte seine Fabrik offenhalten, die Leute bezahlen und das rettet ihn tatsächlich bis in die Zeit, in dem Louis Philipp als Regent abgesägt wird und dann der Neffe des ehemaligen Kaisers Napoleon eingesetzt wird. Also über diese ganzen Wirrungen, den ganzen Umsturz und so, kommt er mit diesem Geld irgendwie durch, bis die öffentliche Ordnung soweit wiederhergestellt ist und er wieder seinen Geschäften mehr oder weniger normal nachgehen kann. Aber wenn man bedenkt, dass er für 4.000 Francs immer jetzt eine Fabrik kickoffen konnte, hat er schon ganz schön viel Geld geschenkt gekriegt. So da mal 2.000 erlassen, da mal 4.000 bekommen, da mal 4.000, da mal 30.000. 12.000 und das waren schon alles Kredite, aber ihm wurde immer auch wieder was erlassen mal. Ja, ne? aber also das sind gesagt, jetzt er hat schon Unmengen an Geld versenkt, vor allem in, ich habe später die Zahlen noch, was er an Gerichtskosten irgendwie verursacht hat. Also Unmengen an Kohle, die da reingeflossen ist. Mhm. Unmengen an irgendwie Geschäfte, die halt irgendwie nicht das abgeworfen haben, was sie hätten abwerfen sollen. Unmengen an Experimenten mit neuen Instrumenten, mit Material und so, wo halt dann am Ende nichts rauskam, das er irgendwie hätte verkaufen können. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr teurer Sport, offensichtlich Instrumente zu entwickeln. Und 190 Angestellte. Also schon ein bisschen was, ja. Bei der Zahl habe ich ganz schön geschaut. Ja. 191, ja. Ich wüsste ja wirklich gern, und liebe Hörende, wenn ihr das wisst, schreibt uns gerne entweder als Kommentar auf die Homepage oder via Mail, ob es eigentlich für Instrumentenbauer attraktiver ist, so billige Mittelklasse oder ganz, ganz exklusive Instrumente herzustellen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass bei manchen, also ich rede jetzt nicht von der Zeit, sondern von heute, weil bei so ganz exklusiven Sachen, die dann so richtig so Showroom-mäßig sind, da verdienst du vielleicht gar nicht so viel dran, sondern nimmst es eher als ein, ja, das ist ein krasses Exponat und das ist für uns so ein Ausstellungsding, da investieren wir eigentlich viel zu viel Geld rein, da machen wir kaum Gewinn mit, aber ab dann ist das unser Aushängeschild. Und bei den ganz billigen Sachen ist es ja auch eher wieder so, naja, du gehst zu hart auf Massenproduktion. Ich meine so, ne, diese ganz billigen Gitarreninstrumente, so super billige Gitarren für 50, 60 Euro. Was ist da eigentlich für so größere Hersteller? Das ist halt wieder so ein Geschäftsmodell, ist, ne? Ich meine, die Frage hast du ja bei Autos zum Beispiel auch, ne? Die einbauen irgendwie die super billig, ne? Unter 10.000 Euro muss irgendwie dann das Auto in Dings kommen, in den Handel kommen und die anderen bauen halt welche, wo es nur drei Stück gibt für genau, mehr aber Millionen. Auch da gab es ja irgendwann die Ansage, ich glaube, das war bei VW, das kann doch nicht sein, dass hier die Führungsriege dann irgendwie mit Audis und Mercedes rumfährt. Wir brauchen jetzt auch ein Führungsriege-Auto, damit wir repräsentativ nach außen sind und haben dann, mir fällt das Modell gar nicht mit ein. Sozusagen und haben dann deswegen ein Auto gebaut, das eigentlich gar nicht so ins Portfolio passt. Mhm. Phaeton. Ein Phaeton, danke. Den hatte ich jetzt auch tatsächlich im Kopf. War das der Phaeton? Okay. Ja, ist witzig, weil den bin ich tatsächlich ein Prototyp mal gefahren. 1849 erhält Sachs dann doch eine Goldmedaille in der Pariser Exhibition. Oh. Und da gibt es dann Länder. Und dann stirbt er für Glück. Da gibt es dann länderübergreifenden Protest dagegen, ja. Und als er kurz darauf in die Legion of Honor aufgenommen wird, vor allem, ihr kriegt jetzt Goldmedaille-Begründung, es geht immer besser. Was ist denn die Legion of Honor? Darf ich da auch aufgenommen werden? Die Legion of Honor wahrscheinlich. Nicht Honneur, wenn dann. Ja, ich nein, es heißt glaube ich auch nicht Honor. Es ist irgendwie, ich habe hier aus meiner englischen Quelle Dinge übernommen, die ich vielleicht nochmal auch gegenchecken hätte sollen, wie man die wirklich nennt. Excusez-moi. Am 2. Dezember 1851 kommt es in Frankreich dann letztendlich zum Staatsstreich, der Napoleons Herrschaft endgültig festigt, also Napoleon der Dritte. Und der Dritte? Der Dritte, ja. Okay. Und für Sachs ist aber jetzt wieder Alltag, mehr oder weniger. Er steht wie immer um 6 auf und arbeitet, geht dann wie immer um 11 zum Frühstück mit Steak, frittierten Eiern, Butter, Bordeaux und Kaffee. Was ist Bordeaux? Bordeaux-Wein. Wein. Danach Schnaps und Zigarren. Bordeaux, der Also Backe. Ist mein akzeptables Leben. Frühstück für Gewinner. Und nach einer ausgedehnten Pause arbeitet er normal weiter bis spät in die Nacht. Nicht aber an dem Tag, denn, ja gut, normal weiter war jetzt vielleicht noch etwas vorgegriffen, denn an dem Tag stürmen Soldaten in das Haus des Bekannten, bei dem er frühstückt. Und die behaupten, dass aus dem Haus auf sie geschossen worden sei und legen den Butler um und versammeln alle Hausgäste auf der Straße. Also legen um mit wirklich Schießen, ja, tot. Ja, ja. Und alle sollen jetzt erschossen werden, weil halt jemand aus dem Haus angeblich da rausgeschossen hat. Und dann aber taucht im letzten Moment ein General auf, der Sachs erkennt und im letzten Moment dafür sorgt, dass er einmal mehr knapp mit dem Leben davonkommt. Das ist kein Zufall mehr. Und dann stirbt der Typ, der Sachs die 30.000 Francs gegeben hat. Der will sie nicht mehr zurück. Aber die Familie geht gerade so den Nachlass durch von diesem Herrn. Und die folgt jetzt so der Spur des Geldes bis zu unserem Adolphe. Und sie fragen ihn dann auch, hey, was ist denn mit dem Geld und wie waren da die Bedingungen und so. Na, geschenkt hat er's. Und spontan und aufrichtig, wie er ist, unterzeichnet er ein Papier, in dem steht, dass diese 30.000 Francs ein Kredit waren. Und ich kann ihm nicht helfen. Er will halt auch einfach nicht zu helfen. Und er muss dann innerhalb von 24 Stunden, wird von ihm verlangt, dass er das Geld zurückzahlt. 30.000 Francs in 24 Stunden. Und da hat er jetzt ein Problem. Und die Gegenseite lässt auch nicht mit sich verhandeln. Und kurz bevor dann dieses Zeitfenster endet, flieht er erstmal nach London und versucht da per Brief weiter irgendwie eine Einigung herbeizuführen. Und es ist aber vergebens, mit denen ist nicht zu reden. Also er kehrt zurück mit eingekniffenem Schwanz nach Paris und erklärt Bankrott. Boah, ist das bitter. Das ist ziemlich bitter. Letzten Endes mischt sich Napoleon ein. Er nennt Adolphe zum Musical Instrument Maker to the Household Troops und hilft ihm somit aus der Patsche. Und er engagiert sich, dass Adolf seinen Betrieb wieder aufnehmen kann. Also dass er hält quasi diesen Bankrott auf. Mhm. Eigenmächtig sozusagen. Sachs ist ja fast, als wäre der Staatschef. Tja, könnte man fast meinen. Sachs ist in jenen Jahren Dauergast vor Gericht. Allein der Streit um zwei seiner Patente zieht sich über 8 Jahre hinweg. Ey, aber wenn ich Napoleon rausboxt, dass du dann noch da so... Ja, er gewinnt auch so gut wie alle Prozesse vor Gericht, aber er muss ja halt trotzdem irgendwie alle ausfechten. Führen. Mhm. Immer wieder muss er erklären, dass er nicht einfach nur Rohre anders geformt hat, sondern dass diese Winkel und Verhältnisse, dass das alles halt total ausgetüftelt ist, ne, damit dieser Klang so ist, wie er ist. Und wobei, also dieses, was er quasi bezüglich der Schaffenshöhe immer wieder erklären muss, kann ich nicht nachvollziehen, wieso das immer noch der Fall ist, aber es ist halt so. Ja, und aber ich meine, das mit dem Kredit, da ist er ja einfach dumm. Es gibt nichts Schriftliches. Ja. Und er hat einfach gesagt, das ist eine Schenkung, so, das war's. Sie haben ja keinerlei Druckmittel. Also er ist ja wirklich auch er ist nicht dumm, er hat keinen Geschäftssinn. Genau. Nein, aber er hat, also da ist ja auch das, er sieht die Gefahr vielleicht auch einfach nicht. Nee, genau. Das ist ja das, was du sagst, dass er als Kind irgendwie schon hier Lachs säuft und ins Stimmt. Feuer fällt. Es gibt ein rundes Bild. Aber er sieht, also keine Ahnung, dann fragen sie ihn, so, war das eine Schenkung oder mit hochverzinst so? Und dann, ja, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich hochverzinst. So, als ob das halt einfach die Entscheidung zwischen links und rechts wäre, so, ohne Konsequenz. Ja, genau, das trifft es ganz gut. Und ich finde aber diese Vorwürfe vor Gericht trotzdem geil, weil die kommen ja von anderen Instrumentenbauern. Und die sagen im Grunde, ja, das ist ja nur Rohre zusammengeklöppelt und gedingst, ne? Also die reden sich selber klein, nur um ihm irgendwie eins reinzuwürgen. Das ist schon eigentlich auch geil. Und immer wieder erklärt er das erfolgreich, ja, dass das eben nicht nur Trial and Error ist, sondern das kann sein, dass das bei den anderen so ist, aber er weiß sehr viel über, was da physikalisch passiert und er hat das lange erforscht und lange ausprobiert und das ist schon eine hohe Kunst. Und er kriegt dann am Ende auch recht, wie in den meisten Fällen. Er kriegt 10.000 Francs Entschädigung zugesprochen, aber die auch erstmal irgendwie von den anderen dann rauszupressen und wirklich zu kriegen, ist dann auch nochmal eine ganz andere Nummer. 1853 ziehen Sachs Eltern zu ihm nach Paris und für die kommenden 12 Jahre sind Vater und Sohn wieder in der Werkstatt vereint, wenn auch in umgedrehten Rollen, was ja schon auch irgendwie schön ist. Ist der eine Vater geworden und der andere ist dann sein Sohn? Ja, genau das. Okay. Genau das. Im selben Jahr, Adolf ist jetzt 39, gibt ein dunkler Fleck an seiner Lippe Anlass zu Bedenken. Oh, das Ding wächst. Oh nein. Und die Ärzte haben außer Ruhe keinen rechten Ratschlag für ihn. Und mit der Zeit fällt es ihm das Essen immer schwerer, vor allem, weil das Ding halt wirklich über 5 Jahre hinweg wächst und weiter wächst. Und es ist natürlich Krebs und der scheint tief im Kiefer verwurzelt und ihm steht jetzt ein langsamer, schmerzhafter Tod bevor. Und es gäbe da so eine riskante OP, bei dem er den Tumor und Teile der Lippe entfernen müsste und Adolf entscheidet sich da auch sofort dafür und sagt, ja klar, schneide mich auf. Es wird dann aber erstmal der Termin aufgeschoben, weil er wieder vor Gericht antanzen muss. Und in der Zeit lernt er dann auch so einen indischen Wunderheiler kennen mit dem Spitznamen Dr. Black. Oh nein. Der sich an seiner Lippe versucht und ihm erstmal 6 Monate Diät verschreibt mit einer Minimalzufuhr an Flüssigkeit. Und dazu halt so ein bisschen Medizin mit so Kräutern und bla. Und die Situation wird schlechter, es kommen Atembeschwerden hinzu, Essen nur noch über einen Schlauch und dann tatsächlich ein fehlgeschlagener Selbstmordversuch. Und 1859, 6 Jahre nachdem der Tumor aufgetaucht war, verschwindet er innerhalb von wenigen Tagen. Einfach so. Ohne eine Spur zu hinterlassen. Krass. Es ist wirklich bemerkenswert. Es gibt keine Erklärung. Es wird einfach so als Fakt niedergeschrieben und ich habe keine Erklärung dafür. Naja, aber Brück sagt, gibt aber nicht immer eine. Also, nein, also sicher wird es eine geben, aber wir stecken halt nicht dahinter. Nee. Ist ja auch heute immer noch so. Naja, also dass Tumore einfach irgendwo abfallen, ist mir heute jetzt auch nur nicht wirklich irgendwo. Ja, nicht einfach abfallen, aber. Wahrscheinlich stellt er den Tumor dann noch aus. Baut ihn in ein Saxophon aus. Ich denke, dass er ihn wahrscheinlich zu einem Playoff herausgefordert hat, den Tumor, und der Tumor hat verloren. Naja, es gibt von. Das ist meine Erklärung. Ja, es gibt von Tim Minchin so einen Song, ich glaube, der heißt. Ich glaube. Thank God for Tom's Mom. Kennst du den? Nein, aber der Titel ist großartig. Ja, also man muss dazu sagen, der gute Mann ist leidenschaftlicher Skeptiker. Also so, also Gott musst du erstmal nachweisen und so weiter. Und den hat halt wohl nach einer Show jemand angelabert, jemand, der halt sehr gläubig ist mit halt sozusagen so mit den Worten, ja, aber irgendwie bei meiner Mutter wurde Krebs festgestellt und alle in der Gemeinde haben dann gebetet und Woche drauf, als untersucht wurde, war er weg. Mhm. Und darüber hat er halt einen Song geschrieben. Und also der ist halt auch einfach inhaltlich sehr witzig. Ich finde jetzt nicht unbedingt antireligiös, aber er stellt halt so ein bisschen, oder er parodiert halt schon ein Stück weit so dieses. Also er dankt Gott für das Leben quasi, diese, also jetzt verstehe ich auch das so, es klingt aber ja. So wie, naja. Ja, anders. Nein, aber sozusagen so ein, ey, cool, das ist genau der eine Gott, weil du genau in der einen, du musst nur in die eine richtige Kirche gehen, zu der einen richtigen Gemeinde, dann klappt's und sonst, alle anderen haben halt Pech gehabt auf der Welt, irgendwie verhungern. Also das ist halt, es ist schon sehr düster, es ist halt australischer Humor. Es ist wert, das anzugucken. Es ist sehr witzig. Aber ihm wächst dieser Tumor so lange, wie wir podcasten. 5 Jahre, 6 Jahre. 6 Jahre. Stimmt. Wir sind, oh Gott. Also auch hier. Denkst du, der Tumor an der Oberlippe so, der deutschen Podcast. Also wann wird ihm denn diese OP auch angeboten? Wo ich mir denke, so, also wie viele Jahre, also es geht ja um, nicht um Wochen und Monate, wo manch einer dann schon irgendwie sein Todesurteil unterschrieben hat. Sondern auch hier, wo ich mir denke, so, what the hell? Naja. 6 Jahre. Ja. Vor allem, wie spielt er denn in der Zeit? Das macht er gar nicht mehr so. Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber davon ist in der Zeit jetzt gerade irgendwie nicht groß die Rede. Also ich glaube nicht, dass das geht. Naja, weißt du nicht. Wenn er dann weder atmen noch essen kann. Ja, okay, wenn er wirklich so weit ist. Aber ich glaube, da hast du auch andere Probleme in deinem Leben. Also, glaube ich auch. Was heißt Probleme? Er ist jetzt auf jeden Fall wieder ganz der Alte. Also es bleibt ihm nichts von diesem Tumor. Er schmeißt ein großes Bankett zu Ehren von Dr. Black, also ein wirklich großes Bankett mit, er bucht das Hotel du Louvre mit Marschkapelle, alles, Brimborium, große Gala, es ist eine richtig große Party. Und er zerrt jetzt seinerseits seine Widersacher vor Gericht. Also er geht jetzt zum Gegenangriff über. Er lässt Instrumente beschlagnahmen, denn jetzt, wo seine Patente anerkannt sind, kann er Plagiatsvorwürfe irgendwie geltend machen oder Plagiatsansprüche. Und es ist aber so, dass er Ausländer ist und deswegen ist die Beschlagnahmung in der Form rechtswidrig. Also er muss die Instrumente wieder aushändigen, um sie dann kurze Zeit später rechtskonform nochmal beschlagnahmen zu lassen. Mhm. Und wieder erhält er Recht und die Association, also die Vereinigten Instrumentenbauer, die erhalten das Verbot, weitere rechtliche Schritte gegen die Patente von Sachs einzuleiten. Also nicht, aber hält sie das davon ab, Folgendes zu tun? Ja, nee, grundsätzlich können die natürlich andere Dinge weitermachen, aber erstmal gegen die Patente, dürfen sie nicht mehr vorgehen. Und die suchen sich jetzt aber halt einen Instrumentenbauer, der vorher nichts mit ihnen zu tun hatte, und finanzieren dem dann Prozesse. So. Wieso Stellvertreterkrieger oder endlich weiter bei Proxy. Aber wie viele Jahrzehnte haben wir denn das jetzt noch? Also, weil es wird jetzt auch irgendwann langweilig. Hören die jetzt dann niemals auf? So sein ganzes Leben lang. Die machen das immer noch. Weil obwohl der schon längst tot ist, wird immer noch dagegen vorgegangen. Sagst du jetzt schon zum achten Mal, dass er jetzt wieder wegen der gleichen Sache vor Gericht ist? Ja, es begleitet auch sein Leben einfach bis zum Ende. Okay. Trotzdem hat er am Ende 1858, ist noch nicht das Ende, aber er hat bis 1858 hat er rund 200.000 Francs allein an Gerichtskosten angehäuft. Also, was eine unfassbare Summe ist, wenn du überlegst, dass du am Anfang 4.000 für die Firmengründung, so ist ja also, unvorstellbar viel Geld. Weil du gefragt hast, wo das Geld hingeht, ne? Also vieles geht dahin. Die anderen scheinen einen schier endlosen Geldstrom zu haben. Also ich meine, die standen zwar auch schon jetzt irgendwie mit dem Rücken zur Wand, ja, aber ich verstehe vor allen Dingen nicht, also es ist ja nicht so, dass ihre Instrumente dann aber obsolet sind. Weil ich würde es verstehen, wenn sie jetzt quasi ihre Existenz bedroht sehen würden, so, keine Ahnung, wenn irgendwie der Schwarz-Weiß-Fernseher. Ist ein schöner Gedanke. Also, weißt du, so ist aber, eine Ergänzung zum Portfolio. Ja, so. Aber nein, ich glaube, dass es irgendwann mal so eine Eigendynamik entwickelt hat, ne, dass die, jetzt haben wir diesen Club gegründet. So, jetzt hinterfragen wir doch nicht mehr, warum wir diesen Club gegründet haben, sondern jetzt geht es halt irgendwie immer so weiter. Ja, also, aber guck mal gegen welche Firmen. Also, das ist doch heute so, dass ganz große Firmen gefühlt gar nicht mehr Patente haben, um sie in der Form, ich sag mal, auszuüben, sondern als eine Art Machtmittel, um andere Firmen, die ähnlich viel Patente zu haben, so ein, ey, du hast 10.000 Patente, wir haben 10.000 Patente, alles klar, wir zahlen uns gegenseitig nichts, aber wir sind, na, so, wie so ein weirdes Wettrüsten mit Atombomben, so. Wirklich. Und es ist nur, weil das so ein Gleichgewicht ist, passiert nichts. Guck dir das bei großen IT-Tech-Firmen an, diese Patenthorderei, das ist völlig absurd. Da habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Naja. Also das Spannende ist, dass viel von diesem schier endlosen Geldstrom auch damit zusammenhängt, dass die dann irgendwann draufkommen, dass die Plagiatsverstöße, die sind bei 2.000 Franc gedeckelt. Aber, na toll. Aber mit Produktpiraterie lässt sich viel mehr Geld verdienen. Ja, klar. wir haben vielleicht schon mitbekommen, dass Sachs nicht so der Babo ist, was Finanzen angeht. Andersrum, wenn dein Zeug so piratiert, wie sagt man? Plagiiert. Und es ist jetzt nicht die geile Originalqualität, ist es ja vielleicht sogar etwas, was ihm langfristig nützlich sein kann, weil sozusagen, es gibt überall beschissene Saxophone, aber dann willst du vielleicht irgendwann ein originalgeiles Saxophon haben. Also, sagen wir mal so, haben. Ich meine, langfristig, er geht aus der Geschichte offensichtlich als der bekanntere Mensch hervor, aber er stirbt halt in Armut am Ende. Also das ist so bitter. Wie gesagt, es hängt natürlich zwischendurch gab es ja hier mal schön auch viel damit zusammen, dass er echt nicht so den Durchblick hat, was Geld angeht. Mhm. Es gibt nämlich dann auch nochmal so ein Ding, es gibt Bestrebungen, einen einheitlichen Kammerton einzuführen. Oh. Ja, also das ist wohl vorher ein Problem, ne, dass irgendwie ein A in England anders klingt als ein A in Frankreich und in Frankreich auch die A's überall anders klingen. Mhm. Und er schlägt sich auf die Seite der Opposition, was bescheuert ist, weil ein einheitlicher Kammerton dazu ja führt, dass alle Militärkapellen jetzt neue Instrumente bräuchten. Ja. Damit das, oder zumindest angepasste Instrumente. Also wäre ein Riesengeschäftsfeld er spricht sich aber öffentlich dagegen aus. Aber er hat jetzt neben all dem hat er für Familie auch keine Zeit. Ja, doch, aber tatsächlich es gibt irgendwie nur ein Buch, das ausführlich über sein Leben geht und da ist so in einem Satz, ja, er hat dann irgendwie auch heiratet und irgendwie zwei Kinder, aber die Urkunden sind verloren und wir wissen nicht genau wen und wann und wie lange und so. Habe ich am Ende noch ganz kurz einen Satz zu. Der Kammerton wird am Ende doch eingeführt. Mit A ist gleich 435 Hertz. Ja. Aber irgendwie kriegt Sachs es hin, aus dieser Entwicklung nicht mit einer goldenen Nase hervorzugehen. Muss man auch erstmal schaffen. Aber ey, vielleicht war es auch andersrum, dass er gesagt hat, ich gehe in die Opposition, weil alle mich so hauen wollen, dass sie die Pro Kammerton pushen wollen. Also das ist so ein Vielleicht. Reverse Psychology und so. Er denkt, dass sie denken, dass wir denken, vielleicht. Vielleicht mal noch einen ganz kurzen Ausflug. Er hat sich auch noch auf anderen Gebieten versucht. Ne? Er hat jetzt nicht nur Saxophon und Saxhörner gebaut, er hat mindestens auch mal Pauken gebaut. Oh, habe ich jetzt gedacht, es kommt was komplett anderes. Ja, so, kommt auch noch. So Lenkraketen. Ja. Wow. Du bist sehr nah dran. Ich finde aber Pauken schon wirklich weit. Also er hat Kettle Drums, Kesselpauken. Ja. So, krass. Ich glaube mit mittelmäßigem Erfolg, aber da gibt es ein paar. Ja. Also es kam dann irgendwann die Dampflokomotive und die hat ihn inspiriert, eine Art Orchester-Dampforgel. Aber nicht nur irgendeine, sondern eine, die vorne auf einem Lastwagen angebracht werden soll, mit einer Lokomotiven-Dampfkesselmaschine hinten dran, die dann so laut ist, dass die erstmal diesen ganzen Apparat übertönt, aber auch Donner. Also richtig, richtig laut. Und den Plan, der bleibt dann mal liegen und reift ein bisschen und dann denkt er drüber nach. Und 15 Jahre später gräbt er diesen Plan nochmal raus. Und jetzt soll diese Orgel oben auf einem Hügel über Paris gebaut werden. Auf riesigen Türmen, also ja. Jeder einzelne Turm höher als der Notre Dame. Eine riesige Orgel, sodass die ganze Stadt quasi dann diese Orgel hören muss, ob sie will so, oder nicht. Ey, das ist wie so ein Plan von so einem völlig so James manisch. Bond Bösewicht. Völlig absurd. Geil. Also völlig absurdes Ding. Geil. Und dann hat er noch Pläne für… Aber wird nicht gebaut oder irgendwas, nee, oder? Wird nicht gebaut. Okay. Er hat noch Pläne für… Da muss ich auch nochmal ganz kurz ausholen. Auf der Krim herrscht gerade Krieg. Also damals, so der Originalkrieg sozusagen. Und als Sachs von der Belagerung von Sebastopol im Jahr 1854 erfährt, bei der die Alliierten einfach an den Verteidigungen scheitern, ne? Also die haben einfach, die Waffen sind nicht stark genug, um diese Verteidigung zu überwinden. Und da denkt er sich jetzt einen Mörser aus. Also Lenkraketen war schon sehr gut. Krass. Ein okay. Mörser mit einem Durchmesser okay. von 10 Metern. Alter. Wow. Geschosse sollten ein Gewicht von 550 Tonnen haben. 550 Tonnen. Hey, wie wollt ihr das denn machen? Wie funktioniert absolut. Das? Also, ich. Von der Menge an Sprengstoff, die du da brauchst, ey, ist keine ja, Ahnung. Es ist ein Apparat, ich weiß nicht, wie. Der Plan war nicht komplett durchdacht, glaube ich, nicht komplett ausgereift, aber er war es zumindest so weit zu sagen, okay, dieses Gerät muss in Einzelteilen irgendwie dann dahin transportiert werden. Ach so, ich habe gedacht, wir transportieren es am Stück. Dass man das dort erst aufbaut und es braucht natürlich einen elektrischen Fernzünder, weil der Rückstoß allein schon stärker ist als alles, was die da an Waffen haben quasi. Ja. Und also das Ding hätte, wenn die das wirklich, der hat es auch der Armee tatsächlich vorgeschlagen, wenn sie das wirklich irgendwie verfolgt hätten, das hätte Hiroshima aussehen lassen wie eine Spielzeugbombe. Also das wäre völlig, völlig absurd gewesen. Aber es hat einen schönen Namen. Es ist die Saxo Cannon. Könnt ihr ja mal noch nachrecherchieren, vielleicht zu den Details. Auch die wurde nie, auch nur angefangen zu bauen, vermute ich. Zum Glück nicht. So, von 1857 bis 1870 ist er Professor für Saxophon am Pariser Conservatoire. Wo er aber eine eigene Professur für ein Gerät, was er erfunden hat, ist schon ist wirklich geil, auch ne? geil, wenn du das zu Lebzeiten, ja, voll. Zu Lebzeiten noch hast. So. Wo er in den, es sind so 13 Jahre, glaube ich, mehr als 150 Schülerinnen und Schüler in sein Instrument einweist. Also es sind auch relativ kleine Klassen, aber am Ende der Zeit sind es dann doch einige. Und das ist jetzt aber trotzdem ein bisschen so der Wendepunkt in seinem Leben. Er hatte schon immer viele Tiefen und auch Höhen, aber die Höhen werden jetzt dann langsam weniger und weniger. Mhm. Er konnte zwar diese Bankrotterklärung damals offiziell zurücknehmen lassen, aber irgendwie hat die Handelskammer verpennt, das irgendwie einzutragen entsprechend. Und das fällt jetzt denen auf, die diese Légion du Honneur verteilen. Mhm. Und in deren Satzung steht, dass das in dem Fall darf, so. Diese Auszeichnung quasi nicht verlängert werden darf und die ziehen jetzt diese Auszeichnung zurück. Wow! Und das ist super fies, weil der hat die wirklich mit sehr viel Stolz getragen, diese Auszeichnung. Und er hat sie auch mehr als verdient, aber sie befolgen ihre Statuten dann relativ strikt und nehmen ihm diese Auszeichnung wieder ab. Finde ich auch mega, mega fies. 1862 rät ein Arzt ihm bei einem Lungeninfekt, dass er doch bitte die Dämpfe in seiner Fabrik hinter sich lassen soll und vielleicht irgendwo in den Pinienwald ziehen, ja, sich niederlassen. Und ich meine, das ist so tickt er nicht, aber er findet daraufhin so einen Vaporisator, wo er so mehrere Platten hat, die er dann in so eine Lösung taucht. Und wenn er dann den Deckel aufmacht, fahren die so raus und dann setzen die Dämpfe frei. Und das nutzt er dann quasi, um seine Lunge zu behandeln. Gute Idee, er nutzt aber Teer. Weil man so in der Zeit halt einfach noch dachte, dass Teer wahnsinnig gesund sei. Ne? Ja. Ja. Doof, weil seinen Lungen hilft es nichts, aber er kommt immerhin damit in Kontakt mit Louis Pasteur. Also der ist sehr interessiert an diesem Apparat, von dem hat man es ja schon mal in der Listerfolge. Also da erregt auch in der Medizin dann seine Erfindung etwas Aufsehen. Und naja, wir gehen jetzt durch die restlichen Punkte relativ schnell durch. 1870 sind viele von seinen Patenten ausgelaufen. Er hat insgesamt aus ihnen viel zu wenig Kapital schlagen können. Mhm. Er hat 20.000 Saxophone verkauft, was auch trotzdem eine wahnsinnige Menge ist, aber er ist arm. Es ist so bizarr. Aber auch nicht, weil er hat keinerlei teuren Hobbys oder dergleichen. Nee, er lebt nur für diese Fabrik. Das ist wirklich unfassbar. Er sieht sich 73 dann erneut vor dem Bankrott. Er arbeitet zwar noch als Musikdirektor dann in der Oper, aber die Fabrik geht jetzt den Bach runter. Sie wird geschlossen, sie wird zerlegt, sie wird verkauft. Ein Jahr später stirbt dann sein Vater und 3 Jahre später kommt dann seine Instrumentensammlung unter den Hammer, was sicherlich auch nochmal ein ganz bitterer Schlag ist, denn er hat 467 Instrumente, teils einzigartige Prototypen, teils Plagiate, die er bei anderen beschlagnahmen hat lassen. Also die Museen und die privaten Sammler reiben sich die Hände. Ne? Boah, das ist genau eigentlich, wo ich gesagt habe, ne, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ja, sowas muss, und dann muss richtig. Das tut jetzt und es ist ja noch sein Lebenswerk da auch noch irgendwo. Genau. Das wird jetzt so zerpflückt. Aber da gibt es jetzt auch niemanden mehr, der jetzt spendet. So. Gleich. Er hat jetzt ja noch den Job in der Oper, also 10 Jahre lang betreibt er den noch. Er verschwindet aber so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, gerät ein bisschen in Vergessenheit. Sein zweiter Sohn, der auch Adolphe heißt, der führt den Posten dann später weiter. Also er hatte auch Kinder. Mir fehlt jetzt noch, dass Jürgen so ein Hammer-Twist noch reinbringt. So ein, ja, und außerdem hat er immer Hunde umgebracht oder irgendwas, wo man dann echt sagt, so ein Okay, der hat's verdient. Ja. Also Sachs war tatsächlich verheiratet, die Unterlagen sind verloren gegangen, keiner weiß wann, wie lange, mit wem. Wahrscheinlich mit einer Frau namens Louise Adèle Maor. Und sie hatten wohl 5 Kinder zusammen, auch habe ich vorhin 3 unterschlagen. Und ich weiß, dass der erste Sohn Charles, der starb im Alter von 2, über die anderen weiß ich nichts. 1887. Mit den einen hast du jetzt gerade gesagt, dass er die Oper dann weiterführt. Ja, genau, aber über die anderen 3 weiß ich nichts, so hatte ich es gemeint. 1887 wendet er sich nochmal an die Öffentlichkeit in einem Zeitungsartikel mit dem Titel Appeal to the Public, wo er nochmal erzählt, was für eine Scheiße die anderen ihm alles rübergeworfen haben, also wo sich nochmal richtig auskotzt, wie sie ihn diskreditiert, geschädigt haben. Und das erregt dann tatsächlich nochmal so ein bisschen Aufsehen. Danach setzen sich zahlreiche Musiker dafür ein, dass sie ihm eine Pension organisieren. Also, dass er so eine Rentenzahlung quasi erhält. Ne? Aber wenn er doch Professor war, muss er doch eine Pension kriegen. Das gab es damals noch nicht. Ja, gab es damals. Und er war dann 10 Jahre da. Oder das reicht 13, schon. Ja, ich weiß nicht, aber da weiß ich nicht. Okay, ich glaube, das gab es damals noch nicht. Aber auch egal. Ja. Ihn hat dann im Grunde, glaube ich, seine Familie wahrscheinlich durchgefüttert. Und ich meine, er stirbt dann schließlich am 4. Februar 1894 an Lungenentzündung, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Okay. Also ziemlich. Ganz schön alt geworden für jemanden, der schon in frühester Kindheit sich umbringen wollte. Der mit 2 schon hätte irgendwie sich das Genick brechen können. Ai, ja. Ai, ai. Also das Saxophon, natürlich seine bedeutendste Erfindung, ihn aber darauf zu reduzieren, wird der Person nicht gerecht, wie wir heute hoffentlich gelernt haben. Er hatte krassen Einfluss auf die Musikwelt im 19. Jahrhundert und die Jahrhunderte danach. Das Saxophon hat tatsächlich ein bisschen gebraucht, sich durchzusetzen. Das war erstmal wirklich nur in militärischen Marschkapellen. Und das war dann auch so ein kleiner Teufelskreis. Ja? Es gab keine professionellen Saxophonspieler. Ah. Deswegen wurde es nicht in Stücke reingeschrieben. Und weil es nicht in Stücke reingeschrieben wurde, gab es keine professionellen Saxophonspieler. Weißt du, was das erste Stück war mit Saxophon? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es dann in den 20ern langsam Fahrt aufnimmt. Es wird von vielen verteufelt, wie später der Rock'n'Roll, dann Punk, dann Metal, angeblich korrumpiere es die Jugend. Und 1962 gibt es ein schönes Zitat aus der 1926, sorry, aus der London Daily News. Lese ich auch mal kurz vor. Das Saxophon ist ein langes Metallinstrument, das an beiden Enden gebogen ist. Angeblich soll es musikalisch sein. Die Kreation weist einige Markierungen auf mit einer Reihe winziger Stifte, die anscheinend zufällig aufgeklebt wurden. Diese Stifte sind sehr empfindlich, wenn sie berührt werden, verursachen sie elende Geräusche, die auf unbeschreibliches Leid schließen lassen. Manchmal bricht es in Tränen aus. An beiden Enden befindet sich jeweils ein Loch. Menschen blasen manchmal aus keinem bestimmten Grund in das kleine Ende des Saxophons, das dann schreit und stöhnt, als würde es von einer Million Folterdämonen angegriffen. Die Schreie kommen aus dem großen Ende. Das Saxophon stammt von dort, wo die schwarzäugigen Susannen wachsen und die kohlschwarze Ammen gedeihen. Die einhellige Meinung ist, dass es dort besser geblieben wäre. Wow. Wer hat das geschrieben? Die London Daily News. Das ist dolle Fiese. Das ist ganz schön gemein. Aber auch ganz schön gut geschrieben. Das ist ein sehr schöner Text. Und gut von ChatGPT übersetzt. Ich empfehle dir mal Folgendes zu machen. Such mal in Archiven, ne, kann man ja alle möglichen Quellen nehmen, für was Jazz alles schuld ist. Mm. Es ist fantastisch. Aber bevor wir hier weitermachen noch über Saxophone, in die Runde gefragt von uns dreien. Wollt ihr ein Saxophon kaufen? Erstens das. Zweitens, was ist euer jeweils Lieblings-Saxophonstück? Oder ins Stück, wo ein Saxophon vorkommt? Jetzt einfach Bauchgefühl. Das weiß ich wirklich nicht auswendig. Also du hast ja Baker Street vorhin erwähnt, ja, und das ist halt das totale Klischee. Ja. Insofern fällt mir das jetzt ein. So. Ja. Das kann ich auch unmöglich beantworten, aber ich habe die ganze Zeit Oh, When the Saints im Ohr. Mhm. Aber der Kollege Weißmann hat das Handy quasi schon in der Hand. Aber, ja, nee. Ach so, ich dachte, du hast jetzt vorbereitet. Nee, was anderes. aber bei mir wäre es tatsächlich auch, ich mag einfach Baker Street sehr gerne oder halt den Klassiker, sowas wie Take 5. Und ich habe bloß noch vorhin, weil du irgendwie mit Saxophonen noch rumgemacht hast, fand ich so schön, weil ich hier noch einen. Ich hab nicht mit Saxophonen rumgemacht, das ist eine schamlose Behauptung. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Saxophon und einem Rasenmäher? Erstens der Griff. Zweitens, Rasenmäher klingen besser in kleinen Ensembles. Und drittens, wenn du dir den Rasenmäher vom Nachbarn leihst, ist er sauer, wenn du ihn nicht zurückbringst. Hm. Den fand ich schön. Der ist schön. Schön harmlos. Ich mag Saxophone. Es ist ein Mythos, dass Saxophon nur über den Jazz berühmt geworden ist. Eigentlich beginnt der Siegeszug schon einige Zeit vorher. Und tatsächlich habe ich von Jazzmusikern gelesen, die das Instrument gar nicht in den Bands haben wollten, aber die Fans verlangt haben. Also ach was. Quasi, die sind dann eingeknickt unter dem öffentlichen Druck, so nach dem Motto, die anderen haben aber ein Saxophon und deswegen waren die dann irgendwie beliebt. Oho. Und dann haben die sich diesem, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich so gelesen. Mhm. Im Jahr 1939 wurden englischen Saxophonbauern der Militärdienst erlassen, weil sie Instrumente für französische Bands bauen mussten, wo eine große Nachfrage und viel zu wenig Angebot herrschte. Fand ich auch sehr spannend. 1942 wird dann sogar die Saxophonklasse im Pariser Konservatoire wieder eröffnet. Also 1942 machen die dann die Klasse da wieder auf. Auch sehr interessant. Vielleicht nochmal zu aller Klarheit, das Saxhorn war nicht so eine krasse Erfindung, wenn auch zu seinen Lebzeiten das viel erfolgreichere Instrument, also mit dem hat er eigentlich mehr Geld verdient, glaube ich. Er hat es mit Mundstücken und neuen Proportionen aber so verbessert, dass es mit den früheren Hörnern eigentlich nicht mehr viel gemein hatte. Und die Kritiker haben ihm immer wieder vorgeworfen, dass er einfach nur seinen Namen auf ein bestehendes Instrument geklatscht hat. Das Krausophon. Ja. 1995 druckt Belgien eine 200-Franc-Note mit seinem Gesicht drauf und 2015 ehrt Google ihn zu seinem 201. Geburtstag mit einem Doodle. Wahrscheinlich hat es ja vorher einfach jemand gepennt. Ach, witzig. Fand ich witzig. Aber auf einen Geldschein drauf, das ist tatsächlich schon echt. Ja, und dann auch so. In Belgien fand ich auch schön, wo er ja ursprünglich mal irgendwie herkommt, wenn auch nur geografisch. Ich weiß nicht. Wie da genau das wollte ich eigentlich auch nochmal sagen. Ja, gut, aber das ist dann auch wieder so eine Frage, gehst du dann eher nach der Landeskultur oder den Sachen, wo jemand wirklich genau örtlich herkommt oder. Aber ist er erforscht worden nach seinem Tod? Ist er erforscht worden? Ja. Weil, also ich meine, wenn 6 Jahre lang ein Tumor sich bildet und er auf einmal abfällt, also er alles nicht, überlebt, was nicht, niemand normal überlebt, dann wäre das ja aus wissenschaftlicher Sinn. Tatsächlich vielleicht auch noch so ein kleiner Disclaimer zu der Quellenlage. Also irgendwie ich habe tatsächlich nur so ein wirklich relevantes Buch gefunden, das ich da dann auch irgendwie gelesen habe. Es gab noch so ein, zwei, Saxophon, die dann irgendwie Saxophon 200 für Euro gekostet hätten. Und so die Wikipedia und so, die ist relativ dünn. Und so die Online-Artikel, die sind auch irgendwie, also es gibt nicht so viel Zeug, deswegen weiß ich nicht genau, wie belastbar das die Quelle an der Stelle ist, aber es wird halt sehr viel immer auf diese Bist du schon wieder auf ein Parodiebuch reingefallen, nein, nein, Jürgen? Nein. Es wird sehr viel immer auf dieses, wusstet ihr eigentlich, dass der das Saxophon erfunden hat, irgendwie 8-mal hätte sterben müssen oder so. Mhm. Das sind so findet man ganz viele Artikel von dem Muster. Also darüber bin ich auch dann tatsächlich draufgekommen. Ich finde übrigens den Gedanken gerade sehr schön, dass Jürgen vorletzte Folge einfach so sozusagen versehentlich so vorbereitet hat, weil er einfach sich eingelesen hat, alles runtergeschrieben und dann feststellt, das war alles eine Parodie. Tja. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Jetzt wollte ich nur noch mal nachschauen, ob mir das, wenn du mal das Ende-Dank-Fest vorbereitest, schaue ich mal noch kurz nach, ob ich mich bei jemandem für das Thema bedanken muss. Ja. Aber wir bedanken uns, weil sie uns was haben zukommen lassen und auch das könnt auch ihr mit Infos auf das-a.ch. Wir bedanken uns bei Andreas, Angelika, Benjamin, Britta, Christian, Cornelius, Dagmar, Dirk, Dominik, Margit, Fabian, Felix, Gero, Gianna, Helen, Henning S. und Henning T., Jan, Jens, Jonathan, Katja, Katrin, Lena, Ludger, Markus, Matthias, Monika, Miriam, Nathalie, Nico, Niklas, Noel, Peter B., Peter E., Rico, Sibia, Steffen, Tobias D, Tobias J, Tobias R und Ulrike. Also ich tatsächlich, mich hat es richtig in Erinnerung. Vielen Dank an Trine, Sohn Quark auf Twitter. Die hat mir eine Twitter-Nachricht geschrieben, ja, und mich auf einen Instagram-Post und einen DLF-Artikel hingewiesen. Und darüber habe ich dann das Thema gefunden. Also vielen Dank. Ja, großartigst. Es war ein wunderschöner Genuss. Vielen Dank dafür. Eine musikalische Reise. Das stimmt. Jetzt würde ich eigentlich gerne noch Saxophon hören hier im Outro. Ich habe total Bock auf so einen Marsch jetzt. Wenn du mir über den Marsch blasen möchtest, sag Bescheid. Frischgemüse aus der Dose. Da habe ich mir wirklich gedacht, dass ich da Bock drauf hätte. Ey, wie sich das eingebrannt hat, ja, in eine Generation, in die kollektive Erinnerung einer Generation. Absurd. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und hier haben wir noch irgendwie 10 berühmte Sex-Solos. Baker Street hatten wir schon. Careless Whisper von George Michael. Ja, sagt mir was, aber habe ich nicht im Ohr. Ja. Moondance, Van Morrison. Mir nix. Ah, nicht schlecht. Just the Way You Are von Billy Joel. Oh, sehr gute, ja, Wahl auch. Mag Billy Joel sehr gerne. Time of Your Life. Time of Your Life? Mhm. Mhm. Ja. Madeleine Wants. Just the Two of Us von Bill Withers. Im Ohr des Saxophon nicht in dem Stück. Ich glaube, das ist ein typischer Fall von, wenn du es jetzt dann hörst, denkst du, ja, natürlich, ja, so. Money von Pink Floyd. Born to Run, Springsteen. Last Friday Night, Katy Perry. Katy Perry, Midnight City, M83, ja. Aber es sind ja schon auch dann relativ viel und vielfältige Stücke, ja, oder so. Oh, und Sir Duke, oh, das ist auch aber sehr, hat man nice das dann heute so als Musiker einfach in der Soundbibliothek irgendwo digital und macht dann in sein Stück irgendwo hinten rein noch ein bisschen Saxophon oder wie läuft das heutzutage so? Ja, du hast den komplexen Prozess des Songschreibens wirklich gut zusammengefasst. Ja. Wie so ein Pfund gehacktes, was man einfach nur dazu kauft. Dazu kauft. Ich habe nur mein Musikwissen habe ich aus dieser Netflix-Serie über diesen Frankfurter, über die Frankfurter Rapper. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas Großstadt, irgendwas. Nee, wie ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Es gab doch mal vor einem Jahr. Vorblocks. Vor einem Jahr oder zwei gab es eine Netflix-Serie über deutschen, war wirklich sehr gut, über deutschen Hip-Hop. Rap. Etwas mehr Rap-Disziplin. Das habe ich noch nicht meinen Kindern auch vorgespielt. C&F-Hörnchen. Mhm. Du kannst kein Rapper werden, du bist ein Eichhörnchen, du Arsch. Glaubst du, dass ich auch Holz bin, du Arsch? Rhapsody in Blue von Gershwin. Das ist auch noch ein Hochgenuss für die Ohren. Nein, das ist wirklich ein Stück, das ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Skylines heißt die Serie. Ist die gut? Ich fand die ziemlich, ziemlich großartig. Dafür, dass ich mit Hip-Hop und Rap eigentlich überhaupt nichts anfangen kann, fand ich die gut. Also ich war auf Antilopen-Gang neulich, Konzert, das war lustig. Und irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen billig, ein Danger Dan würde ich mir natürlich auch angucken und so, aber ja, auch jetzt kannst du einen Riesenzugang zu Rap. Ich überlege gerade, wie viele Rap-Songs mit Saxophon-Solos es gibt. Saxophon-Solo wüsste ich jetzt, ja, naja, wobei ich, also Samples auf jeden Fall jede Menge. Weil es ja doch oft irgendwie Jazz und Funk ist oder vor allem so Funk-Sachen oder so, die viel benutzt wurden. Ich bin neulich mal eine Stunde auf YouTube hängen geblieben. Das war, glaube ich, ging auch in der Achterrasse los, glaube ich, mit diesem Battle, mit diesen Loop-Stations, wo sich so ein Schweizer Beatboxer irgendwie, völlig, wenn man sowas ehrlich, kann, das ist so geil. Eine Loopbox ist, glaube ich, eine meiner nächsten Anschaffungen in Sachen. Ey, da hätte ja sogar ich Bock drauf, aber dann denke ich mir so, ich habe sowas von kein Gefühl für Musik, dass ich da völlig scheitern würde, aber sowas zu aber können. Ohne Witz, es macht aber saumäßig Spaß, selbst wenn du es nicht gut kannst. Du musst nur schmerzbefreit sein in die Richtung. Wir haben tatsächlich. Nee, es ist wirklich so. Wenn du dir denkst, dann, das klingt komisch, das ist meine eigene Stimme. Ist genau und so. Ist genau mein Thema. Nee, ist voll gut. Ja. Wir haben am Anfang der Folge einen guten Gedanken gehabt, den wir aber zu Ende denken sollten. Mhm. Für diejenigen, die nicht wissen, was die Achterrasse ist, das ist tatsächlich unsere Community. Für diejenigen, die uns unterstützen, sowohl finanziell als auch durch T-Shirt-Kauf, als auch durch Buchschenkung, als auch durch eigentlich nichts anderes. Ja. Und falls ihr euch gedacht habt, holla die Waldfee, dieses ganze dumme Gelaber, das klingt total super, da würde ich auch gerne noch weiter in meiner Freizeit mich mit Menschen, die ähnlich denken, unterhalten, dann denkt doch mal drüber nach, ob diese Acht-Community, die Acht-Terrasse nicht auch was für euch wäre. Ja, und das Schöne ist, also und manchmal ich finde ja Bezahlschranken doof, aber bei uns ist es ja wirklich ein, egal mit welcher Summe du uns unterstützt, du kannst einfach, uns einfach einen Euro geben und fertig und danach nichts mehr. Ja. Es wäre also, natürlich schön, also hoffe, klar, wenn ihr hoffe, sagt, das ist euch als, das wert. Ich hoffe, dass schön, man das nicht als Bezahlschranke versteht. Nee. Also wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich unseren Content nicht, wir wollen keinen Bonus-Content. Genau, irgendwie. Wir packen ja keinen Bonus-Content also da rein. Das wäre für mich eine Bezahlschranke und das haben wir immer gesagt, das wollen wir nicht und ich glaube, da hat sich auch nichts dran verändert. Ja. Aber irgendwie so eine kleine Community an Leuten, denen der Podcast halt mehr wert ist, ne? So, das finde ich schon auch legitim und cool und unsere Kriterien dafür sind echt nicht so arg streng, ne? Nee, also, dass man da reinkommt. Echt nicht. Und das Schöne ist, am Anfang haben wir das ja noch so irgendwie wie ein Gärtner, ne? So angesät und gepflegt und gepempert und inzwischen hat das eine volle Eigendynamik und da haben sich Leute zu Themen irgendwie gefunden, wo wir teilweise völlig raus sind, was aber total cool ist. Ne? Die ersten von der Achterrasse heiraten jetzt auch, habt ihr das mitbekommen? Was? Ernsthaft? Untereinander? Ja. Die sich da kennengelernt haben? Ja. Und zwar mich. Beide. Ja. Sie wissen auch nicht voneinander. Gute Nacht, das ist, Josh. Nee, das ist wie so eine Doppelfolge bei so einer Sitcom. Ja. So ein, ich habe zwei Hochzeiten auf einem Tag, das müssen wir hin und her ganz schnell. Das Witzigste war wirklich mal, wo hier, würde man heute auch nicht mehr machen, aber eine schrecklich nette Familie, sind sie immer in der Nacktbar. Und dann ist halt dieser schmierige Besitzer der Nacktbar, der dann irgendwie ansagt so, normalerweise würde sie am nächsten Dienstag auftreten, aber da wird sie heiraten. Und zwar mich. Oh Gott. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh.